Wahrheit. Jeder, der einmal zur Verteidigung unpopulärer Ziele geschrieben hat oder Zeuge von Ereignissen gewesen ist, die zu Meinungsverschiedenheiten führen könnten, kennt die furchtbare Versuchung, Tatsachen zu entstellen oder zu unterschlagen, nur weil eine ehrliche Aussage Enthüllungen enthielte, die von skrupellosen Gegnern verwendet werden könnten. Es gibt immer ausgezeichnete edle Gründe, die Wahrheit zu verbergen, und die Gründe werden von Verfechtern der verschiedenen Sachen fast in denselben Worten vorgebracht. Immer wenn A und B im Gegensatz zueinander stehen, wird derjenige, der A angreift oder kritisiert, beschuldigt, B zu helfen und zu unterstützen. Und oft stimmt es objektiv und kurzfristig gesehen, dass er die Dinge für B tatsächlich einfach macht. Darum sagen die Anhänger von A, haltet den Mund und kritisiert nicht, oder wenn ihr schon kritisieren müsst, dann wenigstens auf, in Anführungsstrichen, konstruktive Weise. Was in der Praxis immer gleichbedeutend ist mit günstig. Und von da ist es nur ein kleiner Schritt zur Folgerung, dass die Unterdrückung und Entstellung bekannter Tatsachen die höchste Pflicht eines Journalisten ist. Wenn man nun die Welt in A und B einteilt und annimmt, dass A den Fortschritt und B die Reaktion verkörpert, ist der Standpunkt gerade noch vertretbar, dass die Tatsache, die A schadet, hier enthüllt werden sollte. Aber bevor man diese Forderung stellt, sollte man sich ausmalen, wohin sie führt. Das ganze Argument, dass man nicht offen sprechen darf, weil man damit dieser oder jener unheilvollen, einflussreichen Persönlichkeit in Anführungsstrichen in die Hände spielt, ist insofern unehrlich, als dass die Leute es nur verwenden, wenn es ihnen passt. Hinter diesem Argument liegt immer die Absicht, Propaganda für irgendeine einzelne Interessengruppe zu betreiben und Kritiker so weit einzuschüchtern, dass sie schweigen, indem man ihnen sagt, dass sie in Anführungsstrichen objektiv gesehen reaktionär sind. Es ist ein verlockendes Manöver und ich habe es selbst mehr als einmal benutzt, aber es ist unehrlich. Ich glaube, man ist weniger dazu geneigt, wenn man sich daran erinnert, dass die Vorteile einer Lüge immer kurzlebig sind. Wie oft erscheint es einem eine ausdrückliche Pflicht, die Fakten zu verheimlichen oder zu färben. Und trotzdem kann ein echter Fortschritt nur durch vermehrte Aufklärung stattfinden, was so viel bedeutet wie die fortwährende Zerstörung von Mythen. Das Dumme ist, dass die Reaktion der Leute, wenn man sie belügt, dann umso heftiger ist, wenn die Wahrheit durchsickert, was sie letzten Endes meistens tut. So, das war jetzt von George Orwell im Jahr 1945, hat er das geschrieben, in einem Essay. Und damit Sonntagabend 18 Uhr, willkommen bei den Weltraumaffen. Hallo. Ich dachte, ich müsste raten, wer das geschrieben hat. Wäre ich aber nicht drauf gekommen. Nee, und dann hat er noch geschrieben, Hashtag Gamergate, aber das steht in dem Buch nicht drin. Schönen guten Abend da draußen. Hallo, hallo. Moin, moin. Ja, schönen guten Orwell. Hier der Rolf. Schon wieder der Rolf. Der Rolf wird langsam Dauergast in unserem Stream. Ja, der Rolf, den tue ich heimlich seit Jahren mit aufnehmen, immer wenn er was Interessantes postet. Also. Und hier hat er eine Studie, wo es darum geht, dass eben Trump und Clinton-Unterstützer zu gleichen Teilen gedacht haben, dass sie die Welt sehen, wie sie ist, und dass sozusagen das jeweilige andere Camp eben nicht in der Lage ist, Kontakt zur Realität herzustellen. Und dass halt die andere Seite der desillusioniert irgendwelchen Visionen anhängt, die halt nichts mit der Realität zu tun haben. Und ich sehe das halt selber auch regelmäßig, dass halt der Gegner, wenn er erstmal klar definiert ist, der trägt natürlich ein anderes T-Shirt wie du. Das hat dann gelb oder grün oder rot oder schwarz als Farbe oder blau. Und er muss natürlich nur durch Propaganda und Beeinflussung seine merkwürdige Meinung haben und nicht durch eine ordentliche Überzeugung. Also. Ja, aber ich meine, fallen wir nicht auch in das Loch? Also, both Weltraumaffen and SJWs equally thought that their side sees the world as it is, while the other side succumbs to delusions. Ja, also ich würde da alle mit einbeschließen, weil du bist selber selten davon befreit, dass du selber eben ein Affe bist. Also, weil wir alle Affen sind, unsere Biases alle gleich sind. Also. Das Einzige, was an der Stelle hilft, ist halt immer selbstkritisch zu sein und nicht nur kritisch anderen gegenüber. Ich denke mal, das sind wir doch genug, oder? Ja, es gibt doch eine Mitte angeblich. Ist auch lustig. Sind wir alle selbstkritisch? Ja. Ja, definitiv. Ihr habt Unrecht. Ich nicht. Ja, wobei halt Selbstkritik auch schon auch mega nervig ist. Also das ist halt richtige Arbeit und ich verstehe, warum es die meisten Leute einfach nicht an den Tag legen wollen. Also ja, weil es sich halt einfach gut anfühlt, auf der guten Seite des Lichts zu stehen und ja, die bösen Seite des Untergangs zu bekämpfen. Aber da muss man den Punkt, wie weit man geht, ne? So diese mit der Faktenleugnung. Ich kann mich an einige Streams in der Woche erinnern, die ich geguckt habe und da hieß es unter anderem zu den Riots in Amerika, da wären noch bloß 2-3 Häuser abgefackelt worden. Ne? Und in echt sind halt 30 Leute gestorben und es sind irgendwie ohne Ende Autos und Häuser abgefackelt worden und die Leute wurden so irgendwelche Gesten genötigt und was weiß ich nicht alles. Ne? Mhm. Ja, so abkürzungsmäßig. Ja, und also diese ewigen Diskussionen auf der Metaebene führen aber auch zu nichts. Also tun sie auch gar nicht. Wenn man sich ständig nur darüber überlegt, wie man diskutieren sollte, anstatt zu diskutieren. Chris, dein Beitrag gerade eben, der ist auf der Metaebene, der bringt nichts. Hallo Opex. Hallo Chris. Guten Abend. Jetzt muss ich dir noch einen Affen geben, aber ich schalte schon mal zum nächsten Thema. Du bist auch wieder da. Ja, hallo. Hallo. Uff, Top-Down-Lösung, weiß ich nicht. Russ fought the law, but the law won. Die Tage der Steuerzahler finanzierten Indoktrination. Die Spaltung säen und Rassismus. Die sind jetzt vorbei, okay. Ja, ich weiß, um was das da geht. Wer hat das denn mitgebracht? Ja, genau. Es geht um die kritische Rassentheorie, wo es ja diese super tollen Trainings für gibt. Über die wir ja schon mehrfach gesprochen hatten, da gab es ja zum Beispiel auch hier die Judith Basat, die hat ja auch mal teilgenommen an so einem Training und da in der NZZ drüber geschrieben, das wollte ich jetzt nicht schon wieder reinpacken, das hatten wir vor 3 Wochen oder so erst. Das ist das, wo man weiß, anders schreibt und dass das dann was anderes zu bedeuten hat, ne? Naja, auf jeden Fall ist es halt was eigentlich das Gegenteil von dem ist, was auf der vorne draufsteht, auf der Verpackung. So wie der James Lindsay immer sagt, ne? Also auf der Verpackung steht, das ist halt gegen Rassismus und so. Aber in Wahrheit trainiert es halt die Leute dazu, sich irgendwie zu bekennen zu ihrem Rassismus und mit diesen ganzen sektenartigen Struggle-Sessions sich da irgendwie selbst zu kasteien als schlechte Menschen oder so. Und ich finde es absolut richtig, dass sie das zumindest in dem Wirkbereich, den sie da haben, jetzt einstellen, diese Geschichte. Also das mit Top-Down sehe ich da jetzt erstmal nicht, weil es geht ja da jetzt um die Bundesbehörden. Also das, was ja die Exekutive, mit anderen Worten der Präsident der Vereinigten Staaten, da ja regeln kann. Und ja, die ganzen Sachen, dass sie dann auch aus den Firmen und so verschwinden, ist nochmal eine andere Sache. Das kann man sicherlich nicht von oben herab bestimmen. Aber auch da wieder, ne? Also ich finde, das ist ein enormer Sieg. Und ich glaube, das ist auch direkt dem Buch von dem Lindsay, hier dem Cynical Theories Buch, zu verdanken, weil der Trump hatte ihn jetzt die Tage über retweetet, wo sich der Lindsay dann seinen Twitter-Namen auch geändert hat in Got Retweeted by the President. Und ich denke mal, dass er darauf aufmerksam geworden ist, weil in diesem Papier, was hier verlinkt ist, das beginnt auch direkt mit, ja, it has come to the president's attention. Also der ist darauf aufmerksam geworden, dass es diese Trainings gibt. Und ich glaube, das hat direkt damit zu tun, mit diesem Buch von dem Lindsay. Also das ist über Fox, also angeblich war Tucker Carlson, hat sich damit auch beschäftigt, einen Tag vorher. Und am Tag darauf hat er dann halt diesen Erlass irgendwie. Na, er scheint das Buch ja auf jeden Fall zu kennen, weil sonst hätte er ja den Lindsay, denke ich mal, nicht retweetet. Und ja, also das habe ich jetzt die Tage auch geschrieben. Das wäre natürlich auch in Deutschland auf jeden Fall notwendig. Also wir haben es vielleicht noch nicht so sehr in den Firmen, wir wissen vielleicht bei irgendwelchen DAX-Konzernen, dass sie jetzt so langsam damit ankommen mit der Scheiße. Und Trump werden wahrscheinlich viele aus den Wolken fallen, sozusagen, wenn sie das zum ersten Mal hören. Ne? Aber jetzt irgendwie bei was die Bundesbehörden in Deutschland angeht, also ich erinnere da nur an die Frau Beer, wo ich da bei dieser Abendveranstaltung an der Uni war mit ihr, wo sie sich ja auch damit gerühmt hat, angeblich sämtliche Bundesministerien zu Diskriminierung beraten zu haben, schon vor Jahren. Und ja, da brüte dieses ganze Zeug auf jeden Fall mit der Intersektionalität und diesen ganzen Geschichten. Ob sie das jetzt schon so haben mit diesen Struggle-Sessions und so, das weiß ich jetzt nicht. Aber das muss man auf jeden Fall hinterfragen. Und ich sehe das nicht, dass das irgendwie Leute großartig hier in Deutschland auf dem Schirm hätten. Also die normalen Leute sowieso nicht, die haben das in Amerika auch nicht auf dem Schirm. Aber so die Polit-Junkies, sage ich jetzt mal. Und ich hoffe da ja auch gerade noch auf meine alten Liberalen. Ja, manche kennen das vielleicht einfach von ihrem Job, dass sie mal so ein Training machen mussten oder so. Und erst recht irgendwelche Leute, die dann am Staat angestellt sind. Das ist ja das, was der Trump da zurückgepfiffen hat. Ne? Kann ja nur das zurückpfeifen, was der Staat da macht. So. Also es gibt diese Trainings ja durchaus. Und ob die jetzt von den Unternehmen angefordert werden, weil halt die Mitarbeiter die intersektionale Schiene fahren und dann das Budget in diese Richtung schieben, oder es halt von der Regierung angeordnet wird, das sind schon zwei sehr große Unterschiede. Ja, wenn du zum Beispiel so ein Critical Whiteness Training machen musst und du bist ein Bauingenieur in Amerika, da fragt man sich, ja, warum ist das jetzt eine quasi ein, der muss, es ist ein Zwangstraining, genauso wie der irgendwie seine Statikkenntnisse auffrischen muss, muss er halt dieses Critical Whiteness Training machen. Ja, das Buch vom Lindsay, das beschreibt ja die Strukturen, wie quasi die Positionen in den Unternehmen und in den Regierungsbehörden besetzt werden mit diesen Ideologen und dann mit einer Top-Down-Lösung diese Trainings quasi angeordnet werden. Und das kriegt man ja nicht anders weg als mit einer Top-Down-Lösung, die jetzt hier vom Weißen Haus halt angestrebt wird. Das Problem an der ganzen Sache ist natürlich, wo ist die Abgrenzung? Wo ist die Abgrenzung? Ja, und deswegen finde ich es auch ganz gut, dass in diesem Memorandum ganz klar beschrieben wurde, welche Punkte nicht gesagt werden dürfen, ja, oder halt welche Sachen halt nicht mehr gefördert werden dürfen, aber auf der anderen Seite alle Budgets, die schon am Laufen sind und alle Trainings, die schon gebucht sind, die finden natürlich weiterhin statt. Also weiß ich nicht, ob das Ganze vielleicht auch ein Papiertiger ist, aber es ist auf jeden Fall ein politisches Signal im Wahlkampf. Die Abgrenzung ist, glaube ich, das Taxpayer-Funded, ne? Ob der Steuerzahler jetzt dafür aufkommen muss oder nicht. Ne? Wenn die Firmen das irgendwie von sich aus gerne machen möchten und das bezahlen möchten, dann wird da eben wahrscheinlich kein Stein in den Weg legen. Wisst ihr was? Wir werden einfach Kurse anbieten, so um den Marktplatz der Ideen zu fördern, der die Antirassismus-Kurse wiederum dann wieder hinterfragt. Und da sollen alle Leute auch genauso hin wie zu den Rassismus-Kursen. So. Ich finde, da sollten auch Mittel zur Verfügung gestellt werden und Arbeitsplätze geschaffen werden. Ich bewerbe mich hiermit schon mal. Professioneller Rassist. Wir machen dann so einen Kreis auf. Dann, also die kommen dann als Rassismusgeheilte bei uns wieder an, werden dann wieder rassistisch und dann wieder zurückgeschickt und so. Richtig, ja. Wir verkaufen Armbrüche, damit der Doktor die Gipse anlegen kann, genau. Naja, aber die werden ja mit diesen Trainings werden ja eher rassistisch. Also das ist ja das Ding. Ja, und unser zauberhafter öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat es natürlich nicht verstanden. Und schreibt dann hier, Trump sagt unamerikanische Propaganda. Das ist ein Zitat aus diesem Papier, was da gerade verlinkt war in dem Tweet, den wir gesehen haben. Und da kann ich nur zu sagen, ja, absolut. Also ich meine, wenn ich den Leuten da irgendwie einrede, dass sie alle vom Kolonialismus irgendwie profitieren und irgend so ein Kram und da hier irgendwie die Rassentrennung, die es in Amerika mal gegeben hat oder die Sklaverei, die es in Amerika mal gegeben hat, irgendwie immer noch vorherrscht oder so und die Leute, die da wie vier Generationen oder so von entfernt sind, sich da jetzt trotzdem noch Gedanken drüber machen müssen, aber natürlich nur in diesem engen geordneten Rahmen, den die da irgendwie vorsehen, mit ihren tollen marxistischen Ideen. Ja, also das ist absolut antiamerikanisch. Ja, man könnte sich Antirassismuskurse durchaus auch ein bisschen anders vorstellen. Ganz genau. Dass man nämlich irgendwie echt einen Rassismus anzeigt und ne? So nicht. Und spalterisch ist es auch auf jeden Fall. Also darauf ist es ja auch ausgelegt. Das soll die Leute ja den ja einreden, dass es diese ganzen Gegensätze alle gibt, auch wenn die Leute die sonst nicht wahrnehmen. Weil dafür brauchen die diesen Kram ja. Wenn die Leute das alles auch so wahrnehmen würden, dann, also wenn es wirklich irgendwelche Benachteiligungen in dieser Sicht geht, dann was brauchst du dann so ein Training, um den Leuten das alles zu erzählen, dass es angeblich so ist. Das muss man ja nur, weil das ja so unglaublich versteckt alles stattfindet. Trump verbreitete zudem etwa 20 Tweets konservativer Medien und Persönlichkeiten, die die Entscheidung seiner Regierung lobten. Alter Schwede, das ist Journalismus 2020. Weißt du, ich stelle mir immer wieder vor, durch die gesamte Präsidentschaft von Trump, wenn Hillary gewonnen hätte, so wie die Leute reagieren würden. So, stell dir mal vor, Hillary hätte gewonnen und würde exakt dasselbe tun, was Trump macht. Und ich garantiere euch, das wäre viel lustiger gewesen, weil die Medien hier nicht wissen würden, wie sie reagieren sollen. Erste Frau im Amt, oh mein Gott, aber die macht sowas und wie sollen wir darauf reagieren? Und ja, aber du weißt, dass Hillary solche Kurse gelobt hätte und... Ja. Weil das gehört ja zum Zementieren auch der Machtbasis der Demokraten dazu. Ja, ich weiß. Ja, es ist klar. Ja, aber ich darf doch wohl noch träumen dürfen. Ja. Viele Schwarze und die Demokraten fordern daher einen Kampf gegen den strukturellen Rassismus. Ja, und es ist einfach alles nur, es ist einfach nur Tötung von George Floyd. Das 1:1, was die demokratische Partei in Amerika sagt. Ja. 1:1, nur auf Deutsch übersetzt. Ja, das ist wirklich ziemlich schlechter Journalismus. Polizeigewalt, genau, es ist alles. 2016 wird sich einfach wiederholen und Trump wird wieder gewinnen oder ein Republikaner wird gewinnen oder ein Demokrat, der halbwegs an Republikaner irgendwo nah ist, wird gewinnen. Aber es wird nicht Joe Biden sein. Ich weiß ja nicht, vom Himmel fällt oder so, dann ist der Biden chancenlos in meinen Augen. Ja. Also Bernie Sanders ist ja raus, ne? Hillary Clinton meinte, sie würde gerne versuchen, was zu machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie was macht. Ja, bis jetzt ist halt Biden und Trump draußen, ja. Ja, das ist hier vom Express, einfach nur nochmal, um zu sehen, dass nicht nur der ZDF in dieses Horn bläst, sondern das ist hier ein normales privates Medienunternehmen und da heißt es, USA-Präsident Trump trifft bittere Entscheidungen. Inmitten der landesweiten Proteste gegen Rassismus sind das nur, hat US-Präsident Trump staatliche Stellen angewiesen, ihre Mitarbeiter nicht mehr an Antirassismus-Trainings teilnehmen zu lassen. Die angebotenen Kurse kämen unamerikanischer Propaganda gleich, erklärte das Weiße Haus am Freitag. Bittere Entscheidung. Was für ein Widerspruch, ne? Den klärt man dann nicht auf, dem armen Zuschauer und Leser gegenüber. Ne, die wissen das einfach nicht. Die wissen das selber einfach nicht. Die sind halt der Meinung, ja, Antirassismus, ne, wie der Linze halt sagt, das ist halt das, was draußen dran steht an der Schachtel. Das ist aber ein totaler Widerspruch und damit ist es eine Aufforderung zu recherchieren. Ja, normalerweise schon, ja. Aber die sind ja wahrscheinlich halt Konstruktivisten, ne? Also die denken halt wirklich, dass du die Leute halt hinsetzen musst und denen das beibringen musst, so ja, schwarze Menschen sind auch okay, ne? Das wusstet ihr nicht, aber jetzt haben wir es euch gesagt. Und dass die Leute dann denken, oh, echt? Boah. Ja, aber weißt du, so a priori machen diese Kurse nur dann Sinn, wenn ich Schwarze schon als Menschen irgendwie ansehe. So, ich würde niemals, wenn ich Schwarze nicht als Menschen ansehen würde, so einen Kurs besuchen. So, das macht doch keinen Sinn. Das ist so, Ja, aber der Witz ist ja, dass diese Kurse verpflichtend sind, OPEX. Ja. Das ist ja, willst du diesen Job behalten, gehst du da jetzt hin? Und das ist auch das Schlimmste überhaupt, weißt du, weil dein Argument wird nicht besser, indem du es Leuten aufzwingst und sagst, du hast das jetzt zu machen, du hast dir das jetzt anzuhören. Doch, OPEX, wo geht's? Die Menschen müssen erwachsen werden. Das kann nicht immer nur um Spaß gehen. Nee, Mann, wir haben schon genug Menschenexperimente gehabt. So, das braucht man nicht wieder so gesellschaftlich. Komm, ey, das ist so dämlich. Ah. Ja, hat ja gerade im Chat einer gesagt, gutes Rassegesetz. Das kriegen wir dann wahrscheinlich bald. Ja, das ist das Rassendurchsetzungsgesetz. Das gute Rassendurchsetzungsgesetz. Weißt du was? Ja. Rassenpolitik ist kein rechtsfreier Raum. Okay, so. Oh, ich hasse es so sehr, diese Timeline ist so cursed, Mann. Was soll das? Ja, was ist das denn jetzt? Weiter. Was ist das denn jetzt? Bundeskonferenz der Migrantenorganisation und so ein Fisch. Ist das irgendwas Christliches? Hat das irgendwas mit Jesus zu tun? Nee, ist zwar religiös, aber nicht mit Jesus, nee. Ah, okay, verstehe. Gut, ja, religiös ist es. Klasse, hab getroffen. Antirassismus-Agenda 2025 für eine rassismusfreie und chancengerechte Einwanderungsgesellschaft. Ja, die beginnt erst 2025, Kamera. Nee, 2025 soll die fertig sein, glaube ich. Ja, genau so. Wir bauen die Gesellschaft von morgen, ja. Maßnahmenkatalog des Begleitungsausschusses der BKMO, erste Fassung. Was ist denn das BKMO? Also dieses Bundeskonferenz der Migrantenorganisation. Ach, was ist das denn? Ist das ein Fisch? Heißt der so? 32 Seiten sind es. Ich fände es lustiger, wenn das ein Hai wäre. Das käme der käme der Realität näher. Weil, weißt du, das ist ja ein Fisch, der aus kleineren Fischen besteht. Und ja, das die ist, Idee dahinter, OPEX, ist, dass du viele kleine Organisationen hast und dass die eine Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen plural haben und dass dadurch eine große gesellschaftliche Kraft entsteht. Also, das haben sie sich dabei gedacht. Also, ja, und die Idee haben sie geklaut bei einem Kinderbuch von Leo Leoni namens Swimmy über einen kleinen Fisch, der sich ganz alleine vorkommt und später halt in einem Schwarm aber weißt du, so ich würde vielleicht es besser finden, wenn die so Stöcke als also in so einem Bund verwenden würden, weißt du? So mit Darks. Ja, genau, ja. Das zeigt ja auch so ein Stock schwach, viele Stöcke stark. So, das ist so dämlich, Mann. Das ist darauf haben wir aber keinen Einfluss. Ja. Frieda Ackermann. Ich kann den Namen Frieda Ackermann sehen. Könntest du noch ein bisschen reinzoomen, Chris? Das wär echt gut. Ich glaube, viele, ne? Achso, darunter die Organisation. Ja, gut. Korientation, wie ich solche, das sind so Friseurwortspiele, da kann ich gleich einen Hass kriegen. Korientation. Oh. Each one teach. Oh, Jesus. Oh, was ist denn das denn? Marianne Baller Mudumbu. Pan-African Women's Empowerment and Liberation Organization Pavlo. Okay, also wollen die hier Pavlovsche hier Reaktionen hier, Konditionen auswirken bei mir hier? Ah, Frauen aus Afrika. Oh ja, sehr empowered. Ja, sabba, sabba. Junge. Und was wollen sie von uns? Was wollen sie diesmal? Lass mich raten, sie wollen irgendwelche Quoten im Bundestag, Quoten in Behörden, Quoten in Redaktionen. Ein Bewusstsein für Rassismus wurde durch die Kommunikation. Ja, das ist nur die Einleitung. Ein Bewusstsein für Rassismus wurde durch Programme und Strukturen, okay. Ja, die haben sich da mit den Überschriften auch ein bisschen so selbst ins Bein geschossen. Irgendwie Menschen mit Einwanderungsbiografien sind auf dem Arbeitsmarkt uneingeschränkt gleichgestellt. So uneingeschränkt und gleichgestellt ist irgendwo, das ist dasselbe Wort im Endeffekt. So, weißt du, so ohne Einschränkung, so gleichgestellt. Aber nein, das kannst du so nicht haben. Gleichgestellt heißt dann wieder so viel wie... Uneingeschränkt gleichgestellt passt schon. Ja, das heißt so viel wie... Es gibt kein Ende von den Vorteilen, die wir denen geben können, weil die ja so viele Nachteile haben. Ja, aber wenn ich schon so die Idee habe, dass alles irgendwo Ausbeutung ist von jemandem, wieso sollte ich mich dann selbst in die Ausbeuterrolle stellen wollen? Weißt du, wer soll denn da ausgebeutet werden? Haben die eine Opfergruppe? Cool. Das wäre voll gut. Ja. Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsbehörden und Justiz sowie staatlichen und zivilgesellschaftlichen Trägern ist gestärkt. Zivilgesellschaftliche Organisationen verfügen über die Ausstattung, um auf Augenhöhe zusammenarbeiten zu können. Heißt auf Deutsch, wir wollen Geld. Geld, Geld, gebt uns euer Geld, wir wollen Geld. Ja, aber ist das nicht Ausbeutung und kapitalistisch von denen? Generalbundesanwaltschaft übernimmt die Ermittlung von allen Vorfällen mit Hinweisen auf eine rassistische Motivation frühzeitig und ohne Zögern. Das geht euch überhaupt einen Scheißdreck an. Der Generalbundesanwalt ist eine unabhängige Behörde. Einen Scheiß mitzureden, haben der was zu tun hat. Ich habe ein neues Wort gesehen, das ich in der ganzen Auflistung da von allen möglichen Ismen niemals gesehen habe davor. Oh, das ist voll cool. Da auf der Seite ein bisschen weiter runtergescrollt, wenn du mal machst bei Handlungsfelder Nummer 2 Präventionsarbeit, weiter runter. Ich würde eins nur zum Verständnis. Ganz am Anfang heißt es jetzt so. Bewusstsein schaffen hauptsächlich, oder? Ja, erstmal Bewusstsein schaffen und dann alles umwälzen. Ich sag nur, die Sicherheitsbehörden haben rassismuskritische Strukturen etabliert. Struktureller Rassismus wird hier gefordert. Ja, das geht eben auch nur, wenn man das sieht mit dem Bewusstsein. Genau, das ist, was ich meinte, Chris. Genau hier. Dieses 2a, eine wirksame Prävention gegen Rechtsextremismus und Rassismus, Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit, das kennen wir schon alles. Und das Neue ist für mich Antislawismus. So, also die wollen jetzt auch noch hier Slaven beschützen, so die Russen hier, ne? Oh, das ist voll sus. Und alle anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in Regelstrukturen, alle gesellschaftlichen Bereiche wird ausgebaut und gestärkt, auch im Netz. Weißt du, dieses auch im Netz, das müssen wir erwähnen, explizit, weil sonst heißt es, ist auch im Netz, nee. Aber dann können sie sagen, ah hier, wir haben einen Twitter-Account und wir bekommen Staatsgeld von Demokratie leben und wir auch im Netz, das ist toll, ja. Und vielleicht haben die sich einfach nur verschrieben, weil da fehlt irgendwie der Antiziganismus. Stimmt. Ja, der ist raus. Das heißt jetzt anti-ungarische Soße ist muss. Ja, wow. Also es ist ja nicht so, dass die die Überschriften kurz gehalten haben für den Inhaltsverzeichnis. Aber wir haben ein ganz schöner Blocktexter. Wir haben die Sklaverei doch abgeschafft. Rassismus, Empowerment-Arbeit wird als gemeinnützig und als elementarer Bestandteil der Präventionsarbeit in allen Strukturen anerkannt. Heißt übersetzt, gibt uns Geld. Geld, aber, Geld. Aber auch da. Ja, Einfluss auch natürlich. Ne? Also. Ich mein, das und keine Steuern. Das ist aber so dämlich, weißt du, weil wenn ich Interesse daran habe, dass ich nur das Geld bekomme und die anderen halt eben nicht, weißt du, weil ich so eine bestimmte Arbeit mache, so eine bestimmte Nische, so Antirassismus-Zeugs, ne, dann soll ich doch nicht wollen, dass jeder Depp freiwillig darauf Zugriff bekommt oder gezwungen Zugriff darauf bekommt. Ich müsste das ja monopolisieren. Ich müsste dann sagen, niemand hat das Recht, Rassismus-kritisch Zeug zu machen. Aber die haben sich doch hiermit schon in Position gebracht, um zu sagen, guck mal, wir haben das alles angeleiert, wir sind auch die Besten und wir kennen die Besten. Okay, und wir bilden die Besten aus. Und du willst doch sicherlich deine rassistischen Kniescheiben behalten, oder? Genau. Ja. Sonst wirst du in die Sklaverei verkauft. Nee, Mann, du wirst einfach... Bundeskonferenz-mo.de Mo wer? Mozart? Ja. Mo Bundeskonferenz, Mo Problems, sag ich dann nur. Ja, aber was geht denn da weiter ab, komm? We was Bundeskonferenz. Das war gerade mal Seite 1, sei doch still. Ja, ist wie weiterhin das Inhaltsverzeichnis, ne? Ja. Und das, da hat man überhaupt keine Seiten anzugeben. Die Bundeszentrale für politische Bildung ist als diversitätsorientierte Institution Spiegel der Gesellschaft und arbeitet inhaltlich unabhängig vom Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat. Das ist auch eher divisionsorientiert. Ja, also vor allen Dingen dieser Bereich hier, ne, alle MitarbeiterInnen im öffentlichen Dienst, in Klammern, sowie gefördert durch die öffentliche Hand, insbesondere Leitungskräfte, Führungskräfte weisen rassismuskritische und Menschen rechtliche Kompetenzen auf. Also das ist im Prinzip das, was der Trump gerade geoutlawed hat. Das fordern die hier. Für die rassismuskritische Arbeit sind unter Beteiligung von rassismuskritischer ExpertInnen Standards für die Präventionsarbeit in der schulischen und außerschulischen Bildung entwickelt worden, auch im Netz. The greater good, auch im Netz, In der Schule im Netz, das ist sowas wie so eine russische Magda, wie heißt die? Erfolgt ein Auf- und Ausbau von flächendeckenden Beratungsstrukturen für Opfer rassistischer Gewalt und rassistischer Diskriminierung. Heißt auf Deutsch so viel wie Geld, Geld, gebt uns Geld. Kooperation auf EU- und internationaler Ebene, mehr Geld. Im Bereich des Rechtsextremismus werden die Strukturen der Opferhilfe angemessen ausgebaut. Das ist ja Ideologie. Ne? Also ihr sagt ja immer nur Geld, aber ich glaube, dieser ideologische Part, den darf man auch nicht unterschätzen. Ne? Die wollen sich halt überall reinwanzen mit ihren Farben. Ja, genau. Ja. Man kann das eigentlich zusammenfassen in Geld, auch im Netz. Ja, mit dem Geldargument soll man dann die anderen Argumente mal nicht überdecken sozusagen. Das ist schon nicht ganz verkehrt. Ne? Ja, aber Geld ist ja im Endeffekt auch ein Mittel dazu, noch mehr Macht zu bekommen. Also ist es ein Teil davon natürlich. Klar geht es ja auch um das Festsetzen in den Strukturen und geht auch darum, institutionelle Macht zu erreichen, natürlich. Vor allem, Jungs, das ganze Ding zerfällt komplett in sich, okay, weil nämlich die Leute, die das machen hier, das nur machen, weil sie sich auf das Konzept des Universalismus stützen und sagen, Rassismus ist universell schlecht. Ja? Aber gleichzeitig kommst du in solche Seminare rein und dann heißt es dann, guck mal, das ist Fred. Fred hat Rassismus erfahren und du als Weißer hast nichts mitzuteilen, denn du kennst nicht seine gelebten Erfahrungen, das ist das Einzige, was zählt. Es gibt keine Wahrheiten. So, und das allein schon, das ist ein Widerspruch. Und dann könnt ihr mir sagen, Dennis, du bist aber so hier phallogozentrisch, Dennis, und das ist voll unwichtig, ja. So, also, nee, es ist schon irgendwo wichtig, dass du das richtig an den Mann bringst, haha, und vermarktest. Ja, aber ein ideologischer Widerspruch innerhalb von einer Denkschule, das ist ja kein Grund, dass diese Denkschule nicht in der Lage ist, Macht zu ergreifen. Also, ja, ich weiß. Also der war auch schon, bevor man es ausprobiert hat, geschichtlich gescheitert, also von der Umsetzung her. Ja, klar. Schon vorher. Also, ja, Und das ist ja, was ich meine, weißt du, diese Widersprüche, die sind nicht einfach nur da so von wegen Gacha, sondern so ein Ding von, okay, wenn da ein Widerspruch ist, ist es genau dasselbe, wie wenn du ein Boot baust, damit es auf der hohen See fahren kann, aber das hat halt ein Loch. So, und dann sagst du so, das Loch muss da sein, das ist charakteristisch für das Boot. Und so, ja, okay, dann geht's halt unter. So, ja, noch nicht. Ja, aber schon, es geht die ganze Zeit unter, es kann nicht schwimmen. Man muss aber hier bei sowas muss man eben darauf achten, dass möglichst viele Leute profitieren und dann kannst du nicht dem Einzelnen so viel Geld geben. Also ich meine, wenn man jetzt internationaler Antirassismus-Koordinator ist oder so, das klingt ja auch gut, das fühlt sich auch schon gut an. Aber die Anerkennung und Wertschätzung wird ins Grundgesetz aufgenommen und damit eindeutig zu einem elementaren Bestandteil unseres Gesellschaftsvertrags. Wow. Wertschätzung jetzt für was denn? Für jeden Einzelnen einfach oder was? Na, der bessere Menschen von außen halt, ne? Also die Wertschätzung einer vielfältigen und chancengerechten Gesellschaft. Also, wow. Weißt du, ich verstehe halt einfach nicht, wie dämlich das ist, dass die Leute sagen, ja, hier, wir sind antirassistisch. Dann können Rassisten sich hinsetzen zu denen oder Sexisten hinsetzen zu denen, sich anschauen, was sie da in ihren Kursen erzählen, exakt diese Kurse übernehmen und einfach nur die Täter- und Opfergruppe zu ihren Täter- und Opfergruppen austauschen und fertig. Dann ist es exakt genauso legitim. So, das ist aber genauso Quatsch dann, weißt du? Also entweder ist alles legitim oder alles Quatsch, was damit zu tun hat. Du kannst nicht beides haben. Ach. Ja, ich denke auch, so schwierig ist das Thema nicht, dass man da, wer weiß, wie viele Leute wie schulen müsste. Ja. Und übrigens dieser Rassismuskoordinator, ich stell mir den so vor, dass der hinter sich so die Karte von Europa hat mit so Flaggenmarkern drin, so von wegen hier. Und dann zieht diese Front dann nach Osten und die nach Westen und die nach Norden, die nach Süden und dann eine Rassismusoffensive wird gestartet in Berlin. Ah, das ist auch gut. Maßnahmen gibt's, Indikatoren keine. Ja, gut. Das ist klasse. Da hat der Praktikant nicht aufgepasst, ne? Ja. Es erfolgt eine systematische Überprüfung sämtlicher Gesetze auf Rassismus, rassistische Wirkung. Ja, Maßnahmen. Die Gesetzesfolgenabschätzung wird um eine diskriminierungskritische Rechtsfolgenprüfung ergänzt, um diskriminierende Effekte auszuschließen. Indikatoren gibt's halt keine. Das ist sowas halt der Scheiß. Alle Gesetze und Verordnungen werden auf intendierte und nicht intendierte rassistische Diskriminierung überprüft und bei entsprechender Feststellung geändert. Ja, wie soll das aussehen? Steuerung F und dann nach, keine Ahnung, Neger suchen oder wie soll das aussehen? Ich habe eine Idee, wie das aussehen könnte. Dass ihr keine Indikatoren gibt, weil Indikatoren bedeutet schon erreichte Erfolge, sage ich mal. Ah, okay. Also was schon ein Gesetz ist oder was geplant ist. Okay. Ich erinnere da noch an unsere super tolle Sexualstrafrechtsreform von 2016. Da hatten sie sich nämlich auch tierisch drüber aufgeregt, dass sie ja dann parallel auch das Aufenthaltsrecht anpassen wollten. Und das wäre ja so rassistisch und furchtbar. Und das sind dann wahrscheinlich so Sachen, wo sie dann in Zukunft diesen Joker dann ziehen wollen. So nach dem Motto, ja, das geht jetzt aber nicht. Wir können ja hier nur jetzt... Wir können ja nur gegen die anderen Leute hier irgendwie schießen, aber gegen irgendwelche Leute, die sich hier zu Unrecht noch aufhalten in Deutschland, denen kann man ja nicht das Leben schwer machen, das wäre rassistisch. Das würde ja nicht gehen. Ja, genau, deswegen hat man stattdessen irgendwie so eine Aktion oder so eine Strafe verteilt für Leute, die aus Gruppen außen angreifen oder so. Ja. What? Man den nennen muss oder so. Wie? Und das gab es jetzt letztens in Stuttgart, als er diese Nächte aufgehoben waren. Ich verstehe das jetzt nicht. Moment. 4a1. Die Anerkennung und Wertschätzung wird ins Grundgesetz aufgenommen und damit eindeutig zu einem elementaren Bestandteil unseres Gesellschaftsvertrages. Das haben wir ja irgendwo mal erwähnt gehabt davor. Maßnahmen Antirassismus und Demokratieförderung werden als Staatsauftrag in die Verfassung des Bundes und die Verfassung der Länder mit aufgenommen. Indikatoren Antirassismus und Demokratieförderung sind 2023 als Staatsauftrag in die Verfassung des Bundes und die der Verfassung der Länder mit aufgenommen. So, ist das Demokratieförderung. Ja, okay. Was auch immer diese Scheiße bedeuten soll. Ja. Demokratieförderung bedeutet, dass die Zivilgesellschaft, ergo die verschiedenen Organisationen unter dem Deckmantel, also unter dem Mantel von dieser größeren Initiative, dass die gefördert wird. Also. Ja, der Begriff dient als Deckmantel zur Unterdrückung von der pluralistischen Meinungsbildung, meiner Meinung nach. Würde ich auch sagen. Ja, genau. Genau. Und dann hier der zweite Punkt da, die zweite Zeile ist Aufnahme eines neuen Staatsziels ins Grundgesetz Artikel 20b. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein vielfältiges Einwanderungsland. Sie fördert die gleichberechtigte Teilhabe, Chancengerechtigkeit und Integration aller Menschen. Bestimmt, so. Schreiben wir da vielfältig. Aller rein. Menschen auch. Ja, bestimmt, ja. Schreiben wir da vielfältig, ja. Rein. Ja, also ich sag mal, Länder, die man so in etwa unter Einwanderungsländer versteht, Australien, Riesenland, Kanada, Riesenland, Amerika, hier USA, Riesenland, Deutschland, kleines Land. Also schon alleine das sollte euch eigentlich sagen, dass das so nicht richtig funktionieren wird. Also Ja. Da kommt mir irgendwie in den Sinn, dass die das auf Europa sozusagen ausweiten wollen oder dem europäischen Gedanken nahelegen, sodass Deutschland im Endeffekt dann ja Europa repräsentiert. Dass es dann heißt, ja, hier, wir sind die europäische Idee und die europäische Idee ist, soll ein vielfältiges Einwanderungsding sein. So. Ich das denke Gegenargument auch, dazu ist ja immer die Demografielücke. Ich denke auch, dass bei Chancengerechtigkeit und Integration aller Menschen, dass mit aller Menschen auch Ableismus und Behindertenförderung mitgemeint ist. Also, dass man sich da auch auf die Behindertenverbände stützt, also mitstützt. Also. Ja, das ist jetzt irgendwo krumm von dir formuliert, weil sich auf Behinderte zu stützen ist jetzt nicht so gut. Aber ja. Ja, aber ist der Spruch selbst, gegen den hätte ich, wenn ich überhaupt keine Ahnung von dem politischen Spiel hätte in diesem Land, hätte ich überhaupt nichts gegen. Das wäre so ein Ding von, okay, ja, cool, ist ein guter Satz, ist sehr positiv, sehr, sehr beste liberal, weltoffen, alles richtig schick, so, ja. Aber es ist gleichzeitig auch sehr schwach formuliert und sehr schwierig nachzuvollziehen, wo genau diese Abgrenzung dann stattfinden soll, von dem, was wir erlauben, was wir nicht erlauben. Und das wird ja genau passieren. Es wird noch viel krasser werden mit dem, was verboten wird. Und ja. 4a2, Staatsangehörigkeitsrecht wird der Realität einer Migrationsgesellschaft gerecht und unterscheidet nicht länger zwischen einzelnen Gruppen, EU und DrittstaatlerInnen. Okay. Das ist besonders perfide, weil es wird der Realität der Migrationsgesellschaft gerecht. Also man soll die elenden Zustände akzeptieren, anstatt versuchen, sie zu verbessern. Also das ist ja, ja, wenn Sie hier jetzt sagen, Sozialhilfe oder Hartz-IV-Bezug ist zukünftig kein Ausschlusskriterium mehr zum Erwerb der Staatsangehörigkeit. Also tut mir furchtbar leid, wenn ihr meint, dass das irgendwie zur Anerkennung von den Leuten dann führt, dass die das hier leichter haben in diesem Land, dann ist es nicht geeignet. Also sorry, um es mal freundlich auszudrücken. Also das geht so nicht. Also wenn die Leute hier Teil von dieser Gesellschaft werden können, dann müssen die schon sich wenigstens selbst versorgen können. Das ist so. Und das ist in diesen ganzen Einwanderungsländern, die sich jetzt schon so bezeichnen, ist das auch so. Da könnt ihr auch nicht ankommen und sagen, hier, ich brauche Stütze und ich würde dann hier gerne mal alle staatsbürgerlichen Rechte auch genießen in diesem Land. Ja, naja, es gibt immer Kalifornien, ne, Chris? Naja. Kalifornien also, ja teilweise auch wählen in den Kommunalwahlen und so. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile da ist in Kalifornien, aber als ich da gewesen bin 2009, da war einer, der sich auch schon mal erzählt, einer der Mitbewohner da von meiner Bekannten, der hat ja in so einem größeren Haus da gewohnt, wo die alle so ein eigenes Zimmer halt hatten. Das war ein Ingenieur, der da in Stanford studiert hatte und der später dann, also ich glaube ein halbes Jahr später oder so, hatte der dann bei Apple auch angefangen zu arbeiten. Und der hatte mir da mal erzählt, wie das so ist mit diesem ganzen Krempel da, ne? Also die Aufenthaltsgenehmigung hängt von deinem Arbeitgeber ab. Und wenn der abspringt, dann musst du dir schnell, ich glaube innerhalb von 3 Monaten oder so, musst du dir einen neuen suchen, der das mit übernimmt, deine Aufenthaltsgenehmigung da. Ansonsten kannst du schnell wieder zurück in dein Land tigern. Und das ist auch kein... Ja, das ist eine Art, das ist halt diese H1B-Migration, die gibt es schon sehr lange, die ja auch von den Arbeitgebern sehr stark ausgenutzt wird, um Löhne auch zu drücken und um die Arbeitnehmer in so einer gewissen Abhängigkeit zu halten. Ja, das System ist nicht super, es wird ausgenutzt, aber das ist ja dann qualifizierte Arbeitskraft und darum geht es ja jetzt gerade nicht. Ja, und ich meine, das aber zum Vergleich halt eben, weil die ja hier schreiben, die Hürden, also die Hürden, die der Typ da beschrieben hat, das waren auch größere Hürden. Und das ist jemand, der in Amerika da schon studiert hatte. Also im Endeffekt hat die amerikanische Gesellschaft schon ein bisschen was dafür getan, dass er diese Kompetenzen, die er hat, erworben hat. Und insofern sollte man, also ist es ja dann auch aus meiner Sicht vielleicht ganz nützlich, wenn man dann sich sagt, okay, dann kann derjenige jetzt hier, die auch dieser Gesellschaft dann zur Verfügung stellen, diese Kompetenzen und dann hier was weiterhin erwirtschaften in diese Gesellschaft rein und so. Na, also, aber nee, da wird das knallhart durchgezogen nach den Regeln natürlich, die da gelten. Und da ist auch nichts mit Kalifornien oder so, zumindest damals noch nicht gewesen. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Na? Ja, also es gibt halt unterschiedliche Arten von Migration. In der Arbeitsmigration, wie du gerade gesagt hast, du gehst halt hin zum Arbeiten. Da kannst du davon ausgehen, wenn du die Einbürgerung anstrebst, dass es 7 bis 10 Jahre dauern kann. Ja, genau, und kostet $10,000 oder so. Es kostet um die 5.000, aber trotzdem. Ja, ja, und Deutschland ein Faktor dann. Es geht ja, wie gesagt, und das ist halt diese Arbeitsmigration, die ja auch gewünscht ist. Es gibt ja auch andere Sachen wie Green Card Lottery. In Kanada musst du, glaube ich, 200.000 Dollar besitzen, um eine Möglichkeit zum Einwandern überhaupt zu Und Deutschland so, okay, hier Bodenrecht für alle, jedes in Deutschland geborene Kind erhält ab 2022 automatische die deutsche Staatsangehörigkeit, unabhängig vom Aufenthaltsstatus der Eltern. So, da, bitteschön, bis hier geboren hast, das ist jetzt fertig. Das ist doch eigentlich genau, ja, wie es jetzt funktioniert. Ich würde dem deutschen Staat aber noch zutrauen, denn, dass er sich versucht, die Arbeitskraft der Neugeborenen zu sichern. Ja, aber warte, das ist ja, doch... Ist das nicht so, wenn das Kind deutsche Staatsangehörigkeit hat, das heißt ja dann auch Familiennachzug irgendwann und... Die Eltern kriegen dann auch einen Aufenthalt. Moment, bla, bla, bla, bla, bla, Moment, bla, Moment. Bla, ich will nur mal kurz jetzt gerade fragen. Vielleicht kennt ihr euch damit besser aus als ich, so wenn überhaupt. Weil ich habe eine sehr lange Zeit doppelte Staatsbürgerschaft gehabt, musste sie halt eben dann irgendwo ändern von Seiten Russlands her, weil ich dann 18 wurde und hieß dann, mach mal. So, und ich so, okay, cool, habe mich dann für die Deutsche entschieden. So, aber wenn hier ein Kind geboren wird, ne, wessen Staatsbürgerschaft hat es dann? Hat es dann die Staatsbürgerschaft der Eltern so davor immer gehabt? Ja, das ist unterschiedlich von Land zu Land, hat eben das unterschiedliche Regelung für. Also bei uns ist es halt nicht so wie in Amerika, dass wenn du als Däne nach Amerika kommst und dann mit einer dänischen Frau dort irgendwie, die dann da niederkommt, dann ist das Kind Amerikaner. Das ist in Deutschland nicht so. Mhm. Okay. Die, ja. die Frage ist aber auch, was ist, wenn die Eltern das gar nicht wollen? Also wisst ihr, was ich meine? Zwei Chinesen, also zwei Chinesen, die hierher kommen, hier arbeiten eine Weile, wunderbar, um sich Geld zu verdienen und dann hier ein Kind haben, aber das Kind bitte doch eine chinesische Staatsbürgerschaft bekommen sollte. Was ja, ich denke, das schon noch, dass du dann schon noch entscheiden kannst, was du als Elternteil, was du möchtest. Ja. Und der Staat so, im Zweifelsfall hat es halt dann die doppelte Chinesisch-Deutsch. Weißt du, und der Staat dann so zu dir, nein, das ist Lassistis. Nee, da sitzt dann die Migrationsbeauftragte des Standesamtes, Frau Katharina Ogoyogomolerbe, und sagt, nein, Deutsch. Und haut einen Stempel in den Pass und dann musst du hier bleiben. Ja, ich meine, die Möglichkeiten mit dem Nachzug und so, das wird sicher dabei eine Rolle spielen. Ehrlich, das ist ja auch jetzt schon so, das ist ganz... Das ganze Ding. Das ist nicht unüblich, sich ein Kind zu lassen. Das ist so komisch, weißt du, das heißt so, wir sind eine vielfältige Gesellschaft, aber dadurch, dass wir jeden automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft einfach dazugeben, ist es so, dann ist es erstmal inflationär und weniger wert, wenn es überhaupt was wert ist. Und zweitens sind wir dann weniger vielfältig, weil wir dann alle deutsch sind. So, ja, jetzt geht es dann mit dem komischen Sachen los, Entkopplung von Wahlrecht und Staatsangehörigkeit. Seid ihr noch ganz dicht? Jeder, der will hier wieder. Also ich wäre ja für Nettozahlerwahlrecht. Also das nur die Leute, die halt reinzahlen in den Staat und die nichts rausbekommen. Ja, das da habe ich ja ganz böse Schimpfe bekommen, als ich mir den Witz dazu erlaubt habe, dass das frauenfeindlich ist. Ja, also hoffentlich. Ich wäre für ein staatlich organisiertes Battle Royale, bei dem der Letzte wählen darf. Ja. Last Man Standing. Ja, genau. Lass uns endlich die Purge ins Grundgesetz aufnehmen. So eine große Reality-Show, wo jede Partei halt so Kämpfer anstellt. Jeder Wasteland schlagen. Den Bundeskanzler. Jeder Marktplatz auf dem Land und in der Stadt bekommt einen Thunderdome, dem die Leute mit ihren Fäusten abstimmen, ja, und ihren Beinen. Ja, das heißt dann, Das heißt dann die Hunger Games, wobei das die Englisch ausgesprochen wird. Fuck, Alter, nee, das ist doch so kindisch, Mann, das kann doch nicht sein. Das heißt dann aber, dass man das Wahlrecht auf den Staat und auf die Staatsgrenzen oder was? Also ich habe schon langsam Verschwörungstheoretikern wenig entgegenzusetzen, weil die zeigen mir einfach das hier und sagen, guck mal, der Staat hält das vor und das ist voll gammelig. Nee, der Staat hat das nicht vor. Das sind irgendwelche Leute von diesen Migrantenorganisationen, die das vor. Okay. Aber die Grünen und so finden sowas natürlich prima, ne? Also ja, davon mal ganz abgesehen. Okay, aber gut, dass du das nochmal sagst. Ja. Das heißt ja noch nichts. Ne? Also, Großkapitalisten finden sowas natürlich auch nicht schlecht. Ja. Also aber wenn sie das machen mit der Entkopplung von Wahlrecht und Staatsangehörigkeit, ich würde sagen, dann sollten wir uns mal irgendeinen rechten Milliardär holen, der uns die ganzen Ungarn hier rüberkarrt, damit wir die Genderpolitik wegkriegen. Ja. Du meinst, wir sollen Soros kontaktieren? Bios Theoretiker stellt in den Raum Nettozahler oder Wehrdienste. Da leistest du schon deinen Beitrag? Möchten sie mehr erfahren? Ja, mit Wehrdienst, das wäre aber auch eine Idee, dass du nur zur Wahl gehen darfst, wenn du Wehrdienst abgeleistet hast. Das ist ja noch praktisch die Geschichte von Starship Troopers. Ich finde sowas gut. Also wir müssen endlich mal progressiv denken. Die alte Demokratie, die muss ja auch verführen können. Also Alter, was ist denn da jetzt weiter passiert? Sorry, Evel, aber ich kann das nicht mit anschauen, okay? So, Partizipationsratgesetz wird 2022 verabschiedet. Besetzung des Partizipationsrates, insgesamt 30 Personen. 16 Personen sind Menschen mit MGH, also, okay, Gesundheit, Muslimsternchen-Innen, Judinnen und Juden. Nein. MGH steht für Maschinengewehrhintergrund. Ah, okay, verstehe, sehr gut. Und dann geht's los. Sinti, Tze und Roma, Nja. So, was ist denn das, Alter? Nja? So wie so eine Katze oder was? Und asiatische, diasporische Menschen, schwarze Menschen, / Leertaste People of Color, / ein Drittel öffentlicher Hand, ein Drittel Wissenschaft, ein Drittel gesellschaftlicher AkteurInnen. Okay, Junge. Das hört sich halt irgendwie nach Räte. Kommunistenräte, ja, irgendwas Demokratie an. Ich keine Ahnung. Öffentliche Hand, Wissenschaft, gesellschaftliche Akteurinnen. Das, keine Ahnung. Das kann auch von irgendwelchen Kommis kommen. Der Rat der Weisen der Zugezogenen. Eine Geschäftsstelle mit einem jährlichen Etat in Höhe von 8 Millionen Euro wurde eingerichtet. Ja, kannst du dir also sagen, träumen, Geld. Alter. Was siehst du denn? Ich schon wissen, was das kosten würde. Der Partizipationsrat hat die Befugnis, Auskünfte und Stellungnahmen von anderen Ministerien und Behörden einzufordern. Auskunftspflicht. So von wegen, wie rassistisch bist du, sag mal. Genau, da brauchen die 8 Millionen Euro für. Ja. Aber ist das nicht genau das, was die hier schon machen? Nur, dass sie dafür 8 Millionen wollen und das institutionalisieren wollen. Sie haben nur gemerkt, dass die gesetzliche Grundlage fehlt. Das ja auch. Ja. Aufgaben des Partizipationsrates, ja, die können ja nicht ohne Aufgabe da sitzen. Ne? Impulsgeber für die Themenbereiche Migration, Integration, Einwanderungsgesellschaft. Darf ich dich nochmal kurz unterbrechen, OPEX? Das ist, diese Leute fordern Demokratieförderung, aber dann hier Grundgesetz ändern, da dies, das, jenes, alles, sämtliche Gesetze irgendwie überprüfen und so weiter und so fort. Und das ist alles nicht legitimiert dann. Das wollt ihr dann einfach da drauf haben, weil das ja dann antirassistisch ist. Also da kriege ich echt zu viel Demokratieförderung am Arsch. Mehr Demokratieförderung, du meinst direkte Demokratie? Nein, Alter, uff. Beratung von Bund und Ländern für eine partizipationsorientierte Einwanderungsgesellschaft. Wie soll das? Die Einwanderungsgesellschaft ist doch schon partizipationsorientiert. Indem du einwanderst, partizipierst du schon. Nee, die meinen damit, dass du Wahlrecht hinterhergeschmissen bekommst und dass es total wichtig und toll ist, dass jeder irgendwie Einfluss hat, der die richtige progressive Politik macht. Und wenn er nicht die richtige hat? Dann ist es Kampf gegen Rechts und gegen Populismus und es Demokratie fördernd, indem er seine Feinde zerschmettert. Okay, ja gut, danke, dass du es nochmal erklärst. Ich war lange nicht mehr im Stream, tut mir leid. Lebensqualität wird verpflichtender Indikator für gesellschaftlichen Fortschritt und das Handeln für Politik. Das ist gefährlich nah an, so das Private ist politisch. Okay. Reform des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes von 1967 hin zu einem Gesetz für nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität für alle. Okay. Indikatoren. Erhebung von Lebensqualität-Indikatoren als Politik- und handlungsleitende Indikatoren. Also jetzt ist das das Persönliche ist dann politisch. So, oder? Und Sustainable Development Goals, also hier grün Öko-Akbar. Okay. Klimawandel. Ja, dann musst du auch Leute wieder, also Kumpels, Bekannte, würde ich sagen, wahrscheinlich beauftragen, die es machen. Gibt es auch Workshops zu großen Sprüngen nach vorn? So qualitative und quantitative Transparenz. Junge, 29 Seiten lang geredet, nichts gesagt. Ja, klasse. 5 Jahre, wir schaffen das. Hans-Georg Maaßen, Deutschland ist gespaltener denn je. 5 Jahre nach Beginn der Flüchtlingskrise ist Deutschland wegen der Zuwanderung gespaltener denn je und die EU ist geschwächt worden. Es hat sich gezeigt, dass Parallelgesellschaften durch den Zuzug gestärkt wurden, die Integration vieler junger arabischstämmiger Muslime misslungen ist und dass islamistische Anschläge und Straftaten durch Migranten zugenommen haben. Das alles war vorhersehbar. Was sagt der Pfeiffer dazu? Gute Frage. Er sagt, Thoreau, die Rechten sind schuld. Genau. Ach ja. Das war's auch schon. Der Artikel war nicht lang. Ich dachte mir nur, den Maaßen mal wieder erwähnen. Das wäre nicht schlecht. Ach, der Helge! Endlich! Ja, magst du mal vorlesen? Warum ein unabhängiger Expertinnenkreis Muslimfeindlichkeit? Ganz einfach. Patriotismus. Wir müssen die deutschen Feindlichkeit bekämpfen. So viele Deutsche sind heutzutage muslimisch, werden aber nicht wie Deutsche behandelt. Muslimfeindlichkeit ist Deutschenfeindlichkeit. Ich dachte, gegenüber der Köterrasse gibt's nichts. Ich blick's nicht. Ja, aber der Köterrasse jetzt auch ausgeweitet auf weitere Bevölkerungsgruppen? Oder wie soll ich das verstehen? Ja, also. Also ich meine, Teil der Köterrasse. Ja. Ich meine, graue Wölfe sind schon mit so Hunden irgendwo verwandt jetzt so. Also ich mein, ja, schon mal stimmt. Ja. Sind Wölfe nicht haram? Sind nur Hunde haram? Ja, scheinbar, ja. Und was ist, wenn die Wölfe grau sind? Ich finde ihn so einfach jetzt grau. Das sind die alt und weise wahrscheinlich, ja. Ich finde ihn da einfach jetzt in Doppelpunkt gehört. Alter. Ja, das stimmt auch, ja. Ja, auf jeden Fall, ich fand's Patriotismus! Deutschenfeindlichkeit. Ja, ist gut, Helge. Ja, ich meine, das Beispiel, was ihr genannt habt, war ein gutes Beispiel. Mir wäre noch eingefallen, hier letzte Woche gab's ja wieder diese Sachen hier mit diesem Nachkommen von Mohammed da irgendwie, den die Schiiten so geil finden, wo sie dann irgendwie hier rumgetrommelt haben und lauter so ein Kram, weil sie sich ja hier in Deutschland wenigstens nicht schneiden dürfen auf offener Straße. Ja, alles in Schwarz und so. Da gab es auch eine interessante Auseinandersetzung bei Twitter, wo da ein FDP-Mann und Autor bei Achse des Guten, Name ist mir gerade entfallen, der hatte so ein Video aus London da geteilt, wo die auch alle da in Schwarz rumgelaufen sind und meinten so, ja, es ist so vielfältig und auch keine, alle haben so was vom Mund, das war in dem Fall aber eher so ein Schleier und keine Englandfahnen, mit anderen Worten, auch keine bösen Rechten mit dabei. So geht Vielfalt oder so hat er geschrieben. Und es gab da echt Leute, die das ernst genommen haben und dann ihn da irgendwie kritisiert haben dafür, so nach dem Motto, das ist doch gar nicht so vielfältig. Schwarz ist sogar keine Farbe. Yeah. Ja, also keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass wenn man die Leute da groß fragen würde, die sagen würden, ja, Muslimfeindlichkeit und so weiter und so fort, dass die sagen würden, ja genau, wir sind einfach alle Deutsche. Also ich glaube, die das sagen würden, die würden nicht sagen, dass Muslimfeindlichkeit so ein großes Problem ist. Also. Ein aufgebauschtes Problem? Ja, also zum Beispiel im Vergleich zu, das hatten wir ja letzte Woche nicht dabei, hat uns hier jemand geschickt, hier mit dem Ali Utlu, der mal wieder Probleme hatte mit Leuten, die seine Adresse daraus getwittert hatten, aus dem islamistischen Bereich. Und der ist ja auch schon mal da geschlagen worden, irgendwie Zähne haben sie ihm ausgeschlagen und so, irgendwie türkischen Nationalisten und solche Dinge. Ja, aber das war wahrscheinlich, das waren, also ich glaube, der Ali hat noch gar keinen deutschen Pass, aber die anderen vielleicht, dann wäre das ja schon wieder was für die Amadeo-Antonio-Stiftung gewesen. Deutsche, die Gewalt gegen einen Migranten ausüben. Ja, Die Alu-Utlu-Stiftung. Was ist das? Schauen wir das Video an? Ton fehlt. Ja, das schauen wir uns lieber mit Untertiteln an. Den Gesang brauchen wir nicht. Also es geht Okay. hier, es ist ein Propagandavideo aus der türkischen Ecke. Mehrmals wird hier auch der Red Apple erwähnt. Das ist ein Codewort sozusagen für Weltherrschaft. Also es war mal, der Red Apple war ursprünglich mal ein Globus, eine große Statue in der Hand gehalten hat, den sie erobert haben, als sie Istanbul erobert haben. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, was hier so über den Red Apple gesungen wird in dem Lied, was da im Hintergrund läuft, das sehen wir in den Untertiteln. Ich weiß nicht, ob ich da mitkomme, das auf Deutsch mitzubringen. Und vor allem halt auch die Bilder dazu sind, ja, jetzt geht's gerade nicht, oder was? Ja, hier genau. Also man sieht hier, wie Osmanisches Reich, osmanische Soldaten, dann türkische Soldaten dagegen geschnitten und wir werden den roten Apfel erreichen. Also wir werden den Islam über die ganze Welt verbreiten. Ja, wir haben das Versprechen von göttlichem Licht und Wahrheit. Nur mit dem Erlangen des roten Apfels können wir die Weltherrschaft und den Frieden, die Frieden und Ruhe garantieren. Dann sehen wir hier Soldaten mit der türkischen Flagge. Der Sound von Allahu Akbar soll in den neunten Himmel steigen. Und dann sehen wir hier wieder Soldaten aus verschiedenen Zeiten, offensichtlich hier osmanische Soldaten, dann wieder moderne türkische Soldaten. Komm, meine Türkei, für Allahs Liebe, hinterlasse deine Spur in der Geschichte. Dann sehen wir Frauen mit Kopftüchern die Fahnen schwenken und irgendeinen Sultan, der die Hand hebt. Und ja, jetzt geht es hier um irgendeinen Sultan Osman den Ersten und der hat dann die türkische Fahne in der Hand. Er war der Sultan der Welt. Dann sehen wir türkische Kriegsschiffe, türkische Kampfflugzeuge. Unser Ziel ist der rote Apfel und wir werden nicht davon abweichen. Dann sehen wir das türkische Erkundungsschiff für die Erdgasvorräte. Dann sehen wir einen Panzer. Zwischendrin haben wir auch den Herrn Erdogan zum ersten Mal gesehen. Wir sehen die Hagia Sophia und einen Sultan, der darauf zuschreitet, auf die Hagia Sophia. Und dann sehen wir im Gegenschnitt Herrn Erdogan, wie er eine Parade abschreitet und dann wieder den Sultan. Dann hören wir Erdogan sagen, der Koran sagt, ja, wir haben eine klare Eroberung und Allah wird uns den großen Sieg bescheren. Dann sehen wir, wie diese historischen Sultane in die Hagia Sophia kommen und dahinter kommen der Herr Erdogan und sein, was weiß ich, Militärchef in die Hagia Sophia. Also, weiß nicht, wenn, und als letztes sieht man dann nochmal genau die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem. Weiß nicht, was die in dem Zusammenhang jetzt damit zu tun hatte, dass es ja hier irgendwie um türkische Geschichte und türkisches Militär ging. Verstehe nicht, wie die dann auf die Al-Aqsa-Moschee kommen. Woher stammt das jetzt? Ich weiß, das stammt irgendwo aus der Umgebung der türkischen Regierung. Ich habe es auch nicht rausfinden können. Die Untertitel sind von Memri TV dazugefügt worden. Ja, aber stellt euch mal vor, man würde in einem anderen Land solche, stellt euch mal, Deutschland würde solche Filme machen irgendwie oder ähnliches oder Amerika würde sowas machen oder Russland. Aber den Typ da am Bosporus, der kann offensichtlich machen, was er will. Ziemliches krasses Stück Propaganda. Ja, vor allem mit dem Schiff Orok Reis. Operationsschiff, was immer mit Militäreskorte in die griechischen Gewässer fährt. Marina, mal wieder. Ja, genau. Die arme Marina, die sich so viel Sorgen macht um die Gesellschaft und die ganzen rechten Narrative. Er weist uns hier darauf hin. Wir haben so viel antifaschistische Bildung nachzuholen in der breiten Gesellschaft. Vielleicht kennt ihr die Antifa nur als aktionsorientierte Jugendliche auf Demos. Aber es ist auch die Antifa, die seit vielen Jahren Rechtsradikale beobachtet, ihre Strukturen und Taktiken versteht, ihre Memes und Anführer kennt und Opfer schützt. Sie leistet wertvolle Bildungsarbeit. Ja, und unten ist oben und Regen ist trocken und 2 plus 2 ist 5 und, und Krieg ist Frieden und so weiter und so fort. Und schon ein Pepel kann dich in die Arme der Alt-Right führen und dann lernst du Martin Sellner kennen. Ihre und Opferschutz, ja, dafür haben wir doch die Polizei. Also ich kann Nee, die müssen weg. So. Mit dem Angriff der Antifa wird das alles in Ordnung kommen. Wir brauchen keinen Rechtsstaat mehr. Sag mal, weiß sie, dass es eine Chaz gibt und gegeben hat? Was ist ihre Position dazu? OPEX, du bist so ungebildet. Du brauchst mehr antifaschistische Bildung. Das müssen wir dringend nachholen in der breiten Gesellschaft. Ja, breite, aber ja. Oh ja, bitte bilde mich, Daddy. Ah. So sind die denn alle breit. Alter, ey, Marina, ey, komm bitte, komm auf meine Webseite. Komm nach Heidelberg, ich zeig dir meine Webseite. Komm vorbei. Wisst ihr, was ich die Woche rausgefunden habe? Wisst ihr, wo die Amadeo-Antonio-Stiftung gegründet wurde? In Heidelberg? In fucking Heidelberg. Okay. Ja, Mann, das ist so gut. Das ist so gut. Also das ist eigentlich ein Longcon von mir gewesen, zuerst die Amadeo-Antonio-Stiftung aufzubauen. Ja, dann erstmal die Gruppe. Etwa an der linguistischen Fakultät, oder wie? Ich habe zuerst mal die Gruppe organisiert, die Amadeo Antonio kaputtgeschlagen hat, ja, damit die Stiftung gegründet wurde. Das war eine Black Flag Operation hier, ja. Am Stammtisch vielleicht eher oder so, beim Kaffeekränzchen. Jesus, Alter, nee. Ich distanziere mich von mir selbst. Ich derealisiere mich. Morgen steht dann auf dem Twitter-Account von St. Antonio dann nur noch... Geht auf der safespace.net. Genau. Ja, so ist es. Der Staat finanziert das Antonio Amadeo-Ding, weil da meine Webseite da an den gebunden ist. Ist ja so wie lustig. Heftig das ist. Ne? Das ist wieder so eine Dame. Also ich meine, dieser Krempel ist eigentlich offensichtlich schon falsch. Aber ja. Es reicht immer noch für Deutschlandfunk, Expertin, Bildungsarbeit, Rechtsextremismus. Also, ja, darf man gar nicht drüber nachdenken. Nicht, glaube ich, oder? Und da soll da irgendwas bei rumkommen. Also wenn du mir sagen kannst, okay, da ist so ein Gebäude, da sind garantiert Rechtsradikale drin, ja, da können wir entweder die Expertise von Antifa verwenden oder von Polizei. Dann würde ich sagen, okay, wie wäre es, wenn die Polizei das erledigt? Weil die hat zumindest Gesetze, die über sie halt so, weißt du, so regieren. Ja, das ist ja das Problem, OPEX. Die nehmen die ja dann eventuell, nehmen die ja erstmal in Gewahrsam und dann prüfen die das ja und dann lassen die ja im Regelfall wieder laufen. Ja, aber das kannst du doch nicht machen. Du musst doch die Rechten sofort tilgen. Also nein, es geht nicht darum. Es geht darum, mir, dass es halt Antifa halt eben keine staatlichen Strukturen hat, die Antifa irgendwie dann zur Rechenschaft ziehen könnten und zur Verantwortung. Es ist das einfach brauchen nur, die nicht. Das sind die Watchmen halt. Ja, aber weißt du, du kannst nicht einerseits sagen, du bist stolz drauf, so richtig anarchistisch zu sein mit deiner, keine Ahnung, Bacalava und deinem Molotow-Cocktail. Ja, überleg doch mal, das sind Helden für das Gute, OPEX. Ja, wenn sie doch so gut sind, warum halt haben die keine Webseite, wo ihr Name im Impressum steht? Ja, weil sie zu gut sind. Die ganze Bildungsarbeit, die wäre ja sonst gefährdet. Ah ja, verstehe, ja, genau. Und ich nicht, ne? Ja, die sind für die Wahrheit, sind die zuständig. Ja, das ist so dämlich. Das ist das Ministerium für Wahrheit. Sind nämlich die Wahrheit braucht keine Schlägertruppe, um sie zu verteidigen. Sie braucht auch kein Gesetz, um sie zu verteidigen. Wir haben kein 2 plus 2 ist gleich 4 Gesetz. So. Ja, ich sag mal nochmal, ne, mit dem, was ich vorhin vorgelesen habe hier. Wie war es am Ende mit der Lüge? Genau, das Dumme ist, dass die Reaktion der Leute, wenn man sie belügt, dann umso heftiger ist, wenn die Wahrheit durchsickert, was sie letzten Endes meistens tut. Antifaschistische Bildungsarbeit. Vor allem, ich könnte sogar das jetzt schon, was Antifa macht, in Richtung von Propaganda stellen, einfach weil Propaganda nicht einfach nur ist, hey, guck mal, das ist toll, sondern hey, guck mal, das ist toll und wenn du nicht zustimmst, da ist ein Schwert und ich schlag dich damit. So, also, weißt du, unter anderem von Gewalt. Denn die Leute, die sich gegen Antifa stellen, werden von Antifa besucht und halt, ja, belästigt oder eingeschüchtert durch Gewalt. Also, das ist halt echt einfach nicht gut, okay? Es ist wirklich nicht gut. Wir können nicht aufrechterhalten, dass wir einen rechten Mob mit einem linken Mob bekämpfen, denn dann haben wir einen linken Mob, den wir genauso irgendwann mal vernichten müssen. So, wer soll die dann vernichten? Rechter Mob? Klasse. Ja, wir holen einfach die Schlangen und dann, wenn die ein Problem werden, dann holen wir einfach die Bären. Und wenn die ein Problem werden, dann holen wir einfach Krokodile. Und wenn dann Leute anfangen, Krokodile und Bären und Schlangen zu züchten, sagen wir, jetzt hören wir auf, Bären und Schlangen und so zu finanzieren, dann lassen alle Leute ihre Bärenschlangen frei und dann hast du überall Bärenschlangen. Ja, klasse, Chris. Unsere Autorin 9KCB lebt in einer linken Patchwork-Familie. Alter, ob die Updates kriegt von Windows auch so sind Patches. Ihr Stiefsohn wollte Polizist werden. Zeit für eine Aussprache. So, Digga, du hast buchstäblich ein grünes T-Shirt mit einem roten Stern drauf. Dein Sohn trägt ein Che Guevara-T-Shirt. Was ist falsch bei dir? Ja, genau. Also, den Artikel habe ich mir ehrlich gesagt nicht durchgelesen. Ich fand dieses Foto einfach schon so krass. Also, das ist eine Journalistin hier aus Deutschland, die für die Zeit schreibt und auch nicht eine freie Mitarbeiterin oder so. Sobald ich das verstanden habe, ist die festangestellt. Ja, halben Tag macht die wahrscheinlich freigestellt, diese Genderarbeit dann auch oder so, die Beauftragte. Und die steht hier irgendwie im Feld, ja, wie Opex gerade schon gesagt hat, mit ihren Kindern. Der eine hat auch eine Mütze auf mit einem roten Stern. Ja, ja, ja. Ja. Und ja, also, aber wir haben auf gar keinen Fall ein Problem mit Linksextremen im Journalismus, die das alles nur von ihrer Seite alles betrachten und da irgendwie linken Kulturkampf führen mit der Möglichkeit und dem Forum, was sie haben. Nein, auf gar keinen Fall, haben wir nicht. Ja, das ist alles total objektiv und jeder, der da was anderes behauptet, ist ein Feind der Pressefreiheit einfach und ja, das ist alles super und prima und Frauen sind auch die besseren Menschen auch sowieso, ne? Also denen würde das nie einfallen hier irgendwie. Ich bin echt froh, die haben keine Zöpfe, ne? Von daher ist das alles prima. Ich weiß nicht, ob die auch irgendwie gedrillt werden, wahrscheinlich auch nicht. Ja, von daher, denen brauchst du nicht über ihren Beruf reden. Legen sie sich wieder hin und hier gibt es nichts zu sehen. Es ist alles prima, ne? Also kann man da nur sagen. Und ja. Gewaltausbruch. Vermummte Demonstranten greifen Polizisten in Leipzig an. Hasi, bleib hier. Hasi. Okay, ja, ich warte. Ganz oft wird da nämlich Hasi gesagt. Ja, Hasi, ne? Sie warfen mit Ziegelsteinen, legten brennende Barrikaden auf Straßenbahnschienen. Im Leipziger Stadtteil Konnewitz haben Demonstranten Polizisten angegriffen. Die Beamten setzen Tränengas ein. Ja, wenn man jetzt so ein bisschen so ideological political profiling betreiben würde, würde man wissen, dass in Konnewitz das so ein linkes Milieu ist, ne? Ja, es geht um Beräumung von besetzten Gebäuden. Hier in Konnewitz und das ist am Mittwoch passiert. Mittwoch wurden die geräumt, dann gab es schon unter der Woche kleinere Scharmützel und das ist jetzt der Bericht vom Freitag. Inzwischen gab es auch in der Nacht zu Samstag und in der Nacht zu Sonntag weitere Ausschreitungen in Konnewitz, jeweils mit Angriffen, mit Feuerwerkskörpern, mit brennenden Barrikaden, mit Steinen und Flaschen, die geworfen wurden. Aber sind Sie irgendwie eine Ausrede, warum Sie das besetzt halten oder einen Grund? Nö, weil die Gentrifizierung, Mann, Wohnraum, Mammon, Spekulanten, scheiß Yippies in die Beine schießen. Du weißt doch, wie die Argumente von diesen Leuten sind. Wir möchten gerne. Ich meine, es ist ja immer so, dass sie die irgendwelche Sachen besetzt haben und haben sie es ein bisschen renoviert und haben es dann wieder auf Vordermann gebracht und so nach dem Motto, das müsste eigentlich vermietet werden. Ja, und manche von den Dingern sind halt auch schon in der Vergangenheit geräumt worden, wenn das der Besitzer wollte. Und das ist hier halt auch passiert. Hm. Es gibt kein Anrecht auf einen eigenen Stadtteil, in dem man irgendwie möglichst zentrumsnah seine Alternativkultur leben kann. Das gibt's nicht. Der existiert nicht. Wir haben es hier im Endeffekt mit Leuten zu tun, die halt billig wohnen wollen. Hm. Und ja, genau. Ich meine, die halt die Rechte der anderen Leute nicht interessieren. Und wenn man sie daran hindert, scheinen sie offensichtlich gewaltsamen Widerstand an den Tag zu legen. Also, ist ja auch scheiße, kostet ja Geld sonst, wenn ich wieder mieten muss. Wie hat jemand geschrieben, übrigens, man wirft die Steine nicht auf Polizisten, sondern macht einen Mörtel irgendwie dazwischen und dann so schafft man Wohnraum, nicht indem man Leute angreift. Aber Linksextremismus ist ein aufgebauschtes Problem, der existiert in Deutschland gar nicht, schon gar nicht nächtelang nacheinander Straßenschlachten. Zu dem Ding will ich eine Sache erwähnen. Moment, da habe ich einen Bericht gesehen dazu, dass die Demonstration weniger als eine Stunde gedauert hat und musste dann beendet werden, weil Gewaltausbrüche kamen. Also es ist nicht so, dass die da ganz lang demonstriert haben und dann kam das mal irgendwie eine kleine Gruppe von Leuten so. Nee, das war wirklich so, die haben es nicht zurückhalten können. Das war so ein Ding von, oh Mann, jetzt gewaltsam werden. Ja, Mann, nicht mal eine Stunde haben sie durchgehalten. Ja, aber das kommt halt davon, wenn du halt dich die ganze Zeit mit solchem Jagobi-Falha-Unsinn befasst und den das Gegenüber in Uniform schon so weit entmenschlicht hast, dass du da wirklich, was weiß ich, ein Schwein oder ein Systemknecht oder was auch immer siehst. Also das ist, wie Abel mal gesagt hat, dass so Leute, wie du gerade erwähnt hast, Jagobi Farah, da Leute einfach für lau radikalisiert, egal ob dafür oder dagegen ihre Ideologie, so, das ist klasse. Mann, meine Güte, Alter. Wer nicht radikalisiert werden will, hat sich mit so vielen Informationen zu beschäftigen, damit er halt einfach, weißt du, keine Filterblase entwickeln kann. Am besten empfehle ich das safespace.net, das ist eine gute Seite, habe ich selbst gemacht mit meinen Fingern, bitte anfassen. Ja, die armen Mitarbeiter der Straßenreinigung, die da die brennenden Barrikaden wegmachen müssen. Ja, ne? Leute. Ja, ne? Wollten die da ihre eigene kleine Jazz machen, oder wie? Vor allem, weißt du, wie ist das hilfreich für dich selbst? Wie ist diese Gedankenkette? Wie respektlos musst du mit deinen eigenen politischen Zielen umgehen, um zu sagen, weißt du was, aber ein Molotow-Cocktail, der hat noch niemandem geschadet. Das ist meine politische Ideologie jetzt. So, oh, nee, Mann. Oder halt so einen Stein auf den Polizisten werfen. Wer herrscht, ja, der gehört abgesägt. Wir brauchen Solidarität, dann gibt es ein schöneres Morgen. Wir wollen natürlich, dass diese gesellschaftliche Ungleichheit, gerade im Vermögen, behoben wird für ein solidarisches Miteinander. Und da brauchen wir sozusagen Umverteilung, Enteignung. Ja. Eigentlich hätte sie mit der Verkleidung sagen müssen, sollen die Leute doch Kuchen essen. Also. Kannst du mal ein paar Szenen so zurückgehen? Da waren so Leute mit Plakaten, die würde ich gerne mal lesen. Ja, genau da. Spekulanten. Ja, warte. Ja, genau da. Enteignung kleingeschrieben, geistert. Also, weil die sind da auf dem Video in so Geisterkostüm angezogen. Spekulanten, euer Zentrismus ist das Gespenst der enteigneten. Eure Zeit ist abgelaufen, das Gespenst der Enteignung geht um. Enteignung. Die können nicht mal ein Wort zu Ende schreiben. Da fehlt ein G. Ungleichheit, gerade im Vermögen. Die Frau heißt Shade Hair. Die heißt Shade Hair. Kann sie ja nichts führen. Ja, es fällt her und sagt, wir müssen Leute enteignen. Aber jetzt müsst ihr sagen, prüft eure Privilegien. Wenn ich Enteignung höre, dann höre ich im Hintergrund immer so Hubschrauber-Rotoren. Du verstehst nicht, du verstehst nicht, Chris, das ist noch lustiger, okay? Für mich so als Linguist, ja, das ist meine Identität jetzt, ist ihr erster Name Frau am Anfang und der Ende ihres Namens ist Herr. Frau Herr Feldke. Oh, nicht schlecht. Vielleicht haben sich das ihre Eltern sogar gedacht als lustige. Die Eltern so, weißt du was, lol, lass mal das Kind so nennen. So richtige Boomer einfach. So gut. Behoben wird für ein solidarisches Miteinander. Und da brauchen wir sozusagen Umverteilung, Enteignung. Das Geld fließt in die Bildung. Was ist denn, wenn einer mit einem solidarischen Geschäftsmodell? Das Geld fließt in die Dieses mit Enteignung ist so ein grobes und dann auch ein bisschen unsinniges Wort für meine Begriffe. Es hat so etwas Aggressives. Ja, 82 Anzeigen gegen Sachbeschädigung hat es gegeben, wie wir hier lesen. Aber es war doch alles friedlich. Alles friedlich, genau. Und auch dieses Ganze mit der Umverteilung und der Enteignung, das ist auch total friedlich, weil wenn man jemanden sein Eigentum wegnimmt und sein Haus und so, das ist ja eigentlich nicht weiter wild, ne? Weil ich meine, die Leute sind ja eh nur Fleischpuppen, so, ne? Oder ob die jetzt in dem Haus wohnen oder in einem kleineren Haus oder was auch immer, ne? Oder nochmal antifaschistisch erzogen werden von Frau Weißband oder so. Ich meine, das ist ja eigentlich egal, ne? Also das kann man sich politisch halt eben überlegen und es ist ja schon wichtig, dass man mehr Gleichheit hat und so. Also ich sehe da kein Problem. Ich weiß nicht. Aber ich hab noch niemals das Verhältnis zwischen Enteignung ist wichtig und richtig und ich zerstöre das Eigentum, was du gerade besitzt, um das dann von dir wegzunehmen. Weil verstehen die Leute nicht, dass wenn sie für Enteignung sind, sie es dann im Endeffekt das Eigentum beschützen sollten? Eigentlich sollte es so sein, dass die Leute, wenn sie versuchen, ihr Eigentum kaputt zu machen, weißt du, so von diesen Leuten dann aufgehalten werden, weil im Moment, nein, du sollst nur da ausziehen, du sollst es nicht kaputt machen. Erst recht sollten wir es nicht kaputt machen. Keiner sollte das Haus kaputt machen, du solltest einfach nur nicht mehr da wohnen. Das ist eigentlich Enteignung so, ne? Aber wenn die Leute dann hingehen und Sachbeschädigung betätigen, ist das genauso das, was sie auch zusätzlich meinen. Die Sachbeschädigung, OPEX, sie ist nur ein Hinweis darauf, dass man auch anders könnte. Ja, und das ist, was ich meine. Denen geht's nicht um Enteignung in dem Sinn, wie man das so, weißt du, so konsistent machen würde. Denn du würdest ja nicht wollen, dass, keine Ahnung, sagen wir, ich will dein Auto haben, weißt du, es macht keinen Sinn für mich, dein Auto irgendwo klauen zu wollen, indem ich, keine Ahnung, da erstmal Reifen zersteche und Scheiben einschlage. Weißt du, das macht keinen Sinn. Ich will das Auto besitzen, damit ich es besitze und nicht du. Und weißt du, warum sollte ich da Sachbeschädigung machen? Es sei denn, ich habe zusätzliche Motive. So, also. Ja, sobald Eigentumsrechte angegriffen werden, geht halt überall der Wert in der Gesellschaft kaputt. Also ja. Es ist ein Selbstläufer von einer Spirale, die nach unten geht. Also, ja. Und der Witz ist ja auch dann hier, das ist ja ähnlich wie mit dem Geld bei den Migrantenverbänden. Das ist ja nicht die einzige Motivation, sondern diese vereinzelten Sachbeschädigungen sollen ja zeigen, hier, wenn du nicht mitmachst, Wir sind auch bereit, das anders zu machen. Das ist ja eine reine, das ist Terror im reinsten Sinne des Wortes eigentlich. Ja. Es soll Angst erzeugen in den Leuten. Das ist auch so ein bisschen diese Gruppendynamik vielleicht oder so. Und dann, weißt du, und dann, wenn du drüber redest, wird es dann wegrelativiert. Das heißt dann ja nur 82 und das ist ja Schaden gegen Gegenstände, nicht gegen Menschen. So, bist du dämlich, Alter? Das ist schon eine Menge Anzeigen. Und vor allem, ich würde gerne wissen, also die Aufschlüsselung, was denn für Gegenstände beschädigt wurden. So wie viele und welche und wie hart. Ja, auf jeden Fall, welche von diesen Autos, die wir da gerade gesehen haben. Ich denke auch, dass sie vielleicht die Rollatoren verbogen haben oder so. Ja, aber auch da, weißt du, da machen die Leute an einem Gegenstand, das Garantie hat, was kaputt. Die Leute schicken ihr Eigentum weg in die Reparatur, bekommen es repariert, Leute haben Jobs. Kapitalismus obsiegt. Weißt du, so, was hast du erreicht? Nichts. Du fühlst dich gut. Klasse. Das ist ja, was ich meine. Den Leuten geht es nicht darum, was zu bewegen, ihnen geht es darum, zu marschieren. Ihnen geht es darum, laut zu sein. Das ist viel pathologisch kranker für eine Gesellschaft, als irgendwas, was die Leute da als Boomern anschreiben. Und mindestens genauso. Ja. Intellektuelles Vokabular. Erzähl mir nichts vom Narrativ. Kolumne, Triggerwarnung von Judith Seven-Spassard. Genau, das ist mal wieder die gute Judith. Hat hier einen Beitrag geschrieben in ihrer wöchentlichen Kolumne, den wir leider nicht komplett angucken können, weil er hinter der Bezahlschranke ist. Aber trotzdem als Empfehlung, weil ich sag mal, dieser Begriff des Narratives, das ist ja auch einer, der uns hier seit Urzeiten schon begleitet, weil ja, dass dies und jenes irgendwie, das war ja auch in dem, was ich ganz zu Beginn vorgelesen hatte hier vom George Orwell, das geht ja auch in diese Richtung mit den Erzählungen, Narrativen, die die falschen Leute irgendwie prägen und die deswegen, ja, dass man das irgendwie von vornherein halt eben wüsste, wenn Leute halt bestimmte Dinge halt sagen, so wie hier halt eben auch drin steht mit, dass die Meinungsfreiheit zu sehr eingeschränkt ist oder so. Und da gibt es dann so super schlaue Leute wie die Amadeo Antonio Stiftung, die hier auch wieder namentlich erwähnt wird von der Judith, die dann halt sagen so, ja, das ist ja ganz klarer rechtes Narrativ und so. Und das ist halt eine Taktik einfach nur von den Leuten, um den Meinungskorridor zum Lohn der linken Seite, die mit diesen Narrativen halt um die Ecke kommt, einzuschränken, dass man halt von vornherein irgendwie sagt, dies, das, jenes, so, wenn ihr das sagt, dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid, dann können wir alle rechts rufen und dann wissen wir Bescheid. Und dass es auch teilweise ziemlich widersprüchlich ist mit, wenn man jetzt sagt, irgendwie so, dass man direkt als rechts wahrgenommen wird, wäre auch ein rechtes Narrativ. Ne, so dass jeder, der irgendwie sagt, so ja, das dann hier wird die Meinungsfreiheit eingeschränkt, ja, rechtes Narrativ, ja, man wird sofort als rechts wahrgenommen, oh, rechtes Narrativ, ne? So selbstbestätigend. Ja, da gehen dann aber auch ganz viele Implikationen mit einher, ne? Das ist irgendwie, weiß ich nicht, was noch über einen gesagt wird, eben. Ne, der denkt so, dann denkt er auch so. Ich lese nochmal den letzten zwei Absätze vor, die fand ich auch ziemlich gut. Ad absurdum führte diese Denklogik vor einiger Zeit die Geschlechterforscherin Judith Butler. In dem Buch Raster des Krieges behauptete sie, dass es islamistische Selbstmordattentäter überhaupt nicht geben würde, weil das Wort Terrorist nur ein Produkt einer westlichen Diskursmacht, also das hat sie so gesagt, westliche Diskursmacht, sei, die die Gräuel des Kolonialismus zu verantworten hätte. Das ist so absurd, dass man es kaum aushält. Ratsam wäre indes eins, weniger Diskurse, weniger Narrative und weniger zur Schaustellung des eigenen Pseudo-Intellekts. Weißt du was, Judith Butler ist nie passiert. Sie ist nur ein gesellschaftliches Konstrukt, okay? Die existiert nicht. Was ist das für ein Scheiß, Alter? Genau. Die Dame ist von den Weltraumaffen nur ausgedacht. Die gibt's gar nicht. Ja, das, ja. Die ist eigentlich Opex in der Perücke. Ach, Junge. Aber ja, die Judith kann auch gern nach Heidelberg kommen. Der, ja. Hamburg und Schleswig-Holstein. Auftritt bei Corona-Demo. Grüne Politiker aus Partei ausgeschlossen. Ha, weil die grün sind oder so? Strenge Regeln bei den Grünen. Grün im Gesicht, ne? Am Sonnabend sprach der Kommunalpolitiker der Grünen, David Claudius Sieber, ja, auf einer Demonstration gegen die Anti-Corona-Maßnahmen auf dem Breitscheidplatz in Berlin. Wenig später folgte die Reaktion seiner Partei. Okay. Wer auf Demos von Verschwörungsfundis redet, zu denen AfD und NPD mobilisieren, wo später nebenan in völliger Enthemmung und unter Reichsfahnen der Deutsche Bundestag gestürmt werden soll, ist bei den Grünen falsch, erklärte der Landesvorsitzende der Nordgrünen, Stefan Reges, auf Facebook. Ja, in der Erzählung der grünen Bewegung gehören eigentlich ein paar VTs auch absolut mit dazu. Also da wart ihr in der Anfangsphase und auch in der Jetztphase nicht unbedingt besser, aber gut läuft. Also Verschwörungsfundis weiß ich nicht. Ihr habt genug Esoterik-Leute, ja, die jetzt wahrscheinlich mal weglaufen. Wie krass das vor allen Dingen ist im Hinblick auf, also es gibt ja wirklich täglich Beispiele von irgendwelchen grünen Jugendleuten, die die übelsten Sachen bei sozialen Medien rausgiften. Ich erinnere da nur an diese Geschichte mit hier, wir sind stolze Linksextremisten, mit irgendwas mit Ende Gelände da, was sie da rausgetwittert haben. Oder hier, ich glaube, das hatten wir letzte Woche oder vor zwei Wochen, diesen einen Typen, der da irgendwie gemeint hat, er wolle irgendwelche Leute töten oder so. Oder auf jeden Fall verletzen. Und ich glaube, Don Alfonso meinte auch irgendwie, sollte man umbringen oder so. Und das führt nicht zu irgendwelchen Parteiausschlüssen oder wie. Aber sowas da. Ja, wortwörtlich. Also. Und er hat sich auch von allem distanziert, von seiner Rede, dass er dort war, von der Demo, von der Bewegung, von allem. Und von der Partei selber, er hat sich von allem distanziert und hat bereut, dass er irgendwas gemacht hat. Oh mein Gott. Aber es ist mal einer aus der Opposition, der eine Oppositionsposition vertreten hat. Ja. Ich vermisse das ja ein bisschen, ne? Muss ich sagen. Ja, ich auch. Also. Und das sage ich, ohne wirklich einen Plan zu haben, was jetzt richtig oder falsch ist. Ich genau. Sollen also einfach ordentlich streiten, dann sonst kommt man ja nicht zu einer ich wundere das ja, dass die Homöopathie nicht ganz abgeneigten Grünen nicht einfach sagen, wir verdünnen das Corona und dann spritzen wir es allen. Globuli. Ja. Mit Globuli. Können das nicht die Kobolde übernehmen? Die haben so kleine Hände. Achso, ja, die Tagesschau behauptet, dass irgendwie der Protest in Europa relativ schwach wäre. Dabei stimmt das auch nur so bedingt. Es gab hier so ein Bild, wo dann eben aus Italien, glaube ich, gezeigt wurde, dass da eben auch die Leute auf der Straße sind teilweise. Bekommt man vielleicht nicht so mit. Wie gesagt, nach Tagesschau-Angaben sind die alle ganz lieb und tragen brav ihre Masken, egal wie rechtspopulistisch die jetzt auch angehaucht sind. Vielleicht stimmt eben auch nicht alles, was man so mitkriegt. Ich weiß, das Bild hatte ich noch drangehängt, das ist jetzt wahrscheinlich nicht dabei, ne? Nee, das geht immer nicht so einfach. Aber ja. Ja, viel intensiver hatte ich das. Mehr war dazu nicht zu sagen eigentlich. Ja, und die Bertelsmänner haben wieder rausgefunden, dass alles ganz prima wird in Deutschland. Oder haben mal was Positives rausgefunden, sagen wir es so. Populistische Einstellungen würden in Deutschland abnehmen. Haben sie rausgefunden, angeblich mal wieder mit irgendwelchen Fragen, die sie den Leuten gestellt haben und mit Ja oder Nein oder so beantworten ließen. Das kann man sich dann. Ja, ich glaube, ich habe auch eine Idee, woran das liegen könnte. Ich hatte jetzt letztens so ein Politikwissenschaftler das mal definieren hören, das Wort Populismus, und es lief im Endeffekt darauf hinaus, wenn du jetzt irgendwie sagst, dass die Leute, die an der Macht sind, dass die schlecht sind, dann ist das populistisch. Und das hätte überhaupt nichts zu tun mit, ob das jetzt populär wäre, so wie das Wort irgendwie suggerieren würde oder so, sondern es ist halt eben die Ablehnung quasi des etablierten Systems sozusagen, das Populismus. Und insofern nehmen wahrscheinlich die populistischen Einstellungen deswegen ab, weil ja jetzt mit Corona irgendwie die CDU dann wieder einen Höhenflug hat und das halt die Zeit des Staates ist, wie ein FDP-Politiker irgendwie meinte, in dieser Geschichte jetzt mit der Corona-Sache jetzt, mit den Hilfegeschichten und so. Und deswegen nimmt wahrscheinlich der Populismus ab, würde ich mal denken, dass sie das wahrscheinlich so herleiten, ohne jetzt diesen Artikel gelesen zu haben. Also was ich halt auch sagen muss, nachdem ich diesem Politikwissenschaft ja zugehört habe, Politikwissenschaft scheint mir keine richtige Wissenschaft zu sein, zumindest nicht so wie derjenige, die betreibt, weil das ganze Ding war eigentlich nur so ein ewiges, ja, und dann gibt es hier ein Essay und die schreiben und so weiter und so fort. Also er bezieht sich da die ganze Zeit auf irgendwelche Leute, die irgendwelchen Bullshit in irgendwelchen Papieren geschrieben haben, ihre Einstellungen halt. Das ist quasi wie Twitter, nur halt auf Wissenschaftsebene. Die Leute da ihre Vorurteile raushauen. Das wundert mich dann jetzt mittlerweile halt auch überhaupt nicht mehr. Diese ganzen GEMA-Bezüge und Zeug, was wir da teilweise haben. Oder ne, dass ja irgendwie alle 2-3 Monate irgendwer im Gamergate-Hashtag auftaucht. Irgendwelche Frauen sind es meistens, die irgendwie so, oh, ich schreibe gerade meine Masterarbeit darüber, wie schlimm das alles war und so. Weil wenn das halt eben ausreicht, irgendwelche Meinungsbeiträge da irgendwie quasi zu schreiben und das dann als Wissenschaft zu deklarieren, also ja, kleiner Rent von meiner Seite an dieser Stelle. Hier haben wir zwei Fragen aufgelistet. Zum Beispiel, die Parteien wollen nur die Stimmen der Wähler. Ihre Ansichten interessieren sie nicht. Wenn man dazu stimmt, ist man wahrscheinlich populistisch angehaucht. Und oder Realpolitiker. Was man in der Politik Kompromisse nennt, ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein Verrat an den eigenen Ideen. Ist dann alles auch, wenn man das zustimmt, dann ist es populistisch. Ja, kann man vielleicht auch so sagen, was da alles noch gesagt haben hier. Ich glaube, das Süddeutsche ist es, dass die populistisch ja, sich da beeinflussen, die politisch beeinflusst waren, dass sie sich dann, wenn sie weniger werden, natürlich möglicherweise in die Ecke gedrängt fühlten und sich dann radikalisieren könnten. Also im Wörterbuch steht: Populismus, von Opportunismus geprägte, volksnahe, oft demagogische Politik, die das Ziel hat, durch Dramatisierung der politischen Lage die Gunst der Massen in Hinblick auf Wahlen zu gewinnen. Ja, das finde ich passend. Sowas wie Kommunismus? Ja, auf jeden Fall. Nee, also das, im Hinblick das auf Bild Wahlen hier mit der Pressefreiheit und Populismus. Also das so als Gegenteil zu formulieren, ist auch irgendwie falsch. OPEX, gibt es da ein Wort für so einen falschen Gegenteilvergleich? Misnomer. falsche Gegenteilvergleich. Ja, ja. Das Gegenteil von Populismus ist ja nicht Pressefreiheit. Gensing ist das Gegenteil von Populismus. Der Faktenfinder. Jetzt kriegt der OPEX einmal eine linguistische Frage. Und eine linguistische Frage. Das ist einmal eine 1000 Stunden Sendung. Die deutsche der OPEX Sprache, sagt bla bla. Strafe ist ein Strafsystem. So ja. Es gibt da auch bestimmt ein schönes griechisches Wort für. Ja, aber ich kenne mich nicht mit griechischen Worten aus. Ich kenne nur Tzatziki und Güfte. Du Archilochos. Irren ist Wissenschaft. Das ist ein ganz angenehmer Artikel darüber, warum es haram ist, sich immer so auf die Wissenschaft zu verlassen, weil innerhalb der Wissenschaft selber sich oft auch gestritten wird, viele große Fragen, Grundlagenforschung offen bleiben. Und der Artikel war auf jeden Fall ganz interessant. Also der hat mir gefallen. Ist das nicht das, wofür Dieter Nuhr letztens von der Deutschen das wird hier gleich auch erwähnt, okay. Nur meinte, was für jeden Wissenschaftler selbstverständlich ist, nämlich, dass sich die Wissenschaft durchaus irren könne und dies bitteschön auch dürfen müsse, also daraufhin seitens Wissenschaftsferner ein Shitstorm einsetzte, zog die DFG zurück, um sich nach den Protesten echter Wissenschaftler und ernstzunehmender Journalisten abermals zu drehen. Ja, was ist denn nun richtig und falsch? Heide die rein. Sonne ist kalt. Genau. Wissen. Erlaubt ist, was uns nicht stört, vom progressiven Umgang mit Andersdenkenden, ist hier ein Kommentar, wie es heißt, aus der NZZ und möchte ich jetzt nicht groß reingehen, geht auch ein bisschen länger, ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung, sehr interessant zu lesen hier von dem Herrn wer heißt der? Scherer? Ich glaube, ne? So. Ich das richtig sehe, ja. Und er vergleicht hier so einen Fall, den es mal gegeben hat, mit einer Lehrerin in der Schweiz. Es geht größtenteils um die Schweiz, aber auch ein bisschen um Berlin. Und die also einen linken Einschlag gehabt hat, die dann quasi da ihren Job nicht mehr ausüben konnte und wo es eine Riesenkampagne irgendwie gab gegen die, wo sie dann auch ihre Wohnung verloren hat und so weiter und so fort. Und wie sich das halt seitdem, wie krass sich das halt gedreht hat. Also dass jetzt halt diese, sowohl dieser Autor, den sie da damals gelesen hat, wo sie so für gesteinigt wurde, wie der mittlerweile halt gemainstreamt ist. Ne, also dass das mittlerweile überhaupt kein Problem mehr ist, jetzt auf der linken Seite. Und wie das dann jetzt in die andere Richtung dann halt eben geschwungen ist, das Pendel. Das wird hier in diesem Beitrag halt eben gezeigt und ja, fand ich sehr interessant. Also absolute Leseempfehlung. Das war von Mars. Die ist gesehen. Das ist zum Thema Social Justice Warriors machen alles kaputt, was sie anfassen. Es gibt ein Leak mit über 250 geleakten Nachrichten, die sich jeweils über irgendwas beschweren, was Linus Torvalds, der Erfinder sozusagen von Linux, angeblich getan haben soll. Und jetzt wird so langsam auch den Leuten klar, wie man diese Code of Conducts, über die wir ja schon oft gesprochen haben, diese Verhaltensregeln, die in vielen Bereichen der Open-Source-Welt in den letzten Jahren auf Druck von Social Justice Warriors eingeführt worden sind. Ja, nicht nur da, ne? Also das muss man viel breiter sagen. Also mittlerweile ist es ja sogar schon so, also die FDP hat sich letztes Jahr einen Code of Conduct gegeben, ne? Also nur noch mal so zur Einschätzung. Und das gab es ja damals, ich weiß nicht, bei den Piraten gab es auf jeden Fall dieses Awareness-Team, die sollten auch irgendwie sowas in diese Richtung machen. Und bei allen möglichen Open-Source-Projekten gibt es das. Ist das nicht an Firmen verbreitet? Das kann sein, ja. Aber auf jeden Fall, ja. Und da stehen dann so meistens, und das gab es auch damals bei Atheism Plus, da habe ich da auch zum ersten Mal von gehört, von dieser ganzen Geschichte, wo sie sich dann da irgendwie reingeschrieben haben, so, wir bringen uns irgendwie nicht um oder so. Wirklich so Kram halt eben, ne? wo jeder normale Mensch sagen würde, ja, das nennt man doch einfach, es ist doch normal, also warum müsst ihr das da reinschreiben? Ne? Das klang dann schon wieder auch so, als würden die Leute damit, weil die sagen ja damit quasi so, ja, unsere ganzen Veranstaltungen, die wir machen, die sind alle hier gefüllt von Leuten, die sich die ganze Zeit gegenseitig begrapschen und beleidigen und keine Ahnung was nicht alles. Ja, ist so, ne, weil ich meine, wofür braucht man diese Scheiße sonst? Aber nee, die einzige Erfahrung, die diese Leute haben, ist halt Dashcon. Aber die stellen sich dann, die stellen sich dann aber halt so hin und das war immer diese Tumblr-Konferenz für die Leute, die sich da nicht mehr dran erinnern. Und die stellen sich dann da hin und sagen dann aber jedem, der sich da quasi dagegen ist, nach dem Motto so, ja, was hast du denn gegen unseren Code of Conduct? Willst du etwa die Leute hier schlecht behandeln oder so? Ne? Mhm. Und so kriegst du halt so eine Scheiße dann irgendwie durch. Es ist nur wieder aufhetzen, dass es alles so gefährlich ist und die Leute alle so schlecht und so in irgendwelchen Gruppen. Und ja, du kannst halt nichts dagegen sagen oder es ist schwierig auf jeden Fall, weil dann stehst du halt erstmal da als derjenige, der gegen diese guten, super tollen neuen Ideen, die jetzt endlich mal dafür sorgen, dass es hier nicht mehr so toxisch ist, dann irgendwie vorgeht. Ja, und hier sehen wir dann jetzt mal eben, wo die Scheiße nämlich hinführt. Die Leute, die ein Problem haben mit einzelnen Personen, die nehmen das dann und suchen sich dann ihre Vorwände, die sie natürlich dann auch haben, weil diese ganzen Sachen nämlich immer so wunderbar schön formuliert sind, dass du auf jeden Fall irgendwas immer kriegst, wo du dann die Leute mit hauen kannst mit der Scheiße, ne, mit irgendwelchen Toleranzsachen, die dann da irgendwie drinstehen und so, ja, jetzt hast du ja aber gesagt, also, dies und das nicht so gut. Das wenn man hier sich dieses Beispiel anguckt, ist allein schon so geil. Da haben sie da sich dann einen Talk von ihm angeguckt, von Linus Torvalds, und er sagt irgendwann, nur manche Menschen verdienen Respekt. Ja, und das ist natürlich eine ziemlich klare Verletzung des Code of Conduct, weil da steht, alle Menschen verdienen Respekt. Das Einzige, was wir realistisch tun können in der Zukunft, ist, Herr Torvalds nicht mehr zu Debian-Events einzuladen. Zack, what? So schnell geht's. What? Der Typ hat überhaupt erst das Konzept eingeführt für ist doch scheißegal, wenn er nicht jeden respektiert, sondern nur Leute respektiert, die sich seinen Respekt erarbeitet haben oder seinen Respekt verdienen, dann ist er ein schlechter Mensch und hat auf Debian-Konferenzen nichts zu tun. Aber verstehst du nicht, wie einfach, es ist einfach hypokritisch, sowas zu machen, denn wenn du selbst sagst, dass der Code of Conduct, warte, wenn du sagst, dass der Code of Conduct heißt, man muss jeden Menschen respektieren, dann hast du Leute, wie zum Beispiel Linus Torvalds, nicht zu behandeln, als würde er keinen Respekt bekommen. Das ist ein alter, weißer, heterosexueller Cis-Mann. Nein, dadurch, dass du in den Code of Conduct drinstehen hast. OPEX, bist du doof, da steht das so nicht drin, aber das wissen wir doch alle. For the greater good. Ja, aber ich will die Scheune sehen. Ja, das steht auch an der Scheune. Zeig mir die Scheune. Aber das Schöne ist, dass jetzt halt immer mehr, oder das Schlimme ist, dass immer mehr Leute halt bemerken, dass auch wichtige Programmierer und wichtige Mitarbeiter an diesen Kernels und was weiß ich alles da von Linux, dass die sich zurückziehen nach solchen Geschichten. Und dann, weil dann mal einer aus Versehen irgendwie das N-Wort gesagt hat, hat man dann irgendwie einen Schnittstellenprogrammierer weniger. Und die Arbeit muss halt jemand anders machen. Ja, das hat übrigens der Danisch hat das vor Jahren schon vorher gesagt. Das war einer der ersten Sachen, wo der Danisch damals bei mir auf dem Radar aufgekommen ist. Da hat er sich nämlich auch mit diesen Code of Conduct-Dingern beschäftigt, weil der ist ja Informatiker. Und in der Open-Source-Szene, als es aufgekommen ist und so, er hat sofort gesagt, das wird dazu führen, dass die Sachen unsicherer werden, dass da weniger qualifizierte Leute an den Projekten mitarbeiten, weil sie die alle rausmobben werden und dann ersetzen durch irgendwelche Maulhelden, die sich nur um Diversität kümmern oder irgendwelchen Scheiß. Und ja. Hey, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn die Leute, die ihren Code of Conduct so durchsetzen wollen, sich ihre eigenen Betriebssysteme ausbauen und ihre eigenen Konferenzen machen? Das wäre doch was. Ja, Kicher. Dann hätten wir doch mehr Vielfalt. Nee, ich meine das unironisch. Die Leute wollen Vielfalt, aber. Ja, dann aber die können doch nichts. Ja, aber weißt du, dann ja, deswegen habe ich ja Kicher gesagt. Du musst das anerkennen. Weißt du, dann musst du das anerkennen und kannst halt dann. Nein. Ich mache lieber einen Code of Conduct und schleim mich in ein bestehendes Projekt rein und übe da Macht auf. Weniger Diversität. Du kannst nicht für Diversität sein und gleichzeitig nicht divers handeln. Das geht. Das sind. Die Guten, du musst nur alles, Diversität was die Partei für die will, ist das, was du zu denken hast. Wenn du 100% die Guten hast, dann ist es divers. Wie viele Code of Conducts halte ich gerade hoch? 4. Nee, sind nicht 4. Haha. Sind so viele, wie ich dir sage, es sind. Ha. Ich würde bei Linus Torvalds würde ich schon denken, dass der Typ sich mit Code auskennt, aber scheinbar dann doch nicht, ne? So viele Beschwerden, die der bekommt. Ja, ne, der Code of Conduct ist auch. In welcher Sprache ist denn der geschrieben? Hm? Ich kann ja den gar nicht lesen. Englisch Basic. SJW Basic. Englisch. Man könnte jetzt aber auch in Social Justice Manier sagen, ja, die gelebten Erfahrungen von einem Programmierer sind halt anders. Und man kann ihn nicht zur Rechenschaft ziehen, weil er halt ja ganz, ganz anders existiert hat in seinen gelebten Erfahrungen. Und wer bist du jetzt zu sagen, was falsch ist? So. Aber das macht ja keiner, weil das wäre ja gerecht. Ne? Soziales Konstrukt. Ja. Das ist so fucking gammelig, Alter. So, Linus Torvalds says Tech Rights. Computer haben jetzt Rechte. So. Tech Rights Matter. Ja, Tech Rights Matter, ja. Privatpip auf Twitter schreibt, Zitat, kannst du die zahllosen Roboter und NPCs des Globo-Homo-Regimes besiegen? Ja, das ist aus dem Spiel Heimat Defender Rebellion, was er auf Steam da gefunden hat, hat da einen Trailer zu gepostet so und dazu geschrieben, der ohnehin schon von ständiger politischer Vereinhernahmung genervte Gaming-Szene haben die Macher von Hashtag Heimat Defender wohl einen Bärendienst erwiesen. Daumen runter, Hashtag Gamergate, Hashtag Gaming News. Ja. Ja, durchaus, ja. Ja, so sehe ich das auch, ja. Ja, auf jeden Fall. Wenn du dir den Trailer anschaust, ne, das ist ein Self-Insert für allerlei irgendwo rechte Szene-Leute, die bis hin zu wirklich rechts sind. So, und der große böse Feind ist Soros und Heiko Maas als Roboter und Jan Böhmermann als Clown. So ein 8-Bit-Spiel, so ein Side-Story. Das Heiko Maas, ich dachte, das wäre dieser eine Kack-Typ gewesen. Heiko Maas. Dieser Psycho-Maas. You fucking white male-Typ war das, glaube ich. Aber egal. Ja, genau. Also, ja. Also, es ist besser als so manches komische Spiel, was irgendwie, also, ja, die SJW-Szene da irgendwie von Indie-Leuten produziert hat. Also, jetzt so vom reinen optischen her. Ich weiß natürlich nicht, wie sich das spielt. Ja, ja. Aber ja, es ist natürlich irgendwie Propagandakram, den sie sich da jetzt überlegt haben, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob das irgendwie überzeugen soll. Und so ein In-Joke als Spiel, okay, meinetwegen, aber ja, das ist auf jeden Fall so ein Scheiß. Ich sehe jetzt schon die Republika-Beiträge dazu, zu dieser Kacke. Und wenn da irgendwo Gamergate erwähnt wird, dann danke ich euch schön, ihr Idioten. Also, weißt du was, links und rechts ist eigentlich ein einziger Block, der sich aufgespalten hat und die Mitte hin und her spielt wie ein Ball. Weißt du, kannst du ja mal die Bilder, die er da mitgepostet hat, nochmal zeigen? Das zweite Bild, da ist die Beschreibung. Das erste ist die Startseite. Das zweite Bild ist die Beschreibung hier. Über dieses Spiel. Die Welt des Heimatdefenders ist dystopisch. Ein global agierender Konzern hat die Macht übernommen und beginnt systematisch, die Bürger in hirnlose NPCs umzuwandeln. Da verwende ich auch dieses NPC-Meme so als Sprite im Spiel, so als Bild. Doch es regt sich Widerstand. Übernehmen Sie die Kontrolle über die 4 Widerstandskämpfer Alex Malenki, Outdoor Illner, Martin Sellner und den Dunklen Ritter und bahnen sie sich ihren Weg durch die düstere Zukunftsvision eines Europas, wie wir es hoffentlich nie erleben werden. 4 spielbare Charaktere, jeder hat besondere Fähigkeiten, jeder fordert eine ganz eigene Spielweise, 11 spektakuläre Levels, 4 Bosskämpfe, springe, renne, schwebe, teleportiere und klettere durch die Straßenschluchten der Megastädte der Zukunft. Einige Orte werden dir bekannt vorkommen, aber sie sind nicht mehr dieselben. Zahlreiche Feinde, die unterschiedlichsten Gegnertypen machen dir das Leben schwer. Besieg und kämpfe dich so bis zu den 4 Endbossen durch, die am Ende jedes Abschnitts auf dich warten. Ich freue mich jetzt schon auf die ganzen Let's Plays von den Antifanten, die dann irgendwie mit dem Zelda in die nächste Schlucht laufen oder so. Kannst du auch da runterscrollen, vielleicht kommt da auch noch Text, aber ich glaube nicht mehr. Also ich habe mir mal schnell den Trailer angesehen und der sieht einfach, also ja. Das sieht aus wie in, ich bastle ja selber mit der Godot Engine und so mal an so Kleinigkeiten und das ist nichts Aufwendiges, dieses Spiel. Ja. Aber gar nicht. Ja. Power-Ups und mehr, halte die Augen offen und die Levels halten mehr für dich bereit, als auf den ersten Blick zu erkennen ist. Wer sucht, der findet. Ein einzigartiger Soundtrack, Retro Rebel, legt einen unfassbaren Soundtrack-Debüt hin. Ich kann nicht lesen, ich bin Linguistiker, der nicht lesen kann. Ja, so 80er Jahre, Industrial, Synthie-Pop, Retro-Wave. Interessant werden jetzt noch die Mindestsystemanforderungen an die... Einfach 7. Aber die haben sie abgeschnitten. Die kannst du durch ein Bild von der Kartoffel ersetzen. Obwohl wahrscheinlich ist das so, je nachdem wie effektiv es ist. Also ja, die Firma, ich fand das auch die das peinlich, dieses, das soll ja wahrscheinlich so ein Cyberpunk-Ding sein. Ne? Aber ja, guck mal, da unten, Publisher, 1% e.V. Ja, und Entwickler ist Kvult Games. Ja, KVLT Games ist anscheinend ein Entwickler aus Holland. Also ein einzelner Entwickler, der 2016 mal ein Guitar Hero für Android gemacht hat. Ein Guitar Hero? Ja, also es ist, Ist ja ein Gitter raufgeklettert. Wer sind denn diese anderen Hansels außer dem Zelda? Ich kenne die gar nicht. Der auch irgendwelche Identitären. Von dem Malenki da habe ich gehört, durch eine Reportage halt. Auto innen habe ich schon mal gesehen. Über den kenne ich weniger, aber ich weiß, dass der Malenki bei dem Sturm auf den Reichstag war, der neulich da war, so, und der ist halt so bekennender Antisemit und so. Also das ist klasse. Das ist einfach super. Das ist genau, warum ich für den freien Markt die Ideen bin. Lass die Leute sich finden, lass sie ein Produkt machen und dann kritisiere das Produkt und dann werden die Leute weinen gehen, weil sie halt keine Kritik einstecken können. Und somit können sie grundsätzlich nicht für ihre Ideologie einstehen, weil sie halt einfach keine Kritik aushalten. Und das ist halt Quatsch. Hoffentlich wird Steam das Spiel, keine Ahnung, Leuten präsentieren, damit sie frei halt eben hingehen können, es kommentieren können. Hoffentlich wird auch dann der Entwickler nicht die Kommentare abschalten und nicht die Bewertung abschalten. Das kann man mittlerweile bei Steam machen. Ich habe auch lange nicht mehr Milo Tosser gespielt. Und wenn du das dritte Bild anschaust, dann siehst du so ein Schiff mit so einer Neonschild, auf dem Globo Homo draufsteht. Ja, ist auch ziemlich dämlich. Ja. Globo Homo. Globo Homo. Globo Homo, leider. Das Spiel würde Alex Jones nicht mehr spielen und der ist ganz okay. Das hier finde ich einen sehr interessanten Artikel. A, Kotaku, B, Nathan Grayson. The Twitch viewers who dedicate their days to trolling the Army and Navy. Ich gehe mal vorausschicken davon aus, dass das natürlich alles von der Prämisse gedeckt ist, dass wenn die das tun, das völlig in Ordnung ist. Aber ich fand es total interessant, hier mal zu lesen, wie das so ein Linker sieht, der sagt, toll, also hier geht es um den Twitch-Auftritt von der Army und der Navy in den USA. Die haben da eigene Kanäle, über die sie auch so ein bisschen so Recruiting wohl machen und solche Sachen, die hier Frau Ocasio-Chavez aus New York hat ja versucht, das verbieten zu lassen. Also die hatten ein Gesetz eingebracht, nachdem halt solche Aktivitäten den Streitkräften nicht mehr erlaubt sein sollen auf digitalen Kanälen. Das ist mit großer Mehrheit abgelehnt worden. Und jetzt haben diese Channel ihre Aktivität wieder heraufgefahren, nachdem die wohl ein bisschen als das in der Schwebe war, das zurückgefahren haben und haben einen Haufen Kritiker aus den Bannlisten wohl auch genommen, weil man wird da wohl relativ schnell gebannt, wenn man die Chats mit den falschen Fragen spammt. Und jetzt gibt es hier natürlich ein paar junge, aktivistische Leute, die sich denken, was kann man da machen? Wir trollen die. Wir trollen diese Kanäle, also wir gehen dahin, stellen irgendwie ständig Fragen, die eigentlich keinen Bezug zum Thema haben, so über Kriegsverbrechen der Amerikaner oder ähnliches, solange bis man uns bannt und dann weinen wir herum. Und der schönste Satz, den ich hier drin gefunden habe, war, wo war es denn? Ja, genau. Ich habe damals den Discord angefangen, den wir Operation Propaganda nennen, sagt der User in einer DM an Kotaku. Mir ist klar geworden, dass das Trollen nicht koordiniert war und dass wir einen Platz brauchen, wo wir Ideen ausbrüten können. Trolle brauchen immer eine Brücke. Also fast schon Gamergate-Taktiken, oder? Was meint ihr? Also man tut sich zusammen und trollt dann jemanden, den man scheiße findet. Also Feministinnen vielleicht oder das Militär oder was auch immer. Wenn die Guten das machen, ist das gut. Ja, das hatte ich ja am Anfang schon gesagt. Aber ich finde es schön, dass man sich so, wenn man sich so selber demaskiert und für einen Moment da aussieht, wie man wirklich aussieht. Attack helicopters, an online subculture to watch out for. While trolls have been around almost as long as the internet, incels are a more recent, distinctly different cyber subculture which warrants more study, says a QUT researcher. I sexually identify as an attack helicopter. Incels, trolls and non-binary gender politics online has just been published by Open Access Journal First Monday. Man hat jetzt scheinbar eine Verbindung zwischen Incels und Kampfhelikoptern gefunden. Und da gehen jetzt den Leuten die Augen auf und man muss da mehr nachforschen. Also von der Queensland University of Technology in Australien. Ja, also man geht halt davon aus, dass in den letzten 10 Jahren sind halt eine Myriade von neuen Non-Binary Titels erschienen, wie Bigender, Genderfluid, Pangender, Trigender, Demigirl, Non-Binary, Intersex. Und man hat da eine Umfrage gemacht und da haben sie das eben auch freigelassen, dass man eigene Gender hinzufügen kann. Und scheinbar will man da jetzt eine Verbindung zwischen Men's Rights Activists und Menschen, die die feministische Bewegung nicht so gut finden, und Intels sehen, die sich als Kampfhelikopter identifizieren und für viel zu viel Massengewalt verantwortlich sind. Also, ja, Dehumanisierung von Intels geht weiter. Da habt ihr es. Und natürlich in wissenschaftlichem Gewand kommt es daher. Rise of the Warrior Corp, The Militarization of America's Police Forces war ein ganz interessantes Buch, was darauf eingeht, wie zum Beispiel SWAT-Teams entstanden sind, wie No-Knock-Raids entstanden sind, also dass du nicht anklopfen musst, wenn du in ein Haus eindringst mit der Spezialpolizei. Und generell wird halt auch drauf eingegangen, dass oftmals militärisches Gerät an die Polizeistation weitergegeben wird vom Militär, weil es halt ein bestimmtes Gesetz gibt, dass man das halt überlassen kann und dass es dann unterhalb der Polizeireviere dann auch so einen Wettbewerb gibt. Ah, wir haben einen kleinen Mini-Panzer für Belagerung, dann wollen die anderen das auch, etc. pp. Und das Buch an sich ist auf jeden Fall interessant, ist aber ja schon fast zu Amerika fokussiert. Also ich meine, klar, es heißt America's Police Force, aber wenn du nicht unbedingt stark am Land USA selber interessiert bist, ist das Buch vielleicht nicht unbedingt was für dich. Also geht auch in Details, in Gesetze rein und wie zum Teil Leute für Pokern abgeknallt und geradet worden sind. Und ja, also interessantes Buch, aber vielleicht für die nicht Interessierten USA-Menschen zu krass. Ja, da habt ihr es. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Während die Sportler schon knien, wie hier auf dem Foto, tut die Spieleindustrie zu wenig, um den sozialen Wandel herbeizuführen, sagt hier The Gamer. Und ich habe schon wieder dieses leichte Déjà-vu, ich fühle mich schon wieder so ein bisschen 2014. Sport, Spiele, Literatur, Kunst, Musik, Filme sollten alle in gerade in so beschissenen Zeiten ein Platz für Eskapismus sein. Und da der Platz, an dem die Leute irgendwie durchatmen können von all dem Scheißdreck, der in der Welt passiert. Aber das reicht natürlich den Social Justice Warriors nicht. Die möchten gerne, dass Gaming halt jetzt weitergeht und sie loben hier auch schon, dass irgendein Football-Madden-Spiel jetzt auch Black Lives Matter-Banner und sowas im Spiel hat. Aber da muss natürlich noch viel. Hurra, ich freue mich so. Ich bin schon froh, dass ich mir das seit Jahren nicht mehr kaufe. Ich habe es mir eine Zeit lang immer mal gebraucht gekauft, nach einer Weile, weil es dann günstig war, vor allen Dingen in Deutschland. Aber ja, das ist schon immer eine gute Warnung, dann hole ich mir es auch nicht mehr. Perhaps the gaming community doesn't have the cohesion of the sports world, or players simply don't enjoy the financial freedom that professional athletes do. But given that the gaming industry is growing by leaps and bounds, it might be a good time to develop a singular voice that transcends games or leagues. The gaming industry needs to send a clear and compassionate message to society that mirrors what many of us are thinking and feeling at this moment in time. Die Gaming-Industrie soll mein persönliches Sprachrohr werden und die sollen allen Menschen meine Meinung und die meiner Freunde verkünden und keine Ahnung. Weißt du, aber das, was ich hier nicht verstehe, okay, das, was ich hier absolut nicht verstehe, ist, wie es sein kann, dass es sowas aus einer Ecke kommt, die sich damit irgendwo rühmt und schmückt, dass sie für Diversität einstehen. So, das sollte doch heißen, weißt du was, wir werden einfach keine einzige Stimme haben, die was aussagt. So, wir wollen einfach nur Teilhabe und fertig, wir wollen keine Aber damit das geht, müssen wir eine Zeit lang erstmal alle anderen Stimmen zur Seite drängen und übertönen. Okay, und wohin? Halt so. Wohin drängen? Die können trotzdem was reden und Leute werden denen trotzdem zustimmen. Wollen wir die Leute zensieren? Wollen wir einen Maulkörper aufsetzen? Ja, kein Pixel den Faschismus. Progressive aller Herren Länder vereinigt euch. Ja, du kannst doch nicht, du kannst doch da Einfluss nehmen als Staat, dass du nur noch Spiele vielleicht auch zulässt, die den BAFTA Award-Kriterien, die wir letztens durchgeguckt haben, entsprechen. Also ja, mindestens dann, die Hälfte muss schwul oder lesbisch sein, drei Viertel müssen. Ja, ich verstehe schon. Ich weiß, aber das vermiest doch im Endeffekt etwas, was Leuten Spaß und Freude harmlos rüberbringt. So, das, ich meine, wir argumentieren damit, dass Religion Leuten hilft und somit sollte sie nicht kritisiert werden. Aber wenn Videospiele, die niemandem schaden, einfach nur, weil es, keine Ahnung, einfach nur Pixel auf dem Bildschirm sind, die du so mit einem Controller bewegst und einfach mal Spaß haben kannst damit, ne? So, dass das im Endeffekt ein Problem ist und deswegen muss das kontrolliert werden. Ich verstehe sowas wirklich nicht. Das ist doch es wichtig. Es geht diesen Leuten um Macht, OPEX. Da gibt es nichts viel zu verstehen. Die wollen einfach die Spieler politisieren und die wollen sie progressiv politisieren. Und es ist denen egal, ob das Menschen sind, die vorher sich eigene Sachen zusammengedacht haben. Nein, die brauchen eine progressive Stimme. Punkt. Ja, das verstehe ich ja schon, weißt du, aber dann was ist deren oberste Priorität? Ich will Macht einnehmen im Staat. Macht ja, aber übernehmen. Dann sollen sie sich genauso vermarkten. Ich und nicht doch. Sagen. Im Staat, vor allem auch in der Gesellschaft. Ein Zweitstaat fast schon, so graue Eminenzen, Berater im Hintergrund. Oh. Wo die Merkel dann kurz sich nach hinten beugt, hört, was die Annetta sagt und dann ins Mikrofon spricht. So eine Rolle hätten die gern. Das ist halt wirklich einfach gruselig, okay? Und besonders gruselig, weil eben so also Korruption und alles das, wogegen ich ja auch bin und die Social Justice Warrior ja auch nicht geil finden, ne? So, dass Korruption eben dort blüht, wo eben weniger Transparenz ist und weniger Möglichkeit, selbst mal reinzukommen. Weißt du, wenn die so ihre eigene Clique durchpushen, dann wird sie auf lang oder kurz korrupt. Und sorry, aber nee, Mann, ich will Korruption weniger in der Welt haben und das kann man nur, wenn man es halt demokratisiert und öffentlich macht und frei zugänglich. Naja, aber wenn du eine ganze Zeit lang einfach alles Geld mir gibst, dann können die anderen ja gar nicht mehr korruptieren und dann wird alles besser. Ja, aber halt, weißt du, so, who watches the Watchmen, weißt du, so... Niemand. Ich auf HBO, haha. Boah, du arme Sau. Ja. Ich meine, es macht Spaß, das so ernsthaft zu diskutieren. Ich meine, ich verstehe, ich bin auch eurer Position, ich bin nicht naiv, okay? Aber es ist halt einfach so dämlich. Ich finde es gut, dass ihr so Steelman-Arguments bringt und das sind keine Strohmänner hier im Stream, ne? Markus Orschlett auf Twitter schreibt, als SPD-Mitglied bekomme ich gegen gegenderte Newsletter zu Wahlen, Kandidatenkonferenzen zu Wahlen, zu Quoten. Nicht aber zu Technologie, Fortschritt, modernem Einwanderungsrecht, inneren Sicherheit, Wirtschaft im 21. Jahrhundert. @n_Heisterhagen. Wer ist der Zweite? Heisterhagen? Oh, dass du das mal wieder nicht weißt. Nee, weiß absolut ich nicht. Absolut haram. Nee, ist auch kein absolut Stilmittel. Hart. Ist auch kein Stilmittel. Der hat ein Buch geschrieben, wo es darum geht, dass Postmodernismus ein Instrument der Neoliberalen ist. Kritik der Postmoderne, warum der Relativismus nicht das letzte Wort hat. Hm. Okay, verstehe. Also ein Mensch, der schlaue Bücher schreiben kann. Gut. Okay, ja. Ja, wo sich die Frau Esken letztens einen auf, ja, kenne ich nicht, wer ist das, der wichtig gemacht hat, als sie beim Sommerinterview mit einem Zitat von dem konfrontiert haben. Das ist einer von vernünftigen SPD-Mitgliedern auf jeden Fall. Die letzte Hoffnung der SPD. Wenn ihr die SPD hart schaden wollt, guckt, dass Heisterhagen eins auf den Deckel bekommt. Das ist was Easyes. Oh, ja, das will ich jetzt den Leuten lieber nicht raten. Nein, guckt, dass die Esken oder so ihn rausekelt, weil er Postmodernismus im falschen Kontext gesagt hat. Oder so. Weißt du, genau da. Irgendwann schreibt irgendein Manifest und dann wird so Ebel de Parion erwähnt, ne, mit dem Link zu diesem Stream, da wo du das sagst. Alter. Ja, auf den Deckel. Ich meine es natürlich nicht wortwörtlich, sondern halt... Dass sie zu ihm nach Hause kommen, in die Küche und seine Töpfe verhauen. Nein, Cancel Culture. Weißt du, dass der halt gecancelt wird, weil er einmal ein falsches Wort gesagt hat, was der jeder hat. Abel, du bist also hypokritisch. Du willst die Cancel Culture canceln, weil sie toxisch ist. Soll das? Nee, will ich nicht. Wollte ich mal. Mittlerweile denke ich mir, soll sie freidrehen, wie nochmal was. sollen sie doch Kuchen canceln. Ja, sollen sie Kuchen canceln. Nee, ernsthaft. Weißt du, das geht seit Jahrzehnten um sich und vor sich und dass die Leute das immer noch nicht gebacken bekommen haben, also fähigere Leute wie wir, finde ich halt auch echt absolut beeindruckend von der generellen Gesellschaft in den letzten 3 Jahrzehnten. Also genauso wie hier das Buch Irreversible Damage, The Transgender Craze Seducing Our Daughters. Da geht es nicht nur darum, dass die Leute ihren Job verlieren, sondern dass sie ihre körperliche Gesundheit einbüßen, weil Kinder dazu gebracht werden, zu transitioning, sich halt hingezogen zu fühlen, dass du eine Rapid-Onset Gender Dysphoria hast und dass die halt mit Hormonen vollgepumpt werden und nach 2-3 Jahren sich wieder entscheiden, dass sie das doch nicht machen wollen und dann halt harte körperliche Schäden davon tragen, weil sich kein Erwachsener dazu berufen fühlt, aufzustehen und zu sagen, vielleicht ist es nicht gut, dass man random Hormone verteilt. Ich will ja auch, dass Transgender-Leuten geholfen wird und dass man danach guckt, aber das mit den Kindern ist halt aktuell eher Menschenversuche, wo man guckt, ob das dann so funktioniert oder nicht und hat nichts mit Ärzteethik zu tun. Und ja, also ob jetzt Cancel Culture oder Transgenderism, es ist absolut haram. Also Abel sagt Trans Rights. Ja, genau. And the End of Gender, Debunking the Myths About Sex, Identity and Society von Debra Soh, die selber mal eine Feministin war. Ich fand das Buch eher enttäuschend, um ehrlich zu sein. Sie hat viele gute und richtige Sachen gesagt. Ist definitiv ein Buch, was ihr einem Normie-Menschen oder einem SJW geben könnt, um ihn zu deprogrammieren, weil eben vom soziolinguistischen Konstruktivismus, also die philosophische Grundeinheit der SJWs, wie eben Geschlecht und Identität aufgebaut sein sollte, dass das eben zerstört wird mit dem Buch, mit wissenschaftlichen Fakten, aber an sich fand ich es irgendwie enttäuschend. Also ich fand Irreversible Damage wesentlich besser wie das hier, auch wenn in beiden ein paar Konzepte auftauchen, die ein bisschen fuzzy sind, also die nicht ganz so gut recherchiert sind. Also ich hab weder noch gelesen, aber weißt du, welches Buch ich nicht enttäuschend fand? Das ist kein Buch, noch. The Blank Slate und ganz wichtig, ja, hier Miete im Kopf, ne? Miete pro Kopf. Miete im Kopf. Nein, Miete im Kopf. Das ist ein Miete Deal. Pro Kopf. Miete im Kopf ist die Verfilmung von Till Schweiger, oder? Miete im Honig pro Kopf. Und guck mal hier, Readers Also Enjoyed Apocalypse Never, auch ein sehr gutes Buch von letzter Woche. Und ganz rechts sieht man noch Cynical Series. Ganz rechts. Ja, ich muss auch sagen, also ich hab's auch schon gelesen, das Buch von Ned Emerald, und ich fand's auch ein bisschen mau. Also ja, hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Ja, aber ist das jetzt für den Zuschauer, der nicht so tief in der Materie ist, ist es, seid ihr beide ein bisschen eher enttäuscht, weil ihr das alles schon wusstet? Oder? Das auch. Aber an sich, das Buch hätte mehr und besser und tiefer sein können. Ich fand, die Deborah hat einfach nicht so eine gute Gesamtleistung abgegeben. Für jemand, der nicht so tief im Thema drin ist, ist es auf jeden Fall nicht schlecht. Aber ich fand da Madness of Crowds von, wie hieß der Brite nochmal, Douglas Murray, The Madness of Crowds, Gender, Race and Identity wesentlich besser, auch wie Irreversible Damage. Wenn ihr auswählen könnt, was ihr einem Normie-Freund gibt, um ihn ein bisschen zu impfen vor der sozialen Gerechtigkeits-Crowd, vor der Paranoia, vor dem Wahnsinn, der davon statten geht, dann ist The Madness of Crowds, Gender, Race and Identity von Douglas Murray immer noch besser wie The End of Gender oder Irreversible Damage. The End of Gender ist eher was für Leute, die ein bisschen grün sind, ein bisschen linkslastig in die Richtung schon angehaucht sind, die wieder auf den wissenschaftlichen Teppich zurückkehren könnten. So, also. Ja. Hört nicht auf Abel, geht in den Wald. Der Wald ist der prototypische Herrscher. Auf jeden Fall beschreibt sie da auch, wie sie halt selber Probleme damit hatte, diese Sachen halt zu verstehen, wegen ihrer feministischen Brille, die sie mal aufgehabt hat. Mhm. Und ich fand es auch eigentlich nur so ein bisschen, ja, schade, wenn die Leute dann so viele von diesen Konzepten dann halt doch irgendwie wieder noch gefressen haben. Ich finde das immer ein bisschen schade. Ist man so ein bisschen enttäuscht dann. Ja. Aber ja. Kann man auf jeden Fall lesen, die Bücher. Also jetzt das End of Gender, die anderen, die ihr gerade angesprochen habt, habe ich alle nicht gelesen. Aber also es war jetzt auch nicht schlecht, das End of Gender Buch, aber ja, bisschen schade halt. Einfach wie wir hier so eine Bücherrunde haben, Alter, mit zwei Leuten. Oh, ihr Streber. Tamara Wernli, unheilvolle Einflüsterer. Viele Frauen. Hat sie nicht. Ich meine, der Untertitel kann er mir schon sagen, um was geht. Nämlich, dass die Frauen einreden, dass es ihnen so schlecht geht. Da hat sie im zweiten Absatz eine ganz schöne Liste aufgemacht mit Titeln oder mit Artikel-Überschriften. Warum es Frauen im Job schwerer haben, Augsburger Allgemeine. Frau sein ist ein Risiko im Blick. Corona ist weiblich, eine Krise der Frauen bei der Taz. Warum unsere Stadtplanung diskriminieren? Hochhäuser, die in den Himmel ejakulieren, müssen Städte so sexistisch sein? Guardian. Frauen werden überall in der Politik diskriminiert. WAZ.de. Warum die Welt für Männer gemacht ist? Tagesspiegel. Die Google-Algorithmen diskriminieren Frauen. The Conversation. Diskriminierung von Mädchen in der Klassik. Tagesspiegel. Männliche Journalisten ignorieren ihre Kolleginnen bei Twitter. Guardian. Frauen werden im Tech-Sektor diskriminiert bei Forbes. Wieso Frauen auf Wikipedia einen schweren Stand haben, Tagblatt, und Frauen werden im Internet gefährlicher benachteiligt, NZZ. Also wenn man das so sieht in der Masse und so, ich meine, das wäre ja doch auffällig, wenn es im wahren Leben auch so wäre. Ne? Ja, eben, aber ich meine, diese Sache, das sehen wir ja schon seit Jahren, also diese ganzen Artikel, die sie da jetzt rausgenommen hat, ich glaube, die waren alle aus der letzten Zeit, aber dieses Phänomen, Frauen am meisten betroffen, oh mein Gott, kann doch nicht mal endlich mal irgendeiner an die Frauen denken. Das ist im Journalismus ja wirklich seit Jahren allgegenwärtig. Also ich sag nur, unser Dauerthema, das ich jetzt mal nicht wieder namentlich benenne, da war das ja auch schon dieses Ding. Und dass man in sämtlichen Subkulturen irgendwie jetzt immer sieht, dass die Männer dominiert sind, so als wäre das alleine schon irgendwie ein Beweis für irgendwas, dass man da irgendwas tun müsste oder so. Und ja, und das ist, der Witz ist halt eben auch, dass sie ja sagen, auf der einen Seite so, ja, die Frauen, die werden alle gehasst und keiner interessiert sich für die und so. Und auf der anderen Seite hauen sie diese ganzen Sachen raus, weil sie genau wissen, dass das halt Aufmerksamkeit erzeugt, weil die Leute halt den Frauen dann helfen wollen. Na, also, ja, wenn das alle Leute wirklich egal wäre, wenn es den Frauen schlecht geht, warum dann Journalismus? Das Das Interessante ist ja auch, dass mit dem Frauen helfen, wie der Chris gerade meinte, der einfachste Weg, eine Bevölkerung für einen Krieg zu mobilisieren, ist aufzuzeigen, dass die gegnerische Macht das andere Land seine Frauen schlecht behandelt und dass die eigenen Frauen auch schlecht behandelt werden würden, wenn das andere Land die Oberhand behält. Das ist eine der dicksten, fettesten Tropes und klassische Kriegspropaganda. Ja, und an der Stelle ist es halt auch mega schade eigentlich, dass ich habe irgendwann mal bei Arte eine Dokumentation gesehen über diese berühmten Propagandafilme von den Nazis, also Jude Süß, dann dieses Ding da, wo sie gegen die Osteuropäer geschossen haben und so. Und eine Sache, die sich da wirklich durch dieses alles durchgezogen hat, war genau diese Sache. Dabei gibt es beim Jude Süß halt diese Szene da irgendwie, wo der da die eine vergewaltigen will und so weiter. Und bei diesem anderen, bei diesem Ostfilm, da gibt es irgendwie so eine Szene, wo so wild gewordene Polen irgendwie den blonden Mädchen hinterherlaufen und die mit Steinen beschmeißen und so ein Kram. Und als es da damals irgendwie hieß, nach der Kölner Silvesternacht irgendwie, die Rechtsradikalen hätten jetzt irgendwie das Thema Frauenschützen für sich entdeckt, da musste ich lachen, weil das ist, wie Ebel gerade schon gesagt hat, das ist immer das Ding mit diesem, unsere Frauen hier, denkt doch mal an unsere Frauen, hilft unseren Frauen, schützt unsere Frauen. Machen wir alle, ne? Also für Mobilisierung, für Angstmache, für Panikmache, für die Leute in Bewegung bringen. Die Frauen sind in Gefahr. Ja, Tamara meinte aber auch, dass es vielen ihrer Freundinnen nicht gefällt. Dieser Artikel, dass sie da nichts mit anfangen könnten oder so. Wahrscheinlich lesen sie es trotzdem, ne? Klick, klick, klick. Ja, das Interessante finde ich immer, wenn ich dann höre, vielen Frauen gefällt das nicht. Ja, dann organisiert euch doch mal bitte. Wo seid ihr dann? Also ich sehe da keine große Gegenbewegung. Ich sehe da vielleicht Honey Badges Radio und vielleicht noch das Affenkränzchen, aber das war's. Also Abel Bully Hunters, hallo. Ja. Naja, gut, aber ich meine, wenigstens schreibt die Tamara mal darüber, ne? Also. Ja, das genau, ist ja auch schon mal was. Ne? Deswegen kann man es ruhig auch mal zeigen. Mhm. Also, sie schreibt auch, die macht nicht nur Videos, wie man sieht. Ja, da steht auch hier im dritten Abschnitt, im vierten Abschnitt, da früher fand ich solche Themen interessant, heute klicke ich keinen Artikel mehr, die von den Nachteilen im Leben einer Frau handeln. Es kommt ja auch stetig neue Ideen hinzu. Sie stammen alle aus derselben monotonen Denkecke, meist ohne je einen Perspektivwechsel zu bemühen, ohne Dinge wie weibliche Charaktereigenschaften oder Vorurteile zu hinterfragen und Langeweilen mich zu Tode. Mit der Einstellung. Das ist ja auch alles nur Sexismus. Ja. Deswegen, das ist ja alles nur Sexismus und den müssen wir einfach benennen. Und das ist es ja dann, weil die Leute sind ja alle gleich und es gibt ja gar keine Geschlechter und die Frauen werden halt einfach diskriminiert, weil die herrschende Machtklasse, denen dann zufällig auch immer ein Penis wächst, die ja klein halten wollen. Ja. Und während sich die einen vermehrt von solchen Themen abwenden, grübeln die anderen auf ihren Redaktionen darüber nach, warum User lieber Katzenvideos gucken als den 1241. Frauen sind die Hauptleidtragenden einer ungerechten Gesellschaft, Artikel zu lesen. Ja, also da ist aus Versehen ein Punkt drin, sorry, als den 1241. So ist das gemeint. Dass halt es so viele Artikel gibt in dieser Art von Frauen sind die Hauptleidtragenden einer ungerechten Gesellschaft, bla bla bla. Ja, dass es auch noch geschrieben wird von Frauen, denen es vielleicht gar nicht so schlecht geht. Das stimmt natürlich auch. Aber ja, dann dafür genau ist ja auch ein weiterer Punkt, der sehr pervers ist bei Social Justice, ist halt eben, dass sie den Begriff eingeführt haben, der sämtliche Kritik komplett vernachlässigt und somit Social Justice selbst überhaupt nicht diskutierbar ist und deswegen auch total irrelevant, by the way, weil es nicht, falsifizierbar ist, nicht diskutierbar ist, ist nämlich der Begriff des internalisierten Frauenhasses. Weißt du, die gehen ja dahin und sagen, das ist systemisch und dieser Hass auf Frauen, der ist so tief und du als Frau machst es nur, um bei den Jungs cool anzukommen, aber Mädchen, du bist so ein Geschlechtsverräterin im schlimmsten Fall. Im besten Fall bist du einfach nur dämlich und brauchst mehr Feminismus, weißt du? Das ist einfach eine Kafka-Falle, weißt du? So, entweder stimmst du Feminismus zu oder du brauchst Feminismus. So, aber ja, das ist, ist schön zu sehen. Um die sogenannten MINT-Probleme gibt den Frauen in den Mathematik, Naturwissenschaften, Technikfächern. Dann haben sie eigentlich nicht so Nachteile, zumindest wenn sie da mal durchkommen. Ich glaube, hier geht es um die Einstellungen, ne? Wie Frauen angestellt werden. Es werden auf jeden Fall bevorzugt eingestellt, 2:1. Das ist hier 100%. Mehr und diese zwei, und diese, aber diese zwei Frauen, da muss man auch sicher gehen, diese zwei Frauen verdienen aber so 21% weniger pro Stunde, oder? Das ist wichtig für mich, okay? Kommen, ne? Das ist die neue Technik des Patriarchats. Zwei Frauen verdienen zusammen mehr Geld als ein Mann alleine. Denk mal darüber nach. Mann. Ja, no pun intended. Ist aber eine sehr genderlastige Folge heute, muss ich ehrlich sagen. Noch nicht. Noch nicht? Das ist, glaube ich, eher eine OPEX-lastige Folge heute. Bericht des Bundesfamilienministeriums zu neuen Plänen der Gleichstellung. Ja, hier wurde das von Christian hat der einen Spiegelartikel kommentiert. Und zwar hat da die GIFAI wohl gesagt, was sie so plant als nächstes. Und da kommen unter anderem Steueränderungen angeblich in Frage, weil das wollen sie ja immer, das Ehegattensplitting da abschaffen oder ja, hier heißt es reformieren. Beitragsfreie Versicherung des Ehepartners zeitlich begrenzen. Und Minijobs sozialversicherungspflichtig machen, also von der Pauschale wieder runter und auf Stundenlohn oder was umgerechnet, weiß ich nicht. Und der Christian kommentiert das hier ganz zu Recht, dass er gespannt ist, was davon umgesetzt wird. Denn also die GIFAI hat erklärt, dass Männer mehr in die Familien und mehr Frauen mehr in den Job drängen möchte damit. Und das ist ja dann auch so, wenn man nicht die Steuervorteile streicht, zum Beispiel von den Minijobs, würde das vielleicht bedeuten, dass die Frauen da wieder mehr arbeiten, dann noch mehr arbeiten gehen. Ob das dann so beliebt ist und ob das gut ankommt bei den Leuten, ist vielleicht nochmal eine andere Frage. Ne? Das ist genau das Problem. Ja, Lohnsteuerklasse 5 streichen bedeutet im Endeffekt, dass man auch die Lohnsteuerklasse 3 ran müsste. Das sollte aber eigentlich kein Problem sein, in der heutigen Zeit eine bessere Möglichkeit zu finden. Okay. Gleichmäßiger Verteilung. Ja, ich finde das vor allen Dingen interessant, dass er hier sagt, dass das auch bedeutet, dass diese Mitversicherung nicht mehr gegeben wäre, wenn sie das alles so zusammenwursteln, dass auch bei den Minijobs und so dann Sozialversicherungsabgaben bezahlt werden müssen. Mhm. Und ja, wie immer bei diesen ganzen Geschichten fragt man sich dann wirklich, ob das so toll dann auch ankommt bei den Frauen, für die das ja dann unbedingt machen wollen. Und dann halt eben auch, dass sie sich ja dann quasi auch arbeitssuchend melden müssen, wenn sie da jetzt keine Beschäftigung haben, weil die müssen ja irgendwie dann sozialversicherungsversichert werden. Das gibt es ja schließlich eine Pflicht dafür. Und wenn das dann nicht mehr über den Ehegatten geht, dann müssen sie ja in das System halt eben rein. Und darum scheint es der SPD ja hier auch mitzugehen. Ne? Also. Mütter plötzlich als Arbeitslose, das geht ja gar nicht. Ja. Ja, muss man vielleicht an der Bezeichnung wieder ein bisschen schrauben, dann geht das vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Bin gespannt, was die GIFAI da macht. So einfallsreich hat es sich ja bisher auch noch nicht präsentiert. Ne? Gut, der Gesetz. Ach ja, die Hannover CDU, genau. Ah, Hannover, du bist ja von da. Mhm. Ja, genau, also ich kannte diesen Herrn hier noch nicht, der scheint irgendwie der aufstrebende Star der CDU Hannover zu sein. Ja, jetzt hat er sich aber selbst die Lunte gekappt, Emi, ne? Ja, genau, und das ist erstmal wieder ein Fall für Ebel und seinen Progressivismus mit Tempolimit. Ja. Weil, was der hier so erzählt ist, halt eben, also er sagt im Endeffekt, er möchte nicht. Also sie hatten ihn eigentlich als Stadtratsmensch und sagt auch, dass er da schon heiß drauf gewesen wäre, eigentlich auf ein Mandat, aber er tritt jetzt nicht an, weil er gerne möchte, dass es eine Frau macht, quasi. Also ja, viele haben gefragt, ob ich mich in Hannover als CDU-Kandidat zur Bundestagswahl zur Verfügung stelle. Danke, doch Mann mit in Klammern N kann nicht verkünden, mehr Frauen im Parlament zu unterstützen, um dann beizutragen, dass in vier Kreisen der Region Hannover vier Männer für die CDU kandidieren. Ja, also es ist quasi so, es gibt innerhalb von Hannover gibt es zwei Wahlkreise für den Bundestag und außerhalb von Hannover in der sogenannten Region Hannover gibt es auch nochmal zwei Wahlkreise, sind dann insgesamt vier. Dieser Mann hier wäre in dem Wahlkreis Stadt Hannover 2, das ist die südliche Hälfte von Hannover, dann der Kandidat gewesen, was bis zur letzten Bundestagswahl noch der Wahlkreis von einer gewissen Ursula von der Leyen war, die da ja jetzt nicht mehr antritt, weil sie ja jetzt einen anderen Job hat. Und das ist auch der Wahlkreis, in dem die SPD nach dem Zweiten Weltkrieg wieder gegründet wurde, in Hannover-Linden. Das liegt da drin. Und was der Wahlkreis von Kurt Schumacher gewesen ist damals, Und den halt bisher auch, ich glaube, ausnahmslos, die, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich nehme es an, die SPD gewonnen hat immer. Und jetzt bei der nächsten Wahl, da meinen die Leute dann, dass es tatsächlich mal eventuell möglich sein könnte, dass dieses Direktmandat, weil ja jetzt auch der Bürgermeister, der ja auch immer von der SPD kam, jetzt von den Grünen ist in Hannover, vermuten sie, dass es eventuell mit diesem Direktmandat auch mal schwierig werden könnte. Und das wäre auf jeden Fall auch eine ziemlich große Sache, ja. Und was halt eben auch mit diesem Stadt Hannover 2 Wahlkreis da ist, ich bin da auch schon mal, hab da auch schon mal für den Bundestag kandidiert, 2013, habe ich auch schon ein paar Mal hier erzählt. Ich habe übrigens die Ursula nicht ein einziges Mal irgendwo getroffen, weil die da nicht groß Wahlkampf gemacht hat, die kennt man ja auch und so. Und ja, das ist der Stadt Hannover 2 Wahlkreis, wo der gute Mann hier meint, ich mache Platz für die Frauen. Und ja, also ich meine, und das habe ich ja auch bei der FDP, gab es das ja auch jetzt bei der letzten Bundestagswahl, dass da ein verdienter Kommunalpolitiker eigentlich vorgesehen war als Nachfolger von dem ehemaligen Generalsekretär von der FDP, dem Patrick Döring. Der war da eigentlich immer der Direktkandidat gewesen in diesem Stadt Hannover 2 Wahlkreis, hatte ja 2013 weniger Stimmen bekommen als ich auf diesem für diese Direktkandidatur und sich dann da auch nicht mehr angeboten. Und es sollte dann eigentlich ein Ratsherr hier auch machen aus der Stadt Hannover. Und der ist dann quasi auch, nachdem er eigentlich schon gewählt war, als Direktkandidat dann wieder zurückgetreten und hat dann Platz gemacht für die Ulla Ihnen, die das dann übernommen hat. Haben wir ja auch schon mal drüber geredet, eine Dame, die mit dieser ganzen niedersächsischen Frauenratsgeschichte verbunden ist und die man im Endeffekt da halt eben auch vorgefischt hat, weil es halt eben hieß, wir brauchen eine Frau und wo dann halt auch wieder alle Platz gemacht haben, weil es ja dann eine Frau ist und das ist ja viel besser und so. Und das ist halt eben die Realität, ne? Also diese ganze Scheiße von wegen, alle Männer kleben da an ihren Sitzen und die fördern sich alle nur gegenseitig und so, das ist das Märchen. Und hier der Jesse und der Kommunalpolitiker von der FDP, das ist die Realität, ne? Also in Wahrheit ist das sehr wohl präsent bei den Leuten und es gibt genug Leute, die dann da, obwohl sie viel Arbeit reingesteckt haben in ihre politische Laufbahn, sich dann da irgendwie denken, so ja, naja, muss ich ja dann nicht, so soll es mal lieber eine Frau machen, wir haben ja so wenige. Ja, und da habt ihr es. Konservatismus ist Progressivismus mit Tempolimit. Also. Ja. Danke, dass du es nochmal gesagt hast. Ich kann aber auch die Spekulationskiste aufnehmen. Man könnte ja auch meinen, dass er vielleicht ja da so einer Niederlage entgegen. Nee, das ist ja das Ding. Der Mann hatte ja gute Aussichten und wie du ja hier auch siehst, der Mann hat Migrationshintergrund. Ja, stand eigentlich, habe ich auch gelesen, dass es eigentlich ganz gut stand um seine Aussichten, genau. Ja, genau, also das ist es definitiv nicht. Also, ja. Okay. Ich meine, auf der anderen Seite auch durchaus, ne, also wenn ich könnte ja auch so ein paar FDP-Politiker nennen, die gerne immer davon reden, dass man die Frauen fördern sollte. Aber dann selber da nicht Platz machen. Und insofern ist es dann doch schon konsequent, ne? Also muss ich schon sagen. Na, Opex, was heißt die Woche? Woher kommt er wirklich? Aus Heidelberg wahrscheinlich. Jeder kommt aus Heidelberg, ist Migrationshintergrund, kommt aus Heidelberg. Katja Suding kündigt Abschied aus der Politik an. Oh, was passiert? Ja, ja, im besten Alter, ne? Mit 44 haut die jetzt einfach in den Sack, ne? Das weiß man nicht so richtig, was da passiert ist. Also zumindest sagt sie es nicht. Sie meint halt eben, sie wolle noch in der Partei bleiben, aber sie, ja, alle, sie sagt auch, sie hätte jetzt kein Angebot oder so. Meistens ist es ja immer so bei den Leuten, dass sie dann aussteigen, wenn sie irgendwo ein lukratives Angebot haben, in der Privatwirtschaft irgendwas zu übernehmen. Das scheint jetzt hier nicht so zu sein. Zumindest hält sie sich da noch, also hat sie gesagt, es wäre nicht so, aber ja, man weiß es ja nicht, vielleicht in einem halben Jahr oder so. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, ja, zieht sich zurück die Dame und die war ja ganz erfolgreich gewesen in Hamburg, auf jeden Fall als sie dann noch für die Bürgerschaft kandidiert hatte, zweimal. Das hat ja jetzt beim letzten Mal nicht mehr geklappt, wo die Frau Süding da nicht angetreten war. Die war jetzt im Bundestag in dieser Legislaturperiode. Hat da aus meiner Sicht, wie so viele Leute von der FDP, jetzt nicht wirklich ein schlechtes Bild abgegeben, aber auch nicht ein gutes Bild abgegeben. Da sind wir wieder bei diesem Thema, ne, was man irgendwie erwarten würde und was man bekommen hat. Also ich kann mich noch erinnern, an dass sie bei einer Debatte über diesen ganzen Frauenkrempel mit diesem Beispiel von den nigerianischen Schulkindern angekommen ist, was ja so eins von diesen Sachen ist, was die Leute dann immer erzählen und dann meinen so, ja, jetzt habe ich mal wieder gezeigt, dass ich es verstanden habe, hier mit Boko Haram, ne, dass da die nigerianischen Schulmädchen da entführt worden sind. Und ja, und diese Tatsache, dass sie da von Boko Haram halt über Jahre hinweg die Jungs umgebracht haben und die Mädchen nach Hause geschickt haben, das hat sich halt noch nicht rumgesprochen in der Politik. Und das weiß halt auch Frau Süding nicht, weil man das halt nicht so im Bewusstsein hat. Und ja, und so stellt man sich dann hin und möchte irgendwie zeigen, dass man es verstanden hat, aber man zeigt eigentlich nur, dass man Zeitung liest und das weiß, was da halt drin steht. Ja, und sein Wissen nicht reflektiert, ne, irgendwo. Ist ja auch nicht so einfach oder so. Ja, eben. Also ich kann das absolut verstehen. Ich will das auch nicht jetzt als Charakterschwäche auslegen oder so. Aber das ist halt das Ding, ne? Das ist halt schade, so auf allen Ebenen. Auf der einen Seite, dass die Leute es nicht hinterfragen, wobei man das halt noch verstehen kann, aber halt eben vor allen Dingen natürlich auch mit dem ganzen größeren Kontext, mit dem Journalismus, halt genau mit diesen Dingen, wo wir uns hier seit Jahren drüber aufregen halt, ne? Also. Es ist halt nicht präsent bei den Leuten und es macht sich da auch keiner die Mühe und ja, deswegen bleiben solche Sachen dann halt leider hinter den Möglichkeiten halt eben zurück, ne? Was will man anderes sagen? Aber wenn jetzt so ein Arbeitgeber denken würde, oh, eine Frau, die haut vielleicht irgendwann in den Sack oder so, ist das jetzt nicht gerade ein Grund, dem hier an was anderes zu glauben, ne? Oder seine Meinung zu ändern? Hm. Wenn man jetzt, weiß ich nicht, Vorbehalt hat, dass Frauen irgendwie mit dem Job überfordert sein könnten. Oder ja, so. Nee, das glaube ich jetzt aber nicht. Dafür hat sie jetzt, aber wer weiß, ne? Dafür hat die Dame aber dann doch genug Erfolge da gehabt, ne? Also das glaube ich jetzt mal nicht, dass sie da jetzt als Loser dann dasteht. So, hier in diesem süddeutschen Artikel. Das meine ich auch nicht, aber hier in diesem süddeutschen Artikel wird es natürlich so hingedreht, natürlich wieder, dass jetzt ja die FDP natürlich noch männlicher ist als vorher, ne? Und dann auf dem Kämmerich wird ja auch noch eingegangen, weil sie ja angeblich gesagt haben soll, er soll zurücktreten. Und das wird dann hier so hingedreht, so nach dem Motto, ja, und sie ist jetzt weg, aber der Kämmerich, der will immer noch hier Vorsitzender sein vom Thüringer Landesverband. So. Gab es ja auch einen schönen Kommentar von Prantl, den habe ich auch gar nicht erst angeklickt. Also, ja, besser ist das. Umgezickt haben so, ja. Ja, und diese Geschichte hier mit der Istanbul-Konvention, haben wir auch schon ganz oft drüber geredet, fand ich wieder richtig, richtig ätzend hier von der Tagesschau, dass sie das hier direkt in irgendwelche Kontexte wieder setzen mit irgendwelchen Verbrechen, diese Istanbul-Konvention, und dann überhaupt nicht darauf eingehen. Also es geht natürlich hier um Gewalt gegen Frauen und überhaupt nicht darauf eingehen, was jetzt mit dieser Istanbul-Konvention überhaupt ist und was die halt eben sagt alles. Halt eben so wie Sachen wie verbale Gewalt, ne, wirtschaftliche Gewalt und so, solche komischen Konzepte, die da irgendwie postuliert werden. Und dann auch diese ganze Geschichte mit den Stereotypen, gegen die man unbedingt ankämpfen müsste, die ganzen Stereotype, so, ne, wo sich dann der Staat dazu verpflichtet, da irgendwie den Leuten einzureden, dass Pink nicht für Frauen ist oder so. Und ne, da wird überhaupt nicht drauf eingegangen, es wird nur gesagt, ja hier, da ist was passiert hier mit Gewalt gegen Frauen und dann haben die Leute das nicht ernst genommen und jetzt wollen sie auch noch aus der Istanbul-Konvention aussteigen, boah, diese Schufte hier, als ob das eine überhaupt mit dem anderen irgendwas zu tun hätte. Also ich finde es komplett konstruiert, diesen ganzen Krempel, was sie hier schreiben und ja, das mag ja auch gut sein, dass diese komischen Türken hier, die da jetzt aussteigen wollen, das aus den falschen Motiven wollen, das will ich gar nicht sagen, dass das unmöglich ist, aber wenn es so wäre, dann würde ich das auch der Tagesschau nicht zutrauen, das richtig und korrekt wiederzugeben. Von daher kann ich mich da leider nicht drauf verlassen, auf das, was hier drin steht. weil ja, das ist einfach zu gefärbt, als dass ich mich darauf verlassen würde. Aber ja, Istanbul-Konvention. Ja, das ist auch eine traurige Geschichte hier. Das ist hier von dem RP, der Artikel. Ja. Der hatte ja ziemlich viele entschuldigende und erklärende Ansichten und Wortwahl drauf. So. Ja, genau. Also hier ist es irgendwie, was haben sie geschrieben gehabt? Hätten die Kinder tot aufgefunden? Und, ja, und viele von Perspektivlosigkeit, der arme Mama. Ja, genau. Hätten die Mutter dazu getrieben, dann die Kinder umzubringen? Ja. Und dann ja, wollte sie sich selbst umbringen und außerdem kommt sie hier noch auch nicht drum herum, nochmal zu sagen, dass es ja normalerweise immer nur die Männer sind, die irgendwie einen erweiterten Suizid machen. Ja, die RP ist aber eine konservative Zeitung. Mögliche Warnzeichen für die Tat seien zudem womöglich wegen der Coronavirus-Pandemie nicht rechtzeitig erkannt worden. Ja, ich habe noch gesagt, irgendwie ein Grund mehr für Schulpflicht, ne? Klar, wenn die zur Schule gemusst hätten, wären sie vielleicht vorher rausgeholt worden. Ob das an der Verzweiflung der Mutter oder Perspektivlosigkeit was geändert hätte, weiß ich natürlich nicht. Aber da wäre ja vielleicht ganz interessant, auch und mal zum zu Schluss sagen, fragen dass sie sich dann noch, das sagt oder so, da vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Drohungen auch vorher mal gelaufen sind oder so. Manchmal ist es ja auch irgendwie nach dem Motto, ich erziehe dir die Kinder und jetzt musst du trotzdem, ich weiß nicht, also man kann sich da einiges an Drohungen vorstellen. Mich interessiert beispielsweise die Frau von dem. Zum Schluss fragen sie sich hier noch, Junge, ja. Was mit den Vätern war. Ob die arme Frau alleine gelassen hätten. Ja, oder ob sie ausgeschlossen wurden, aber das wird nicht halt gefragt. Nee, das wird nicht gefragt. Ja. Jo. Ja, und aber einer meinte ja noch, hier dieser Kommentator oder so, der ist komischerweise so Fallbeobachter und Schriftsteller oder so, dass er nicht mal jemand gefragt haben, der auch Ahnung hat davon. Wundert mich ein bisschen, aber der meinte ja dann noch sowas wie, dass ja doch bei so einer Tat man sich auch für jede einzelne Tat dann nochmal entscheiden muss. Und damit hat er nicht ganz Unrecht. Ne? Das ist schon ziemlich hart, was sie da durchgezogen hat. Ja. Und Schiss hat sie erst gekriegt, als es um den Selbstmord ging. Ne? Ja. Also nach allem, was ich weiß, ist es eigentlich öfter so, dass die leiblichen Kinder von der Mutter umgebracht werden. Ja, nur bei den Stiefkindern sind es die Väter. Ja. Also die Stiefväter. Das wird von der RP natürlich wieder normalisiert, dass die Väter werden. Ne? Ja. Das ist nicht unbedingt so der Fall. Nee, nee. Ja, bei den Frauen ist es aber nicht unbedingt so, dass es groß auffällt, sozusagen. Können ja wirklich wegziehen. Also kurzum, wieso hat sie... Strafen sind halt häufig nicht so hoch. Wieso hat sie es gemacht? Ja, weiß man ja noch nicht, ne? Hm. Aber wie gesagt, wenn man denn das einen von den Vätern da kriegen würde, könnte man vielleicht irgendwie da der... ein besseres Bild bekommen, ja. Ja, ja. Ist ja nicht so. Okay, verstehe. Interessiert sich offensichtlich keiner für. Ist tragisch. Ja, wer Vater ist da. The Happiness Industry. How the Government and Big Business Sold Us Well-Being. Das Buch ist eine ganz interessante Untersuchung, wie sozusagen verschiedene Wissenschaften, Bestrebungen, Thinktanks, Firmen, wie verschiedene Kreise von Einfluss versucht haben, sozusagen die Frage zu lösen, wie man Menschen glücklich macht. An sich ist es historisch gut aufgedröselt, also verschiedene Richtungen. An einer Stelle kommt sogar die Frankfurter Schule vor mit der Kritik von Adorno am Radio. Man hat sich das historisch, hat man das in dem Buch ganz gut aufgearbeitet. Allerdings ist es so pseudokritisch, so der böse Kapitalismus will uns glücklich machen, rettet sich wer kann. Also wo das irgendwie so böse aufgezählt wird und oftmals in Licht gestellt wird, ja, denen geht es ja nur darum, einen glücklichen Arbeiter zu haben, der effektiver ist, aber wenn die auch nachhaltig versuchen, dich glücklich zu machen, was ist denn daran schlimm, wenn bestimmte gesellschaftliche Teile ihre Energie drauf verwetten, dich glücklich zu machen? Also und sich Konzepte überlegen, wie du zufriedener am Arbeitsplatz bist oder zufriedener bist, wenn du ins Kino gehst. Also zum Teil ist es echt bizarr, wie sozusagen Kapitalismuskritik dann um sich schlägt. An manchen Stellen verstehe ich das auch. Man muss es auch kritisieren, dass man nicht nur das Kapital gut heißt. Das verstehe ich auch. Aber das Buch, das hat bei mir so einen ganz komischen Vibe hinterlassen, wo ich mir dachte, oh nein, wir werden glücklich gemacht. Oh, wie können die nur, diese bösen Schweine? Weißt du? Ja, das Leben ist eben nicht nur Grundbedürfnisse befriedigen oder so. Ja, also... Und genau das hatten sie sich vorgenommen. Also nicht nur die Grundbedürfnisse zu befriedigen, sondern den Arbeiter möglichst glücklich zu machen, damit er eben was Großes leisten kann. Weißt du, und mit diesem Gedanken hat man gleichzeitig halt einfach sämtliche Arbeitsverbände einfach ausgehebelt. Denn es ist genau das, was sie ja wollen. Weißt du, das sind Arbeiter, die halt eben glücklicher werden wollen auf ihrem Beruf. Die wollen ihren Beruf weiter ausführen und das ist dann ja auch falsch. Es ist klasse. Oder willst du mir sagen, es ist ein Unterschied, ob jetzt zum Beispiel Facebook oder Google bei sich so ein Open Office, so relaxed einzelne Bereiche haben, wo man Sport machen kann, alles in-house ist und so alles finanziert wird und ein sehr gutes Paket ist für die Arbeiter dort. Ne? Das macht die Leute ja auch glücklich und gibt ihnen Produktivität. Ne? Das stützt dann ja Facebook und Google dann daraus. Ne? So, wollen die mir sagen, dass es besser wäre, wenn man diese Pakete sein lassen würde und den Leuten ginge es dann schlechter? Ich meine, was ist sehr denn das? Sehr merkwürdiges Buch. Also, das aber ist ja. Logik. So, das ist keine Ahnung, Alter. Da würde ich wirklich gern wollen, dass der Autor dann sagt: So, was soll denn stattdessen gemacht werden? Dann kann man auch sagen: Ja, hier bedingungsloses Grundeinkommen ist voll schädlich, weil das nämlich die Leute glücklich macht und das wird nicht funktionieren aus anderen Gründen. Aber weißt du, dann könntest du halt eben als Social Justice Typ auch Social Justice Ideen dann rauswerfen mit dieser Idee. Die Polizei Berlin. Ne? Gestern wurde der autofreie Teil der Friedrichstraße in Berlin Mitte eröffnet. Nun werden Konflikte zwischen Fußgängern und aggressiven Radfahrern bekannt. Was soll dagegen unternommen werden? Haben sie eine Umfrage gemacht auf Twitter. Steht das in der Schuld, ist aggressive Radfahrer, aggressive. Also 5000 Leute, fast 5000 Leute haben teilgenommen und 31% sagen Radfahrer auch verbieten. So, ist illegal. 17% sagen mehr gezielte Kontrollen, 28% sagen abwarten, klärt sich, 24% sagen Sperrung wieder aufheben. Jo. Und 100% sagen die Fante Police. Ich würde sagen, 100% sagen Berlin Mitte in radfahrtfreie Zone machen. Das heißt, ich sehe es schon vor mir, irgend so ein Mohammed fährt mit dem Fahrrad in so einen Weihnachtsmarkt rein. Hubert, ganz Mitte ohne Radfahrer wäre nice. Ein Internet ganz gefahrlos durch die Gegend laufen. Hubertus Knabe auf Twitter schreibt, ein internationaler Konzern verzichtet auf Investitionen in neue Firmen und die zuständige Wirtschaftssenatorin freut sich auf eine, Zitat, nicht gewinnerorientierte Ökonomie, Zitat Ende, das hat er nämlich zitiert gehabt. Google-Rückzug erläutert Ende des Berlin-Booms ein. Warte, Google hat sich zurückgezogen aus Berlin? Interessant. Ja, typisch Berlin, einfach nur Berlin halt, ich keine Ahnung. Berlin. Ja, das war doch so, dass die da sogar irgendwie eine Zentrale hinsetzen wollten und dass man dann so lange gejammert hat über Gentrifizierung und Mietensteigerung, bis das dann gelassen wurde. Ja, dann habt ihr halt keine Google-Zentrale und dann geht's allen Leuten gammelig wieder vor, geil. Ja. Ob das was mit Rot-Rot-Grün in Berlin zu tun hat? Nein. No. Wirtschaft, Welt. Im Oktober kommen die Pleitewellen und diese Branchen trifft es zuerst. Das ist ein Welt-Plus-Artikel. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel ich vorangreifen kann, ohne dass ich jetzt copyright-mäßig herambibbeln. Deswegen so an sich sind die Zahlen der Insolvenz sind niedriger wie im Vorjahresniveau. Und wenn das Gesetz, was jetzt eventuell auch verlängert werden soll, wenn das dann durchkommt, also dass du eben zurzeit darfst du insolvent sozusagen verschleppen wegen Corona und sobald halt diese extra Erlaubnis, dass man die Insolvenz nicht anzeigen muss beim Amtsgericht, wenn das dann ausläuft, dass halt dann eine Pleitewelle kommt und dass wahrscheinlich eben Entertainment, Kultur, Sport, Unterhaltung, Reisebüros und Hotels halt am stärksten betroffen sind. Und da wir aber weniger Insolvenzen haben wie im Vergleich zum Vorjahr, haben wir jetzt halt auch angeschlagene Unternehmen, die so eigentlich nicht mehr weiterzuführen wären, die aber halt sozusagen gesunden Unternehmen halt auch noch die Kundschaft abgreifen. Und das ist halt eine wirtschaftliche Misslage und da kommt auf jeden Fall noch was auf uns zu. Und die Suppe wird ausgelöffelt werden. Da habt ihr es. Ja, wenn man sich einfach nur vor Augen führt, dass in ganz normalen Zeiten ja einfach unter ganz normalen Bedingungen eine gewisse Anzahl von Unternehmen einfach insolvent geht, so ist es nun mal. Und da die haben ja jetzt alle eine Fristverlängerung bekommen und deswegen wird es einfach rein technisch gesehen eine sehr große Anzahl an Insolvenzen geben. Ja. Weil das sich einfach aufgestaut hat über die ganze Zeit. Das ist halt einfach und kurzfristig. Die zusätzlichen Sondereffekte, die werden dann noch oben drauf kommen. Ja. Kurzfristig also ist es angenehm, aber langfristig nicht gut. Nee, auch kurzfristig ist es vollkommen haram in meinen Augen. Aber ja, ist es auch. Ich meine, ich sehe es ja auch so, wie du meinst. Ja, aber ist es so, dass du halt jetzt direkt buchstäblich in 24 Stunden dir nicht Sorgen machen musst, jeden Tag ist schon ein positiver Effekt. Aber es ist trotzdem schädlich, auch im kurzfristig. Aber egal. Statistisches Bundesamt schreibt auf Twitter, die Inflationsrate in Deutschland wird im August 2020 voraussichtlich 0% betragen. 0,0%. Die Inflationsrate ist unter anderem durch die seit 1. Juli 2020 geltende Mehrwertsteuersenkung beeinflusst. Okay, ich weiß nicht. Was ändert das? Deflation, ahoi. Ja. Gar nicht gut. Ja, Deflation ist aber auch nicht der Sinn der Sache, ne? So. Ja, ist er nicht. Ja. Amerika hat jetzt gerade gesagt, sie trennen sich von dem 2% Inflation, was als gesund gilt für unser Geldsystem, hin zu einem variablen Floating Standard. Mhm. Kritik mehr dann. Als Target. Ja, die Geldmenge wird ja von der Zentralbank immer in einer gewissen Art und Weise gesteuert. Also wie viel Geld wird den Banken zur Verfügung gestellt, was sie in die Wirtschaft pumpen über Kredite? Um die Geldteuerungsrate, die Inflation halt niedrig zu halten oder beziehungsweise in einem gewissen Korridor zu halten. Und jetzt müssen die das nicht machen. Normalerweise hat man den wirtschaftlichen Effekt, dass die Inflation steigen müsste. Mhm. Ja, aber, ja. Weißt du was, wenn du die Inflation... Wenn du die Inflation nicht misst, dann steigt sie auch nicht so. Ah, meinst du, die haben auch ein Moratorium gegeben bis Ende September auf Inflation? So, weißt du was? Wir gucken einfach nicht hin, dann ist sie weg. Ja, Guidance. Existing UK trade agreements with non-EU countries. Find out about the trade agreements the UK has already signed in our discussions with countries the EU has trade agreements with. Okay, na, jetzt. Ja, die nächsten Brexit-Verhandlungen haben ja jetzt stattgefunden letzte Woche. Man muss noch mal in Erinnerung rufen, der Brexit hat ja schon stattgefunden im Januar. Es geht ja jetzt, wir sind ja im Übergangsjahr und bis Ende des Jahres muss ein Framework sein, wie es jetzt weitergehen soll, beziehungsweise es gibt schon ein Framework. Und das ist ja in diesem, das habe ich ja schon mal vorgestellt, aber hier ist jetzt der neueste Stand, wie die Sache aussieht. Auch von Seiten von Großbritannien ist es ja so, dass die mit den anderen europäischen Staaten zusammen Wirtschaftspolitik betrieben haben und Außenhandelsabkommen auf EU-Ebene mit sehr vielen Staaten getroffen haben. Und da die ja nicht mehr EU-Mitglied sind, müssen sie diese Handelsabkommen separat abschließen. Und das haben die jetzt größtenteils gemacht, ja, mit sehr vielen Staaten. Und die paradoxe Situation wird dann halt sein, dass ab Januar die einzigen Staaten, die wirklich keinen gültiges Handelsabkommen mit Großbritannien haben, die EU-Staaten sein werden, bis auf diese ganzen Sonderausnahmeregelungen. Und das ist schon eine sehr, sehr seltsame Situation, dass sie das darauf hinauslaufen lassen. Und das ist deswegen so, weil jetzt hatten sie noch mal eine Woche der Diskussion, was sie machen sollen. Und laut Aussagen von beiden Seiten sind die Verhandlungen quasi zurückgerudert. Sie sind jetzt quasi an einem Punkt, vor 6 Monaten waren sie schon viel weiter in den Verhandlungen und jetzt sind sie quasi ein paar Schritte zurückgetreten, sodass es wirklich sehr unwahrscheinlich aussieht, dass sie sich noch auf irgendwas einigen können bis Ende des Jahres. Beziehungsweise Ende dieses Monats wäre es ganz gut, dass sie quasi ein Quartal haben, um sich auf die ganzen Sachen vorzubereiten. Aber naja, es wird lustig werden mit dem Brexit. Ja. Und die Briten, die haben nicht so viel Abhängigkeit von Europa, wie es immer dargestellt wird. Und die haben die Handelsabkommen mit den ganzen anderen Ländern ja abgeschlossen. Und teilweise sogar zu Bedingungen, die besser sind, als die EU diese Handelsverträge hat. Also das ist schon so ein bisschen salty, muss ich sagen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die EU jetzt bei den Verhandlungen nochmal nachgelegt hat. Eine Forderung der EU war ja beispielsweise, dass die bei solchen Handelsabkommen und bei innenpolitischen, wirtschaftlichen Gesetzen immer die EU konsultieren und das von diesen Konsultationen abhängig machen, ob die diese Gesetze auch wirklich einbringen, wenn quasi ein Wettbewerbsnachteil für die europäischen Staaten entstehen würde. Und das ist natürlich eine extreme Einschränkung in der Souveränität, die Briten natürlich, das ist einfach eine Verhandlungsforderung, die stellt man nicht, wenn man einen guten Willen eigentlich hat. Ne? Brexit, so sieht's aus. Could slow simple forms of cultural evolution have assembled a mechanism that make fast spectacular forms of cultural evolution possible? In the cultural evolution of cultural evolution, Celia Hayes and I argue, yes, they could preprint, und dann kommt ein Link. Das ist ein interessantes Papier, was ein bisschen obskur ist, aber wie sozusagen die kulturelle Evolution, dass die jetzt, also wie die bei Affen entstanden ist und wie das dann bei Menschen entstanden ist, dass es wesentlich schneller vonstatten geht. Und das ist ein kleines Bauteilchen von dem Kulturmarxismus-Stream, der 8 Stunden gehen wird, der irgendwann mal endlich fertig sein wird. Da habt ihr es. Was habe ich denn, Abel? Du sagst immer, da habt ihr es. Aber ich sitze immer noch vorm Bildschirm und gucke mir immer noch Sachen an. Was habe ich denn? Nichts. Du hast den Fall, dass Alarmsirenen wahrscheinlich den alarmierenden Effekt genauso haben, weil sie nach dem Geschrei von heulenden Wölfen halt modelliert sind. Warte, das Geschrei von heulenden Wölfen, Abel, was ist Satzbau? Komm, geh weg. Mich Streber nennen hier. Pff, geh weg. Selbst nicht lesen können, dir sagen so Geschrei von heulenden Wölfen. Moment mal, als Schwabe ist er von allen sprachlichen Maßregelungen sowieso schon aus. Ah, es gibt das System des Deutschen und des Schwäbischen. Okay, verstehe. Ja, genau. Swabocratocracy. Ja, aber komm, Alter. Ich meine, ich kann mir das doch herleiten, okay? So einfach ein lautes Geräusch. Okay. Ja, aber herleiten, du hast über 100 verschiedene Biases, eigentlich ist Herleitung ein guter Weg, sich völligen Unfug zusammenzudenken. Ja, aber nee, ich kann das deswegen schon Streber sein und viele Bücher lesen. Ich weiß schon, dass ich Angst vor Werewolves of London. The Globotics Upheaval, Globalization, Robotics and the Future of Work. Das war ein Buch, was sich um Zukunftstechnologie dreht, ohne Zukunftstechnologie verliebt zu sein. Also ein bisschen realpolitisch eingestellt, nicht übertreiben, nicht von der Singularität reden, sondern von Automatisierung, den sozialen Verwerfungen, die entstehen, ohne krass links zu sein, ein paar Mal auch Linke zitiert zu haben, aber ohne nervig antikapitalistisch daherzukommen. Das Buch hat mir sehr gefallen. Ich war echt positiv überrascht. Also, dass du auch gerade die Gesellschaftskritik ordentlich verpackst, dass du eben, wie du vorankommst, dass du eben an bestimmten Stellschrauben in der Gesellschaft etwas ändern musst, weil die Bevölkerung sonst zu sehr leidet, ohne halt direkt zu sagen, Kapitalismus ist haram. Dann hatten wir noch Metcalfesches Gesetz, Moore's Law und nochmal ein Gesetz, Gleiders Law, war sehr interessant. Also lest das, also gutes Buch. Hier geht es um die Innenstädte und dass die jetzt bezuschusst werden sollen von staatlicher Seite und die Grünen das gut finden, das zu retten, was da noch zu retten ist. Und der Autor hier sagt halt eben, dass das zum Scheitern verurteilt ist, weil im Endeffekt können das nur die Konsumenten richten. Und wenn die da halt auf diese Modelle keine Lust mehr haben, dann kann man das halt auch so nicht machen. Ja, die Grünen haben sich wohl vor allen Dingen gewundert, dass die Leute überhaupt noch irgendwie so in den Innenstädten einkaufen wollen. Angeblich, wie wollen man ja alles online kaufen kann oder so. Aber der Lustkauf spielt immer noch eine große Rolle. Ja, und es gibt ja immer noch sowas wie ein Einkaufserlebnis. Allerdings, ein großes Problem, was die Innenstädte auch so ein bisschen kaputt macht, ist halt, sehr platt gesagt, die Parkplatzsituation. Ne? Ja, aber doch auch die Austauschbarkeit. Es ist in jeder Stadt der gleichen Größe, findest du die gleichen Geschäfte. Plus 2, 3 Alteingesessene, die es überlebt haben. Wesig nicht. Was sagen die PCR-Tests für den Coronavirus aus? Ich bin ja kein großer Medizinexperte, aber der Artikel hat mich doch ein wenig verwundert. Und der Herr Rötzer ist eigentlich normalerweise ganz zuverlässig von TD-Polis. Hier geht es darum, dass es wohl Experten gibt in den USA und in Kanada, die sagen, dass die Tests, die wir benutzen, um das Coronavirus nachzuweisen, zu empfindlich sind und schon ab einer zu geringen Viruslast den Getesteten als Corona-positiv sozusagen auswerfen. Das hat den Hintergrund, wir haben ja... Dass der Erfinder des Tests auch dazu gesagt hat, ne? Und das heißt, wir haben ja unheimlich viele Fälle, die so sozusagen, wie halt nennen sie das mal, asymptomatisch sind. Das heißt, jemand ist infiziert laut Test, hat aber keinerlei Symptome. Und es wird halt argumentiert, dass mit einer Senkung der Schwelle des Tests sozusagen, dass das erst ab einer gewissen Virenkonzentration, die dann auch halt entsprechend zu einer Erkrankung führt. Und nicht nur, dass man den Virus trägt, sondern auch, weil sie argumentieren ja auch, dass auch die Ansteckungsgefahr von Leuten, die halt nur... Warte, guck mal. Okay, es gibt bei diesen Tests gibt's zwei Begriffe. Du hast gerade den einen erklärt, okay? Der andere Begriff, der beschreibt, wie wirklich, weißt du, so nur Corona ausgesucht werden kann davon, weißt du? Du willst natürlich haben, dass deine Glocke, wenn sie läutet, ganz klar anläutet, weißt du? Das ist schon sehr, sehr wichtig, dass du das hast. Aber du willst auch, dass sie nur dann geläutet wird, wenn eindeutig etwas da ist, das halt eindeutig erkannt wird, weißt du? So, also diese Tests, die schlagen an bei einer sehr geringen Last, aber sie schlagen bei einer sehr geringen Last genau von Corona an und nicht von anderen Krankheiten. Das ist genau das Problem. Wenn wir das hätten, haben wir aber nicht. Somit ist das hier natürlich auch schon wichtig, Leuten besser zu informieren und ihnen näher zu bringen, zu sagen, weißt du was, wir haben bei dir Corona festgestellt, das auf jeden Fall, unser Test ist sehr anfällig für Corona, das ist sehr gut eigentlich, aber die, weißt du, die Dosis, die du hast, der ist sehr, sehr gering. Ja, das wäre eine sehr wichtige weitere Information, die man Leuten geben sollte. Weißt du? Aber es ist nicht das Problem, dass der Test hart anschlägt. Es wären Probleme, wenn der Test vieles messen würde und alles sozusagen falsch darstellen würde und sagen würde, das ist alles Corona. Weißt du, jemand hat einen Schnupfen, heißt das Corona. Weißt du, das wäre ein schlechter Test. Ja, dann wäre diese Eigenschaft auch schlecht und würde es noch verschlechtern. Aber der ist auch nicht nur sehr fein, sondern auch sehr genau. Also der sagt ganz genau, nur da funktioniere ich, wenn Corona drin ist. Und das ist gut. Ja. Deswegen, ja, ist nur so als Ergänzung. Du hast schon recht mit dem, was du aussagst. Aber ich habe mir das auch so halt angeschaut. Die Tests sind schon gut. Also den kann man schon trauen. Ja, aber die schlagen halt hier vor, die Leute auch nochmal mit Schnelltests dann auf ihre Spreader-Fähigkeit zu testen, sozusagen, ob die Leute überhaupt das verteilen, die Leute. Ja. Also, das ist gut. Mir kommt es bei so viel symptomfreien Fällen einfach sinnvoll vor, da vielleicht einfach mal zu gucken, wie man den Test sinnvoller einsetzen kann. Ja, da stimme ich dir auch absolut zu. Genau, ja. Ich finde es auch gut, dass generell Leute halt zu einer so einer Summenzahl zusammengelegt werden. Also zum Beispiel die Erkrankten oder die Verstorbenen zum Beispiel. Ne? Die Verstorbenen mit oder an, ne? Wird immer gesagt, so mit oder an. Das ist toll, dass ihr das als Summe darstellt, aber könnt ihr bitte aufschlüsseln, weißt du, so wie viel Prozent der Leute sind an Corona gestorben und wie viele sind mit sind durch Corona. Das wirst du nicht aufschlüsseln können. Nee, das machen die auch nicht. Du kannst ja nicht jeden einzelnen bis zum Anschlag obduzieren und untersuchen, bis du zweifelsfrei weißt, woran er gestorben ist. Das ist übrigens egal, weil wenn er das hatte, dann ist er aus der Summe seiner Krankheiten gestorben. Ja, und da war dann eben das eins davon. Ich meine, aber es ist auch ein guter Punkt. Ja. Das nächste Ding wäre, wenn man, wie hier in dem Artikel vorgeschlagen wird, Tracking der Unprecedented Food Crisis brought on by COVID-19, wenn man vielleicht zu den Todeszahlen von Covid vielleicht noch Todeszahlen vom Lockdown mit dazu packen würde, weil aktuell der Artikel geht zwar auf eine Analyse ein, die sich auf die Zukunft bezieht, aber sozusagen die Wirtschaft abkacken lassen und den verbieten, Geschäfte offen zu haben, hat halt auch Folgen. Und die sollte man vielleicht auch mit einberechnen. Das vermisse ich bisher in der Berichterstattung irgendwie ein bisschen, weil wenn der Artikel, wenn das so, wie es da drin steht, eintritt, das ist halt auch There are no trade-offs, there are only solutions. Es sind zwar Länder betroffen, die uns jetzt in Anführungszeichen nicht so jucken müssen, mit hohen Geburtenraten und nicht in Europa etc. und so, aber es sind halt immer noch Menschen, die dann halt sterben, weil die Wirtschaft halt kaputt geht und ich, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Also Politiker will ich da auch nicht sein, weil du hast nur die Wahl zwischen AIDS und Krebs. Aber dieses Absolute, mit der das behandelt wird, die finde ich schon ein bisschen komisch, weil wir haben ja auch andere Gefahren in der Gesellschaft, so die nehmen wir auch in Kauf. So viel größer. Ja, wir hatten das ja auch leider öfters hier. Es gibt da ja die Projektion, wie viele 100 Millionen Leute zusätzlich aufgrund von Hunger sterben könnten bis Ende dieses Jahres alleine. Ja, das heißt, sehr viele sind schon gestorben. Gegen die Heuschrecken nicht nach Afrika bringen konnten, diese Sachen. Das ist schon sehr traurig. Es gibt ja Naturkatastrophen, die gibt es immer, aber was halt auch eine Folge ist dieser Lockdowns und der verringerten wirtschaftlichen Tätigkeit, ist, dass die Wiederaufbaumaßnahmen und die Rettungsmaßnahmen und die Katastrophenschutzmaßnahmen halt auch alle davon betroffen waren und nicht so gut waren wie in den letzten Jahren. Das beste Beispiel ist ja die Heuschreckenplage, die ja quasi von Afrika über den Mittleren Osten bis nach China gezogen ist. Muss man sich mal vorstellen. Und die normalerweise würde die halt durch irgendwelche Aktionen irgendwie verringert, aufgehalten werden oder so, aber die konnten sich einfach unverhindert einmal zack quer über die ganze Welt. Und allein das ist eine Katastrophe für sehr viele Nahrungsmittelproduzenten gewesen. Ja, wir waren die Panik groß, jedenfalls am Jahresanfang, sodass man da kräftig Sachen bestellt hat, unter anderem eben so Beatmungsgeräte für die Intensivstationen. Ja, und das waren so viele, wo man jetzt gar nicht weiß, wohin damit, dass man anfängt, die zu verschenken. Also 10.000, 26.000 Geräte, wie der Spiegel unter Berufung auf die Antwort des Gesundheitsministeriums berichtet. Ja, wurden 8.000 geliefert. Also unterm Strich will ich noch sagen, dass wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hier, ich habe in diesem Container habe ich Coronavirus drin, SARS-CoV-2, bitteschön, SARS-Virus drin, ich kann dich damit anstecken, solltest du dich nicht anstecken lassen. Ist egal, wie viel da drin ist, lass es dir nicht irgendwo unterschummeln, so im Essen, in der Luft, im Trinken. Ja, das ist richtig, aber ich frage mich halt vor allen Dingen in dem Zusammenhang, inwieweit das jetzt da haltbar ist, auf Dauer seinen Leuten praktisch oder seinen Mitmenschen zu begegnen, als wenn sie krank werden, obwohl sie noch nicht mal ein Symptom haben. Da müssen wir schon zu dieser Normalität finden, die müssen wir schon zurückfinden. Dass man die Menschen nicht irgendwie als krank ansieht, obwohl sie nichts haben. Dann hast du halt eben dieses Ding von, das verläuft in den meisten Fällen, ich glaube so in 80% der Fälle oder so, verläuft es asymptomatisch, also die Leute bemerken gar nicht, dass sie den Virus haben. Ja, Das heißt, da ist im Prinzip doch dann aber auch nichts. Das heißt, asymptomatisch ist keine Krankheit. Ne, Moment. Man könnte das vielleicht als immun bezeichnen. Moment. Auch gegen Krankheiten. Moment, ja. warte. Der Punkt ist halt folgender. Die anderen Leute, weil das ein neuer Virus ist, haben den noch nicht und bei denen kann man nicht davon ausgehen, dass nur weil es bei dir asymptomatisch ist, wird es bei denen auch sein. Das ist das erste Ding. Das zweite Ding ist, es verteilt sich trotzdem. Die Aussage im Telepolis-Artikel war aber doch, dass es um die Menge auch geht. Auch, ja, natürlich. Die man da abbekommt. Ja, auf jeden Fall, genau. Deswegen ja auch Maske tragen, damit die virale Last so hart verringert wird. Ja. Jetzt Moderationsansage, bitte nächstes Thema. Intelligence Analysis. Das ist meine Quelle OPEX. Ja, einfach Quelle fort. So nicht. Auf jeden Fall hat hier Amazon eine Stelle gepostet, dass man halt ein intelligenter Analyst sein soll, also aus dem Englischen halt, also wenn du Nachforschung anstellst und ein bisschen intelligenter machst. Und das Lustige war halt, dass die am Ende nochmal ändern mussten, weil sie halt lustige Sachen geschrieben haben wie Analysis must be capable of creating and deploying sophisticated search strings tailored to various business interests and used to monitor for future risk, engaging business leaders directly is core to its support and may cover topics including organized labor activist groups and hostile political leaders. Also ich fand es halt lustig, dass du halt sozusagen die Mitarbeiter ausspionieren sollst, ob sie nicht vielleicht. Eben, das Intelligence-Ding, das heißt dann nicht so viel Geheimdienst, firmeninterner Geheimdienst zum Ja, genau. Ich fand's einfach geil und die mussten es aber am Ende abändern und ja, ich find's geil nach einem Public Backlash. Also ich hab's gefeiert. Also ich finde es gut. Amazon Akbar. Ich werde weiter dort bestellen. Eben meldet sich dann bald das Phoenix Arizona bei uns. Ja. Ob wir das noch zeitlich hinbekommen, das wird sich zeigen. Und jeder deutsche Bundesbürger hat plötzlich eine Kopie von Miete pro Kopf bei sich im Briefkasten. Ja. Miete pro Kopf mit einem in Geschenkverpackung zusammen mit das unbeschriebene Blatt und. Oh, Abel, die Fortsetzung deines Buches sind dann Steuern pro Körper. Nee, die Fortsetzung lautet Miete pro Kopf, Warmmiete. Also, das schreibe ich sogar schon dran. Ha. Die NS-Able. Ja. Oder an der Miete pro Kopf 3 ist Miete pro Kopf Enteignung. Ja, also ich habe noch einen weiteren Roman, Knicklich, der auch im selben Universum spielt. Also, nee, der dritte Teil heißt Miete Kopf ab. Genau. Das ist gut. Sollen Sie doch Miete essen? Vermieter Kopf ab. 25 ja. Jahre sich in Berlin gut. 25 Jahre von israelisch-palästinischem Friedensmachen sind gescheitert. Ja, hier habe ich einen Artikel von einem Analysten, vielleicht ein Intelligent Analyst, wer weiß, vom Ayn Rand Institute mitgebracht. Mhm. Ist 2 Jahre alt, aber relativ aktuell, weil sich ja was getan hat im Nahen Osten, gerade mit Israel. Hier geht es darum, hier wird ein bisschen reflektiert auf die letzten 25 Jahre. Da geht es um die Präsidentschaft von Bill Clinton, der ja dafür gesorgt hat, dass Israel und Jordanien die Beziehungen normalisiert haben. Und Jordanien ist ja weiterhin eines der wenigen Länder in der Region, die normale Beziehungen mit Israel haben und ja überhaupt den Staat Israel anerkennen, dass es halt ein souveräner Staat ist. Ne, das ist ja immer so eine Sache. Und jetzt haben ja die Vereinigten Arabischen Emirate das auch gemacht. Aber wie ist es jetzt dazu gekommen? In den letzten 25 Jahren, der Artikel beschreibt es halt aus der sehr konservativen Sicht, die Regierungspolitik der Trump-Regierung, was Israel angeht, prägt derzeit. Und ist ein ganz guter Hintergrund, um zu verstehen, was da gemacht wird. Im Endeffekt läuft das Ganze daraus hinaus, dass immer auf Handelsbeziehungen und wirtschaftlichen Wandel gesetzt wurde. Allerdings das zu kurz gegriffen ist, weil einfach eine zu starke moralische Lücke aufgeklafft ist zwischen Israel und Palästina und in Palästina selber durch die Politik von George W. Bush, der halt für freie Wahlen gesorgt hat, was ja an sich gut gedacht war, aber in der Umsetzung dann halt dazu geführt hat, dass Palästina ja in 2 Teile gespalten wurde, ne, Westjordanland und der Gazastreifen, und im Gazastreifen ja ziemlich revolutionäre und radikale Kräfte halt demokratisch an die Macht gekommen sind, und damit war jegliche alle Verhandlungen über die Grenzen von Israel hinweg waren halt schwierig, zu der Zeit. Und da seitdem ist in der ganzen Region tatsächlich nicht wirklich viel passiert. Und da halt jedes Mal, wenn irgendwo Israel mit irgendwelchen Ländern wieder versucht hat, die wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen zu normalisieren, dass halt die Palästinenser immer, die palästinensische Frage, daran ist es immer gescheitert. Und im Endeffekt, wenn wir uns den nächsten Artikel angucken, da geht es jetzt darum, was jetzt im Endeffekt passiert in Israel und im Nahen Osten. Und zwar, Israel normalisiert die Verhältnisse mit vielen, vielen anderen Ländern. Und Benjamin Netanyahu hat es auch konkret so ausgedrückt: For far too long, Palestinians had veto on peace between Israel and the Arab world. If we have to wait for them, we will wait forever. Und das ist im Endeffekt, das spiegelt halt auch die Haltung der US-Regierung wider, die halt auch diplomatischen Druck auf andere Länder ausgeübt hat, um das doch alles mal nicht so streng zu sehen. Und ja, die Vereinigten Arabischen Emirate sind halt das erste Land seit 1994, ja, was Israel als Staat anerkannt hat und die wirtschaftlichen Beziehungen aufrechterhält. Heißt, es gibt nicht mehr solche Sperenzken wie, wenn man einen israelischen Stempel im Pass hat, kann man nicht mehr in die Vereinigten Arabischen Emirate einreisen. Und es gibt Direktflüge und solche Sachen. Ja, da wollte ich noch anhängen, dass das Ergebnis, was du gerade besprochen hast, das Ergebnis durch Trumps Arbeit ist. Also so, wenn Leute sagen, Trump hat nichts erreicht, also komm. Nein, es ist nicht Ergebnis von Trumps Arbeit, es ist Ergebnis der Arbeit der Regierung. Ja, ich denke mal, der Kushner hat da hauptsächlich dran gewerkelt. Okay. Und ich habe hier gerade versucht zu erklären, wie die Strategie in der Vergangenheit war. Und jetzt will ich sagen, wie die Strategie jetzt ist, wie das Ganze zustande gekommen ist. Und zwar hat die US-Regierung halt auf die anderen Staaten Druck ausgeübt, aber hat halt auch bestimmte Sachen diplomatisch einfach links liegen lassen. Denken wir beispielsweise an den Siedlungsbau im Westjordanland. Das ist einfach politisch gar kein kontroverses Thema mehr. Und die Golanhöhen, was ja auch nochmal ein anderes diplomatisches Thema ist, nicht nur ein innerisraelisches Thema. Und ja, im Endeffekt generell alles, was mit den Palästinensern zu tun hat, jegliche diplomatischen Bedenken wurden jetzt einfach außen vor gelassen. Und das ist halt auch quasi ein totaler Affront gegenüber der palästinensischen autonomen Behörde von Seiten Amerika. Und mich wundert es, dass sich die Leute nicht mehr darüber aufregen tatsächlich, weil da wurden jetzt einfach wirklich Fakten geschaffen, die halt vor ein paar Jahren einfach aufgrund von diplomatischen Zwängen nicht möglich gewesen wären. Ja, und ob das jetzt wirklich die Lage im Nahen Osten friedlicher macht, ist die eine Frage. Aber das ist auf jeden Fall mal ein Versuch, mal wieder sich zu einigen an irgendeiner Stelle. Das finde ich erstmal nicht so schlecht. Das ist, dass Israel da versucht, mit VAE was zusammenzumachen, sozusagen. Bitte nochmal? Dass Israel versucht, mit VAE da was zusammenzumachen, das finde ich jetzt nicht so verkehrt. Das ist ein Versuch mal wieder. Ja, die bilden halt eben auch eine Front gegen Iran. Eine Front gegen Iran. Ja, nur Iran ist gegen jeden frontig, weißt du? Das ist irgendwie auch schwer als Grund irgendwie. Die Sanktionen gegen den Iran wurden ja in den letzten Jahren runtergefahren, aber wurden jetzt ja wieder von Amerikas Seite verschärft. So, ja. So viel dazu. Und jetzt stell dir vor, du bist in Tel Aviv und auf einmal kommt eine Drohne vorbei, aber sie wirft Cannabis runter. Ja, das war von so einer Gruppe, die sich für die Legalisierung von Cannabis in Israel einsetzt, eine Aktion. Oder am Strand oder so. Sitzt am Strand, auf sich, auf sich aufmerksam zu machen. Also ich fand es ganz cool. Also. Ja. Es wäre lustig, wenn das so eine Gruppe wäre, die für die Legalisierung von Schusswaffen wäre oder für ein Messern. Weißt du, da kommt so eine Drohne mit Messern angeflogen und lässt sie fallen. Ich bin zwar selber kein Fan von Rauchen, aber ich finde, dass das schon legalisiert gehört. Also. Ja. Also auf jeden Fall nicht so stigmatisiert und dämonisiert, ja. Stigmatisiert ja, aber legalisiert soll es auf jeden Fall werden. Ja, Effekte hat es schon aufs Gehirn, also entwicklungsmäßige, sehr, sehr wichtig, ja. Also wenn du so 25 oder 30 bist, dann hat das weniger Nachteile für deine Entwicklung vom Gehirn, aber wenn du so in der Schule bist, dann hängst du schon hart durch, wenn du regelmäßig kiffst, ja. The German Foreign Office, German Diplo, has deleted the Taiwanese flag from its website. Ja, also das ist eine Meldung vom Januar. Es ist allerdings ein aktueller Artikel, der aus einem anderen Grund aktualisiert wurde. Ich wollte den jetzt als Anlass nehmen, um mal in das Thema Taiwan einzusteigen, weil da haben wir sehr wenig drüber gesprochen. Und da könnte sich in der Zukunft einiges verändern. Der Konflikt, in dem es im Dienstartikel ging, war im Endeffekt, dass es keine Flagge vom Land Taiwan mehr gab auf der Homepage. Und das liegt im Endeffekt daran, dass das Land Taiwan von Deutschland nicht als Land anerkannt wird. Die offizielle Stellungnahme ist, Deutschland unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Die deutschen Interessen werden durch das Deutsche Institut Taipei wahrgenommen. Also, so viel dazu. Und hier habe ich mal... Vorhin, das war eine Liste, danke Chris, eine Liste von den Ländern, die Taiwan offiziell als Land anerkennen. Und wie ihr seht, sind das so tolle Länder wie Guatemala, Haiti, Honduras, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Swaziland, Solomon Islands, Belize, St. Lucia, Kiribati, St. Vincent und die Grenadinen, Marshall Islands, St. Kitts and Nevis, Palau, Tuvalu, Nauru, der Vatikan und das war's schon. Da wollen Sie aber nicht so viel über den Chinesen das verscherzen, ne? China sagt ja, die offizielle Ein-China-Politik ist, Taiwan ist Teil von China. Historisch ist es ja so, dass Formosa, wo Taiwan jetzt ist, Teil von Japan war, zu dem Zeitpunkt, wo es einen Bürgerkrieg in China gab. Und zum Ende des Zweiten Weltkrieges ungefähr, ein bisschen, also grobe zeitliche Einordnung, da ist dann im Endeffekt die Bürgerkriegsfraktion der Nationalisten von Festlandchina nach Formosa geflohen und hat dort quasi die Republik China gegründet. So nennen sie sich offiziell, nicht Taiwan, Republik China ist der offizielle Name, den sie sich selber geben. Und aber bis zum Jahr 1987, sagen wir mal, war es quasi auch eine Militärdiktatur, aber seitdem ist es mehr oder weniger ein demokratisches Land vom Demokratiefaktor irgendwo zwischen Südkorea und Singapur anzusiedeln. So. Mhm. Ja. Und hier haben wir die Homepage vom Deutschen Institut Taipei und ja, wenn du ein bisschen runterscrollst, da haben wir ein schönes Zitat von dem Generaldirektor, das ist nicht der Botschafter in Taiwan, weil das gibt's halt nicht. Deutschland und Taiwan ein die Achtung demokratischer und rechtsstaatlicher Prinzipien. Darauf aufbauend pflegen wir enge wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen, aber wir erkennen euch trotzdem nicht als Land an. Hm. Ja, der Grund dafür ist eigentlich einfach, weil so auf nicht fachmännisch ausgedrückt, Taiwan ist unabhängig mit einer eigenen Flagge China schon irgendwie ein Dorn im Auge. So, die wollen es am besten gar nicht so haben, da so als eigenes Ding. Weil China einfach so viel Einfluss hat, finanziell, wirtschaftlich und so auf die Welt, geopolitisch auch halt, ja, dann fügt man sich dem halt. Und das ist halt echt traurig, sowas zu sehen. Ja, und das ist ja halt der Status, das wollte ich einfach nur mal allen so quasi vor Augen führen, dass das tatsächlich so ist. Wir haben ja auch wirtschaftliche Beziehungen und wir haben Unterhaltungselektronik und alle Sachen aus Taiwan und sehr regen akademischen Austausch auch. Aber diese Situation... ich stelle das deswegen vor, weil ich glaube, dass wir in der Zukunft viel mehr von der Region mitbekommen, weil so wie es in China gerade aussieht, nass, sage ich mal, und hungrig, könnte es sein, dass sich da die Situation zuspitzt und Hongkong haben sie ja jetzt schon mehr oder weniger abgeschlossen und nächstes Ziel ist dann Taiwan leider. Und das ist ja seit Gründung des Staates quasi Staatsräson dort, sich auf eine chinesische Invasion vorzubereiten. Obwohl es auch wirtschaftlichen und akademischen und Austausch mit Festlandchina auch gibt, ist es einfach eine sehr, sehr seltsame Situation mit Taiwan. Ne? Alle machen sie mit bei der diplomatischen Scharade. Ja, hier war nochmal Amerika. Das ist eine Sache, die mit auf jeden Fall einigen Leuten sauer aufgestoßen ist in Amerika. Die Nancy Pelosi ist ja die Chefin da vom Repräsentantenhaus, die Vorsitzende. Und die hat ja ihren Wahlbezirk in San Francisco. Und in San Francisco gab es eine der krassesten Corona-Auflagen. Und das hat unter anderem die Friseurbetriebe da ganz stark erwischt. Die durften seit März nicht mehr öffnen. Und da gibt es jetzt halt Geschichten von der Chamber of Commerce da in San Francisco, dass jetzt irgendwie nur noch 40%, irgendwie etwas über 40% von den Geschäften, die vor der ganzen Corona-Situation geöffnet hatten, jetzt noch da sind quasi. Und hier die Nancy Pelosi hat in der Zeit sich von so einem Stylisten, der sich da irgendwie also in diesem Friseursalon einen Stuhl gemietet hat, quasi als Externer, sich da die Haare schneiden lassen, obwohl das halt zu der Zeit gar nicht erlaubt war, das in so einem geschlossenen Raum halt zu machen. Und das Ganze wurde aufgedeckt von dem Eigentümer von dem Friseursalon, der das sich quasi auch auf den Schlips getreten gefühlt hat, dass da halt die Nancy Pelosi irgendwie ankommt und sagt so, ja, ich brauche aber meine Haare geschnitten, während irgendwie die ganze Stadt da nicht arbeiten darf. Und ja, ihr offizielles Statement war irgendwie nur, ja, ich bin voll dafür, dass wir was machen gegen das furchtbare Virus und so weiter und so fort. Die ist da gar nicht weiter drauf eingegangen. Und ja. Schlimmes Vergehen. Ja, nee, ich find's ganz schön furchtbar halt, ne, wie die Leute da alle drunter leiden und dann aber so zwei Regeln halt, ne. Eine Regel für die ganzen Leute und aber wenn dann irgendwie so eine bessere Politikerin sich hier irgendwie entscheidet, dass sie die Haare geschnitten braucht, dann ist es halt alles egal, so, ne. Ja. Sind aber auch so, nein, doch, oh, News. Also, dass eine Politikerin sich das rausnimmt, ja, wow. Also, ich habe gehört, ja, doch Kuchen gegessen. Ja. ihre Rechtfertigung war ja, es war Entrapment. Ja, sie wurde absichtlich aufs Gleis geführt und sie wurde heimlich gefilmt. Ja, ja. Was denn? Ja, das ist so ein geiles Video. Können wir die Musik anmachen? Werden wir dann gestrikt? Der weiß spielt auf Klon und auf Kiwi. Soll ich's probieren? Ja, mach an, Alter. Das ist einfach geil, Alter. Ich hab das so gefeiert, als ich das gesehen habe. Das wäre doch was für dich, OPEX. Ich find's klasse. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was der Freiheit dient. Ja, mach mal wieder Musik. Lecker. Jetzt krieg ich mal Hunger. Ja. Ja. Haltet euch an unseren Code of Conduct, sage ich da nur. Unser Code of Conduct besagt, geht in den Wald, fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Warte, Chris, ich muss dich korrigieren. Du meinst Code, ja, nicht Code. Ja, der Code of Conduct. Lass euch nicht gendern? Ja, Technicality. Gebt euch den Code und geht in den Wald. Glaubt nicht den Narrative rettern. Na, lasst euch nicht mit Doppelstandards in die Ecke drängen. Lasst euch nicht gendern. Habt Spaß. Oder auch nicht. Lasst euch nichts vorschreiben. Auch wenn es ein neurologischer Trick ist. Ja, nächste Woche stellen wir euch Super Critical Siri 2 vor. Das ist noch viel schlimmer als die bisherige Critical Siri. Siri? Siri. Critical Siri. Die ist die ganze Zeit nur, have you checked your privileges? Also, du hast den Fernseher wieder nur angemacht und nicht ausmachen lassen. Was soll das? Du schaust zu viel Weltraum offen. Macht's gut, Leute. Gute Nacht. Tschüss. Ciao, ciao.